Als ich klein war, hat mein Vater mir erzählt, dass nur die bösen Kerle sterben. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Die Bösen sind die Jungen, auch die gut da hier. Der Vater hat Und das die Guten woanders nicht. gesehen. Ja, Abend. Gut oder böse? Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich grüße euch am Tag des Lächelns, beziehungsweise der Macht des Lächelns. Ja, man kann mit einem Lächeln entwaffnen, man kann Ungläubigkeit zum Ausdruck bringen, man kann einfach mal höflich schweigen und lächeln bei vielen Blödsinn, den man hört. Oder Leute natürlich auch bestärken in dem, was sie machen, mit einem affirmativen Lächeln. Ja, also mit dem Lächeln kann man viel machen und vielleicht konnte ich euch jetzt auch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern anhand des Blödsinns, den ich hier gerade vor mir gebe. Ja. Wir verbinden ja Blödsinn mit Rationalität hier. Ja, mit einem Lächeln. Wenn es gut läuft, wenn es gut Genau, so läuft. wie vor ein paar Tagen beim Republika-Talk. Da mussten wir auch sehr viel lächeln. Ja. War nicht jugendfrei, der Stream. Oh, nicht wieder damit anfangen, bitte. Was? Oh, Ja, nicht nee, nee, PTSD, nee, sondern nee. FTSD, ne? Ja, wir haben FTSD, alle. Aus dem Frühling. Ingrid, Ja. traumatisches Belastungssyndrom. Ja, das ist schon Genau. Female. Wer es nicht gesehen hat, kann wie immer auf die Konserve zurückgreifen. Die Zauberin von Ös hat uns am Donnerstag auf der Republika ereilt, nenne ich es mal. Retrospektive wäre irgendwas, die Zauberin von F, irgendwas mit Fitz oder so. Das wäre vielleicht auch passend gewesen. Aber gut, ich höre jetzt auf zu spoilern, wer es noch nicht gesehen hat. Die hat gelächelt und dann das Wort immer wieder gesagt. Ich habe gestern auch mit Hilfe der Sonne zwei Hunden ein Hecheln auf das Gesicht gezaubert. Das war... Irgendwer rubbelt an seinem Mikrofon. Ich war es, Entschuldigung. Ja, von dem dummen Gelaber zum Anfang kommen wir jetzt gleich zu den ganz harten Brocken. Andrew Malkinson, what do you think a false rape conviction does to a man's mind? Also was glaubst du, was einer Verurteilung wegen Vergewaltigung, wegen einer Vergewaltigung, die nicht stattgefunden hat, mit dem Gehirn eines Menschen macht? Und dieser Mr. Malkinson, hat traurige Berühmtheit ein wenig erlangt, dadurch, dass er 17 Jahre lang im Knast gesessen hat für eine Tat, die er nicht begangen hat, was später mit Hilfe von DNA-Beweisen, die es zur Tatzeit halt damals noch nicht gab, durchgeführt worden ist. Er ist dadurch entlastet worden und komplett rehabilitiert worden. Er hat also nicht nur diese Strafe abgesessen oder den Teil, bis zu dem er wegen guter Führung entlassen wurde, sondern hat danach auch noch 6 Jahre lang, glaube ich, das Stigma des verurteilten Sexualstraftäters tragen müssen. Das heißt, er hat keinen Job bekommen, er hat keine Wohnung bekommen, er hat sich nicht mal getraut, irgendwie zu gucken, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, für ihn eine Beziehung anzufangen. Ja, und im Endeffekt verdankt er halt so ein bisschen, dass er da rausgekommen ist, seinem Rechtsbeistand. Und die hat wohl dafür gesorgt, dass er auch aus seinem alten Umfeld rauskommt, bei ihr in die Stadt zieht. Dann haben sie nach langer Suche jemanden gefunden, also per Vitamin B, der ihnen dann eine kleine Wohnung vermietet hat. Und ja, von da aus hat er dann weiter den Kampf gegen den Staat führen müssen, weil der Staat hat gesagt, ja, okay, wir entschädigen dich, aber wir ziehen natürlich Kost und Logis ab. Und er hat gesagt, wie kann das sein? Diese Entschädigung ist ja jetzt nicht dafür da, irgendwie, dass ihr euch dann noch irgendwie da was von rausnehmt. Ihr habt mich dort zu Unrecht festgehalten und durch seine Bemühungen ist das auch gekippt worden in Großbritannien. Allerdings ist jetzt eine Entschädigung auf 1 Million Euro, 1 Million Pfund gedeckelt. Er hat pro Jahr ungefähr 50.000 Pfund bekommen. Also kann man sich auch mal ausrechnen, ne? Das viel ist das auch nicht im Endeffekt. Ja. Man kriegt es natürlich auf einen Schlag und hat dann eine gewisse Menge Geld und kann irgendwie sein Leben leben. Aber viel Geld pro Jahr dafür, dass man seine besten Jahre hinter Gittern gesessen hat, ist das ja nur auch nicht. Und er berichtet halt, dass er hinter Gitter so viel gelesen hat, dass er inzwischen halt so ja, fast schon überladen ist mit Zeug. Er hat auch ein Studium angefangen im Knast noch und hat halt alles dafür getan, um nicht verrückt zu werden. Aber er ist trotzdem halt, er beschreibt halt auch, wie er, was er für Neurosen da mitgenommen hat und dass er sich überhaupt nicht traut, eine Beziehung einzugehen, weil er oftmals Punkte hat, an denen er komplett allein sein will, keine Menschen sehen will, schon gar nicht Menschen, die er mag, sondern ganz allein mit sich die Sache ausmachen will. Also, ja. Und ich wollte einen Ausschnitt daraus vorlesen. Ansonsten empfehle ich jedem, der sich für Männerrechte interessiert, auf jeden Fall mal darüber zu lesen und mal in den Kopf von jemandem reinzugucken, der halt von so einem Nein heißt Nein, Ja heißt Ja Scheiß übel betroffen worden ist, von jemandem, der da gelogen hat oder ja, von Richtern, die falsch entschieden haben. Genau. Und er sagt, that's the new social contract. We could pick any one of you up, fit you up, whack you in jail for life. You might serve 20, 30 years. Are we going to pay you compensation? Fuck you. No, we're not. Every citizen should be aware of that. You're potentially going to end up like me. And some will, and some have. You're going to end up in one of the worst situations imaginable. Oh. Also... Er sagt, es kann halt jeden treffen und im jetzigen Großbritannien, ne, man schleppt dich halt weg, knastet dich ein, irgendein Richter befindet darüber im Halbschlaf und du bist halt dann im Loch. Erinnert so ein bisschen an Mollat, dass solche Fälle ja früher doch eine seltene Ausnahme wohl waren. Ja gut, da war es ein bisschen mehr medizinisch noch, ne, aber... In seinem Fall war es ja wirklich rein strafrechtlich. Ja. Ja, interessanter Artikel auf jeden Fall in der Times, Andrew Martinson. Netzpolitik wieder. Ja, Thema Femizid. Unverantwortlich. Die Risikobewertung einem Algorithmus überlassen. Ja, die Femizide, da ist ja jetzt eine Kampagne losgetreten worden, habe ich letztes Mal schon gesagt, dass man sich an den ganzen spanischen Modell orientieren muss. Wir haben das ja jetzt, wir haben ja jetzt fast 20 Jahre Erfahrung mit so einer ähnlichen Gesetzgebung. Und hier geht es im Artikel im Endeffekt um die Umsetzung in Spanien und um ein Computersystem, was genutzt wird. Das heißt Viogen. In der Praxis ist Viogen ein Algorithmus, der nach einer Anzeige bei der Polizei anhand eines strukturierten Interviews feststellt, ob der Fall ein geringes Risiko, ein mittleres Risiko oder ein hohes Risiko darstellt. Im Endeffekt müssen Opfer, wenn die eine Strafanzeige wegen also gegen Frauen gerichteter Gewalt einreichen, sei es gegen den Partner oder was auch immer, dann müssen die nochmal einen langen Fragebogen ausfüllen für die maschinelle Auswertung. Das können sie natürlich auch ablehnen, aber es wird ihnen geraten, das zu machen, weil das ja hilft bei der späteren Einstufung. Da wird anhand von Fragen wird halt geguckt, okay, wie ist die soziale Situation, was ist in der Vergangenheit passiert, und dann gibt es eine Einstufung, gibt es eine Gefahr der Wiederholung, gibt es die Gefahr von einer Eskalation und dann gibt es drei verschiedene Gefährderkategorien, die dann für die Leute auch Konsequenzen haben. Ne? Aber dieses System wird kritisiert, weil es noch nicht scharf genug ist, und das System wird erst eingesetzt, wenn wirklich eine Anzeige erfolgt. Ja, also das ist eine spanische feministische Aktivistin, die halt im Endeffekt das weiter vorantreiben will in Spanien, und die möchte halt auch, dass dieses System auch schon genutzt wird, wenn Frauen von Gewalt betroffen sind, aber es nicht zur Anzeige gekommen ist. Dann ist die Polizei natürlich nicht genug geschult, also vielmehr, auch in Spanien verdienen die ja Geld mit Fortbildungskursen für solche Sachen. Und dann ist es so, dass Schwangerschaft und Kinder zu wenig berücksichtigt werden, teilweise sogar berücksichtigt werden, dass, ich sage jetzt mal, dass wenn Gewalt in einer Schwangerschaft vorliegt, wertet das System das so aus, dass zwar die Gefahr für die Person höher ist, das Verletzungsrisiko, aber dass halt unterstellt werden kann, dass die Gewaltbereitschaft des Täters gehemmt ist gegenüber einer nicht schwangeren Person. Das wird hier kritisiert, weil wir wissen ja alle, das Patriarchat tötet Frauen und auch gerne Kinder. Und eigentlich, sie sieht das Gewaltpotenzial bei Schwangerschaften erhöht. Ich meine, das Konfliktpotenzial, ja, aber das Gewaltpotenzial, na gut, da gibt es ja Studien. Ja, aber Software, haben wir doch gelernt, ist auch von Ideologie teilweise beeinflusst. Also die macht dann schwarzen Fotos nicht so gut auf den Chip oder so zum Beispiel. Ne? Das ist zwar Quatsch in dem Fall, aber dass das prinzipiell die Möglichkeit besteht, ist ja richtig, ne? Dass man da solche Dinge einfließen lassen kann. Und wenn das hier nicht der Fall ist, dann fresse ich aber einen Besenstiel. Ja, also diese Sachen werden berücksichtigt bei dem Test, aber sie werden halt nicht so berücksichtigt, wie die feministische Aktivistin das gerne hätte. Ja, wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Ja, und wenn das dann nicht reicht, dann muss man noch mehr davon reinbauen. Genau, das ist ja noch. Genau, das System ist gut, es muss nur ausgebaut werden, es müssen mehr Sachen berücksichtigt werden. Halt, es ist noch zu männerfreundlich, dann. Die Polizei muss stärker geschult werden und dass es erst genutzt wird. Also es ist ja ein gesetzliches System, ne, von einem privaten Anbieter, aber aufgrund von dem Frauenfeindlichkeitsgesetz oder Gewalt gegen Frauengesetz in Spanien muss das eingeführt werden. Unter diesem Gewalt gegen Frauengesetzgebung, da gibt es, also pro Jahr gibt Spanien 1 Milliarde Euro für diese ganzen Programme aus. Und das ist eine Ausprägung dieses Programmes. Ja. Digitale Gewalt spielt übrigens überhaupt gar keine Rolle bei diesem Algorithmus-Ding. Das wird auch kritisiert, weil wir wissen alle, digitale Gewalt, Hass und Hetze im Netz ist tödlich. Ja, und jetzt wird ein neues, die geben da das Geld aus. Und ich finde, für Spanien ist 1 Milliarde nur für dieses Projekt eigentlich schon ein ganz schöner Batzen Geld. Spanien ist, glaube ich, Vorreiter. Ich bin nicht überrascht, dass sie in Spanien, also deswegen reden wir immer vom spanischen Modell mit der Fußfessel und dies und das und jenes, weil die in Spanien das halt schon so lange machen und da halt, wie gesagt, 1 Milliarde ist ein gutes Budget. Es gab mehr als aber auch eine Epidemie an Morden, glaube ich, vorher. Also ich meine mich zu erinnern, dass vor ein paar Jahren halt die Rede davon war, dass es in Spanien extrem schlimm ist und dann tendieren Regierungen ja dazu, solche Dinge zu tun. Ja, das Problem war, die haben im Jahr 2017 gab es diesen Frauenstreik, das war im Endeffekt eine feministische Kampagne, wo dieses Gesetz dann nochmal verschärft wurde. Femizide werden in Spanien erst seit 2003 gezählt, ne, also seit 22 Jahren, aber seit 2022 werden die Femizide erst außerhalb von Partnerschaften auch so gewertet. Also innerhalb von einer Partnerschaft gab es diesen Begriff des Femizids schon, aber wenn man nicht mit der Person zusammen oder verheiratet war und es keine Beziehungstat war, dann galt es nicht als Femizid. Das wurde jetzt ausgeweitet. Das sagt mir aber nur, dass 2003 oder wann das war, ihre Statistik überarbeitet haben und wahrscheinlich danach auch nochmal und so weiter. Diese Zahlen, da gebe ich hier fast schon gar nichts mehr drauf. Ach ja. Und also nur, dass man weiß, in welche Richtung geht das Ganze bei uns. Wir wollen das spanische Modell machen. Wir wollen Femizid nicht unbedingt ins Gesetz schreiben. Aber wir brauchen vor allem eine Sache: Fördergeld und Schulungen, weil keiner weiß ja Bescheid. Nein, echt? Sie wollen Posten und die armen Polizisten, werden die auch nochmal in was anderes geschult. Sie wollen Posten und Geld für NGOs. Das ist ja praktisch eine völlig neue Methode. Ja, also, aber es ist lustig, wie transparent diese Kampagne jetzt gerade zu sehen ist. Jetzt kommt davon immer mehr, ne? Das ist ja, jetzt Daniela Bär, Paus hat auch schon was dazu gesagt. Das ist doch aber nichts Neues. Also, das ist doch Orwells Krieg, der nie zu Ende geht. Ja, aber jetzt kommt diese Kampagne Hochdruck. Ne? Ja. Femizid, klar, wir haben das dauernd auf dem Schirm, aber jetzt ist es halt wirklich überall gerade. Ja, zum Beispiel auch hier, das ist meine Innenministerin, wenn ich richtig im Bilde bin. Ich habe das zwar eingereicht, aber ich habe es mir selber noch nicht angehört. Also die Dame, die wir gleich hören, ist die Innenministerin von Niedersachsen, wird sicherlich wahrscheinlich auch so anmoderiert. Und dann hören wir noch mal rein. Und in unserem Tagesgespräch begrüße ich Daniela Behrens, die SPD-Innenministerin von Niedersachsen. Frau Behrens, wir haben gerade einen Beitrag gezeigt zur Fußfessel in Spanien, ein möglicher Weg gegen Täter oder Stalker von Frauen. Ist das ein Weg, den Sie gestern besprochen haben? Ist das ein gangbarer Weg für Deutschland? Ja, moin aus Bremerhaven. Ja, es ist auf jeden Fall ein gangbarer Weg. Wir haben sehr gute Ergebnisse und Erkenntnisse aus Spanien mit der sogenannten Fußfessel. Wir brauchen in Niedersachsen und in Deutschland weitere Instrumente zum Schutz von Frauen. Wir haben eine hohe Gewaltbetroffenheit von Frauen, vor allen Dingen im eigenen Zuhause. Der gefährlichste Mensch, den eine Frau... Im Vergleich wozu gibt es eine hohe... Ja, und was helfen den Fußfesseln jetzt einfach so, ohne irgendwie ein Delikt mal zu sagen oder so, was sie denn gemacht haben sollen? Das ist auch mal ganz schön geil. Übrigens, die Frage, die sie gestellt hat, die war irgendwie, was machen wir Täter? Und ich muss sie nur nochmal anhören, das war eigentlich ganz total blödes Deutsch, was sie da abgelassen hat in der Frage. Können wir das vielleicht nochmal hören gleich. Die spanische Fußfessel, das ist ja im Endeffekt, du hast diesen Algorithmus, der hat diese drei Stufen und wenn beim ersten Fall eine Anzeige passiert, die Anzeige wird fallen gelassen, der Fragebogen wird ausgewertet, der Algorithmus sagt, okay, du bist aber in Kategorie 2 oder 3 von dieser Gefährderstufe, also es ist nicht auszuschließen, dass du es nochmal machst, dann auch, wenn es keine Verurteilung gibt, gibt es die Fußfessel und halt das Abstandsgebot. Darüber reden wir hier. Deswegen das mit dem Algorithmus auch, weil das als Kriterium haben. Ja, es ist ein GPS-Tracker, ne? Auch bei Nichtstrafbarkeit und Nichtverurteilung. Ne? Wichtig. Ja. Trifft in ihrem Leben ist der Partner oder der Ex-Partner und die Zahlen sind weiterhin erschreckend hoch und deswegen brauchen wir weitere Instrumente und die sogenannte Fußfessel nach dem spanischen Modell ist ein solches Instrument. Stehen wir kurz davor oder wie wird es bald kommen oder was haben Sie gestern beschlossen? Also wir können davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr die rechtlichen Grundlagen dafür legen. Wir haben vom Bund gehört, dass auch in diesem Jahr das Gewaltschutzgesetz dazu im Bundestag vorgelegt werden soll. In vielen Ländern haben wir bereits Regelung in den jeweiligen Polizeigesetzen. Auch in Niedersachsen bereiten wir gerade eine Novelle des Polizeigesetzes vor, um die Fußfessel rechtlich zu verankern. Wir haben uns im Rahmen der Konferenz heute ja auch mitverständigt zum Thema, dass wir die technische Möglichkeiten natürlich ausbauen müssen, wenn wir mehr Fußfessel einsetzen wollen. Und daher, glaube ich, sind wir einen wesentlichen Schritt auf dieser Konferenz weitergekommen und können in diesem Jahr die wesentlichen Grundlagen dafür legen, dass wir dieses Instrument auch einsetzen können. Das geht schneller als bei irgendwelchen Ökogesetzen oder sowas, Umweltgesetzen oder so. Ruckzuck, die peitschen einfach alles durch. Und wenn das fertig ist, dann kommt das nächste und dann das nächste und das nächste. Ja, ich finde vor allen Dingen bemerkenswert, dass was Preis ja gerade gesagt hat, dass es ja im Endeffekt Menschen betrifft, die nicht verurteilt worden sind, weil sie irgendwas getan haben. Und das ist natürlich was unter dem Stichwort Gewaltprävention. Ja, genau. Früher gab es Gefährderansprachen, heute gibt es Gefährderfußfesseln. Ja, die sind halt im Haushalten, im eigenen. Da erlebt man die. Der Dominik schlägt vor Fußfesseln schon ab der Entbindungsstation. Einfach, dann können die so immer mitwachsen, weißt du? Wenn man mal besser gleich Pimmelfessel. Der Ned Aronnax sagt ja genau, mitwachsende Fußfessel für männliche Säuglinge. Das finde ich richtig und wichtig. Ja. Kann chippen, ja. Wenn man das zu Ende denkt, dann kann man doch auch da gleich einen Cardreader dran machen. Da kann die Frau ihre Beischlafkarte dran halten. Und dann hast du auch das Consent-Problem gelöst. Ja, aber jetzt mal, es ist doch wirklich bemerkenswert, dass die Frage, die Journalistin stellt, ist, wann kommt denn das endlich? Die Frage ist nicht so, wer bekommt denn das jetzt, diese Fußfessel? Was sind da eure Ideen? Weil das sind ja eigentlich die wichtigen Sachen, die Ausgestaltung des Ganzen. Ja, und die können das auch konkret beantworten. Aber es wird nur gesagt, die Menschen leiden, gib uns Fußfessel. Und die Nachfrage ist, wann kommt denn endlich Fußfessel? Das ist, ja, bezeichnend mal wieder für diesen ganzen Diskurs. Es gab Was für eine totalitäre Scheiße im Namen von Feminismus immer durchgeboxt wird. Die Leute machen sich das offensichtlich nicht klar, was sie da durchboxen, weil ja irgendwie auch mal jemand kommen könnte und könnte das für andere Zwecke benutzen und so weiter. Ja, das ist ja auch so ein Schritt in diese Richtung. Es wird ja auch davon ausgegangen, dass es funktioniert und gut, natürlich hat es einen gewissen Abschreckungseffekt, klar, genau wie viele andere Sachen auch, aber es wurden laut diesen Fußfesseln-Sachen 14 Femizide verhindert. 14. So, wie kommt man jetzt auf diese Zahl? Es wurden so und so viele Gewalttaten verhindert und bei 14 von den Tätern waren halt in der höchsten Kategorie und waren vorher schon Polizei bekannt, deswegen wird denen dann quasi schon fast ein Tötungsdelikt unterstellt, was durch die Fußfessel verhindert wurde. 14 Stück. Das ist Pre-Crime, ne? 15 Jahren. Die Fußfessel gibt es noch nicht so lange. Das ist die Definition von Pre-Crime. eigentlich. Ne? Sie haben ein Verbrechen verhindert, das sie nur ausgerechnet haben, anhand von Wahrscheinlichkeiten und Einstufungen. Das ist wie... Genau, das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das ist der Hintergrund von dieser algorithmischen Aussortierung hinterher. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir ja auch so Sachen haben. Wenn der Algorithmus sagt, ja, die Kugel ist gefallen, dann kriegst du die Fußfessel. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir jetzt auch schon so Sachen haben wie Präventivhaft und solche Geschichten für 24 Stunden oder irgendwelche Dinge. Ja, da gibt es natürlich, es gibt für alles immer Auflagen und Verhältnismäßigkeitsprüfungen, aber wie werden die aus... Ja, genau, aber dann wäre doch jetzt ein wichtiger Teil dieser Debatte, der ja dann nicht fehlen darf, halt eben genau diese Debatte darüber, was ist denn da jetzt angemessen? Unter welchen Kriterien kann man das dann jetzt ansetzen? Genau. Aber das ist ja gerade das Irre, dass diese Debatte überhaupt gar nicht geführt wird. Es wird einfach so getan, als würde das ja alle Probleme irgendwie lösen. Und das hätte es keine Nachteile. Es schützt Frauen, es ist angemessen, frag doch nicht. Es ist ein Instrument, ja, habe ich gerade gehört. Es schützt Frauen. So, peng. Vor nichts wahrscheinlich in Wirklichkeit, aber okay. Naja, ich kann mir das schon vorstellen, dass es irgendwelche Dinge verhindern würde. Aber es kann natürlich kein Mensch wissen, wie viel. Ja, sicher. So weshalb, also... Die Frage, zu welchem Preis man das verhindert. Man kann auch alle Leute einsperren und beobachten und so weiter. Ja, das ist ja gerade der Punkt. Das ist ja wieder so kategorisierend für unser aktuelles politisches Wesen. Dass man einfach keine Debatte führt, sondern einfach nur sagt, ja, wir brauchen ja jetzt irgendwelche Forderungen aufstellt, behauptet, dass das ja das Problem auf jeden Fall löst und dass man deswegen ja überhaupt gar keine Abwägungen treffen muss. Weil, was wollt ihr Abwägung treffen? Wir wollen hier Probleme lösen. Da könnt ihr doch nicht sagen, das hat irgendwelche negativen Konsequenzen oder so. Wir wollen doch hier Probleme lösen. Da könnten wir uns doch jetzt nicht kommen mit, andere Leute haben auch irgendwie ein Recht oder so. Würde mich ja überhaupt nicht wundern, wenn sie als nächstes irgendwie sagen, wir müssen das umframen oder so. Und dann irgendwie, weil sie ja auch gerne diese Sachen immer dialektisch irgendwie umdrehen, dass sie dann nachher so sagen, ja, die Fußfessel, die sorgt ja im Endeffekt dafür, dass die Frauen dann freier leben können, weil sie weniger bedroht sind. Also sind es ja quasi Freiheitsfesseln. Das könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass sie das so eine Umdrehungsgeschichte da irgendwie mitmachen. Weil so platt wie das Populismus, reiner Populismus. Mehr ist das ja, nicht. Ja, nur da folgen ja faktische Tatsachen raus. Eben, dass sie das dann irgendjemandem verordnen oder so. Es gibt ja die elektronische Fußfessel schon in Deutschland und da sind die Hürden für die Anordnung sehr hoch. Ja, man muss zumindest 2-jähriger Freiheitsstrafe verurteilt gewesen sein im Vollzug. Innerhalb der letzten 4 Jahre plus, es muss halt eine Sicherheitsanordnung geben, aufgrund von schwerer Straftaten, Sexualdelikte mit Rückfallgefahr. Ja, ist das denn hier, also das ist schon eine fast theoretische Konstruktion. Ein Straftäter, der nicht reuig ist, hat seine Strafe abgesessen, ist quasi in der Nachvollzugsbewährungsphase und stellt ein Risiko dar, wurde aber trotzdem rausgelassen. Also die Hürde für die Fußfessel ist so lächerlich hoch jetzt eigentlich, dass sie natürlich über dieses Delikt sehr schön aufgeweicht werden. Ist doch mehr ein Goodie für die Gefangenen sozusagen, für die Insassen, dass sie dann mehr raus können sozusagen, ohne dass dass man Gefahr läuft, dass sie da wieder genau, das war's zum Thema nicht Fußfessel ertappt werden oder so. Genau. Um die Zahl der Femizide auch so zugenommen hat und könnte man da vielleicht auch noch andere Wege gehen, Prävention, sage ich mal, um weitere Zunahmen zu verhindern? Ja, die Fußfessel ist ein weiteres Instrument, das wir einsetzen zum Schutz von Frauen. Aber es ist natürlich nicht das Einzige. Wir brauchen in der Tat Präventionsangebote. Wir müssen Frauen erstmal ermutigen, sich aus Gewaltbeziehungen zu lösen. Das ist immer noch ein Problem. Wir brauchen natürlich Beratungsstellen. Ich persönlich wünsche mir, dass wir vor allen Dingen auch noch mehr in die Täterberatung einsteigen. Wir müssen mehr die Menschen in den Fokus nehmen, die Gewalt ausüben. Derzeit liegt der Fokus natürlich sehr auf den Schutz der Frauen, aber die Täter sind das Problem, nicht die Frauen. Und auch hier wieder, was soll diese Scheiße bedeuten? Wir tun immer so, als wäre damit alles klar. Ja, wir müssen die Täter in Fokus nehmen, alles klar? Ja, machen wir mal ein neues Täter in Fokus nehmen Gesetz. Und der in dieser Scheiße dann wieder drin steht, ja, unser Kulturkampf aus allen Rohren bitte schießen und ohne Einspruch, weil Einspruch führt zu Gewalt gegen Frauen. Dass es noch ein Bereich, der finanziert werden muss, man weiß noch nicht ganz so genau, wie man begründet, dass da eine Frau drin arbeiten soll. Ne? Ja, und vor allen Dingen die Leute damit belästigen, mit diesem Scheißdreck. Dem Staat Instrumente in die Hand geben, ja, nun, um jede menschliche, jede menschliche Regung bitteschön von vornherein schon irgendwie juristisch zu begleiten und zu regeln. Ja, wie hat der Jun gesagt, gestern war der beste Tag, um Regulierung zu machen. Und weil wir doch perfektes Bewusstsein haben und perfekt wissen, was wir tun und genau, was die Konsequenzen von allem sind, sowas wie unvorhergesehene Konsequenzen haben wir nicht, können wir das ja auch alles machen und sollten wir das ja auch alles machen, müssen wir das ja auch alles machen, weil ansonsten, so wie es jetzt ist, kann es ja nicht bleiben, hat ja alles zugenommen und so, hat ja zugenommen, irgendwie zugenommen. Ja, was die alle schon gemacht haben und trotzdem hat immer alles zugenommen. Gestern wollten wir noch unser Femizid-Wort überall haben, jetzt haben wir es überall und was sagt das jetzt aus, was hat es uns jetzt gebracht? Gar nichts. Wir reden da jetzt einfach drüber und fordern dann neue Gesetze. Wenn wir die neuen Gesetze haben, was wird es bringen? Gar nichts. Wir reden dann darüber und fordern noch neuere Gesetze. Ja, Forderungen sind immer da. Dafür lässt man sich halt was Neues einfallen. Ne? Ja, und wählen Sie uns bitte beim nächsten Mal wieder, weil das Problem wird immer größer und wir haben natürlich die Lösung. Und daher ist sicherlich der Ausbau von Täterberatungsstellen ein weiteres wichtiges Instrument zum Schutz von Frauen. Und insgesamt haben wir ein großes Maßnahmenpaket, aber leider auch eine große Gewaltbetroffenheit von Frauen. Und deswegen werde ich persönlich nicht müde, das Thema immer wieder anzusprechen. Wir haben in der Gesellschaft ein Problem, was Frauen aushalten müssen. Und dieses Problem wird nur dann nachhaltig bekämpft werden, wenn wir immer wieder uns darüber auch austauschen. Wenn wir die Maßnahmen verbessern, wenn wir Prävention verbessern und wenn wir sehr konsequent dagegen vorgehen. Ja, die Fußfessel, also wird kommen. Kindergarten anfangen oder vielleicht bei den Babys, genau. Ist doch alles klar, oder? Alles klar, nichts ist unklar, genau. Bei denen. Wir sind immer in die gleiche Richtung und immer weiter. Immer uns weiter verbessern. Ja. Wir marschieren weiter. Das können wir schon mal festhalten. Frau Behrens, jetzt sitzen die Innenminister zusammen. Da haben Sie sicherlich auch über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren geredet. Geile Überleitung, saugeile Überleitung. Ja, gesagt, wir überlegen Fußfesseln. Das ist ja wunderschön. Fußfesseln für AfD-Mitglieder einzuführen, dass sie sich weiter von der SPD oder vom Parlament weghalten müssen. AfD-Wähler, wie wäre es denn mit AfD-Mitglieder, wie wäre es denn mit AfD-Wählern? Oder potenziellen AfD-Wählern? Genau, potenzieller, das reicht doch. Ja. Hier, du da. Der Algorithmus sagt, du wählst das nächste Mal AfD, deswegen Social Credit Score. Null. Ja, genau. Gibt es vorher eine Einteilung, wenn du mal gesagt hast, Migration ist nicht gut, so wie es aktuell gemacht wird, dann direkt Kategorie 3. Ja, selbstverständlich tauschen wir uns auch zu diesem Thema aus. Die AfD ist keine normale Partei wie die anderen. Sie zeichnet sich durch Hassen und Hetze. So wie ihr, ne? Es ist einfach so umgeschaltet von irgendwie Geraune, Bedrohung. Wir müssen alles ändern und dann weiter gucken, was wir als nächstes ändern. Und einmal umgeschaltet in, aber die sind aber nicht normal, so wie wir, und die zeichnen sich ja aus durch Hass und Hetze. Ja, lol. Im Netze. Und Menschenfeindlichkeit aus. Ich erlebe sie quasi im Niedersächsischen Landtag und ihre Reden dort, die sind schwer erträglich. In Niedersachsen sind sie quasi Verdachtsobjekt. Das heißt, wir beobachten sie mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Und daher müssen wir uns miteinander verständigen, wie wir die rechtlichen Instrumente, die wir haben, einsetzen können gegen die AfD. Und das ist auch eine Debatte hier. Gibt es da so ein Stimmungs- Man könnte den Leuten doch so an beide Hände so Fäustlinge machen, die sie nicht abnehmen können. Weißt du, dass sie nichts mehr tippen können und ihr Handy nicht mehr bedienen können? Präventiv. Ja, man muss aber auch nicht alle Maßnahmen, die man per Gesetz einleiten könnte, dann auch ausführen. Das ist nicht unbedingt, da gibt es keine Vorschrift oder so. Ne? Aber gut, wenn man SPD ist, muss man das vielleicht. Ja, aber nicht so Instrumente wie die Meinungsfreiheit einsetzen gegen die SPD oder so. Das ist ja hier 188. Das ist unfair. Das ist ganz klar unfair. Das Bild unter den Ministern, ist man sozusagen eher dafür oder sagt man, die Hürden liegen einfach wahnsinnig hoch? Ja, die Frage ist nicht, ob wir die AfD als einen verlässlichen Partner in der Politik sehen. Da sind wir hier sehr eindeutig, dass wir das nicht so sehen. Die Frage ist, haben wir die rechtlichen Instrumente zusammen, um die Hürden, die das Bundesverfassungsgericht legt für ein Parteiverbot, ob wir die zusammen haben? Sie brauchen keine Gründe, sie brauchen nur Instrumente, ne? Die Frage ist, ob wir die Instrumente zusammen haben. Nee, ob ihr die Gründe vernünftig gedreht habt, das ist die Frage. Ja, und die Nachfragen dazu sind, wann macht er es denn endlich? Also. Genau, alle sind sich einig, sie sollen verboten werden, nur haben wir nicht die rechtlichen Instrumente dafür zusammen. Ach, wie schade aber auch. Müssen nur alle am Strang ziehen. Wenn der Bundestag nicht will, dass dem Habeck die Dings aufgehoben wird, die Immunität, dann will er das eben nicht. Ne? Müssen nur alle am Strang ziehen, dann geht das auch. Genau, nur Mut, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Chaka, du schaffst das. Kann ich, glaube ich, sagen, dass wir insgesamt miteinander sehr skeptisch sind, ob das zum jetzigen Zeitpunkt schon reicht. Alle miteinander sind wir sehr sicher darin, dass, wenn es zu einem Antrag kommen sollte, alle dass der auch gelingen sicher, muss. Ja. Und dazu ist es aber, glaube ich, noch ein Weg zu gehen. Alle miteinander sind sich sehr sicher, dass es so kommen muss. Oh mein Gott. Ja, dann muss ja, warum nicht längs? Und worauf wartet ihr? Sind selber als Niedersachsen nicht betroffen, aber sicher auch Grenzkontrollen war vielleicht auch ein Thema auf der Innenministerkonferenz. Können Sie berichten, was da gesprochen? Gute Frau, das Land Niedersachsen hat eine Grenze zu einem europäischen Ausland. Das nennt sich die Niederlande. Vielleicht schon mal gehört. So, was? Hat mich jemand gerufen? Ja, das läuft aber jetzt anders, habe ich gehört. Kommen wir später zu in einem anderen Artikel, glaube ich. Ja, kommen wir noch zu, ja. Gesprochen wurde. Ja, Sie haben es erwähnt, für Niedersachsen sind jetzt die Grenzkontrollen, die der Bundesinnenminister jetzt verstärkt hat, nicht das Hauptthema. Wir haben keine großen Auffälligkeiten, was das Thema Geflüchtete angeht, an der niederländisch-niedersächsischen Grenze. Und daher muss der Bundesinnenminister entscheiden, wo er seine Ressourcen einsetzt, was die Bundespolizei angeht. Für mich ist wichtig, dass wir die Flughäfen weiter gut sichern, dass wir die Hauptbahnhöfe gut sichern. Und die Grenzkontrollen sind für mich jetzt nicht das bedeutendste Instrument, wenn es darum geht, mit Geflüchteten umzugehen. Aber wie gesagt, das muss der Bundesinnenminister entscheiden, wie er seine Ressourcen verwendet. Wie es gleich wieder alles als Geflüchtete geframed wird. Da wirst du echt, wir sind 10 Jahre nach 2015 und diese Leute reden immer noch pauschal von Geflüchteten. Das ist Unehrlichkeit. Also es gibt ja nur wenige Möglichkeiten, die dahinter stecken können. Ignoranz, Unehrlichkeit, Einfalt, ich weiß es nicht, Bosheit. Okay, ich gucke mir gerade. Also die Frau Behrens ist, soweit ich weiß, auf den Herrn Pistorius gefolgt, nachdem der sich in die Bundespolitik verabschiedet hat, denn der war ja Innenminister. Und sie war vorher Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, weil ja die Leute alle Universalgenies sind in der Politik. Ne? Da geht das dann mal einfach von einem Ministerposten. Und außerdem steht in ihrer Vita noch, sie war von 2019 bis 2021 Leiterin der Abteilung 4. Gleichstellung im Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren. Dann läuft das, sie kennt das ja eben so. Ne? Sie macht dir was, dann kommt das zur Sprache, dann redet man lange drüber und dann macht man das dann so, wie man es auf sich überlegt. Der Peter Pan ergänzt zu ihrem Chat, sie sieht aus, als ob sie etwas extrem Saures im Mund hat die ganze Zeit und das stimmt. Ja, oder ob sie nichts im Mund hat. Ja, gerade in Bremerhaven, hatte sie ja gerade gesagt. Ne? Und laut ihrer Vita war sie da schon mal in Bremerhaven. Nämlich sie war Pressesprecherin und Leiterin der Stabsstelle Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule Bremerhaven. Ja, das ist halt dieser Kreislauf, wo du von einem Job, der mit Steuergeld bezahlt wird, in den anderen gepumpt wird. Sie ist eine Journalistin. Sie war Redaktionsleiterin für alle Titel bei der Anzeiger Verlags GmbH Ostdeutsch Scharmberg. Ja, aber er ist heute kein Journalist. Viele von uns haben solche Universität Mütter. Berlin hat sie Journalismus studiert sogar. Also sie ist ein richtiger Journalist. Mr. Petersen ist auch freier Miautor und Schnurnalist. Steht auf seiner Visite. Kannst du nochmal die erste Eingangsfrage bitte einmal abspielen? Die war so blöd formuliert, glaube ich. Ja, fand ich eigentlich nicht, aber gut, gucken wir nochmal. Und in unserem Tagesgespräch begrüße ich Daniela Behrens, die SPD-Innenministerin von Niedersachsen. Frau Behrens, wir haben gerade einen Beitrag gezeigt zur Fußfessel in Spanien, ein möglicher Weg gegen Täter oder Stalker von Frauen. Okay. Ist das ein Weg, Fehler, den Sie gestern besprochen haben? Na gut, Täter von Frauen ist ja auch... Ja, Täter von Frauen, ja, genau das war das, glaube ich, bei dem Gestört. Das ist komisch, no. Ja. Aber es, Stalker und Täter von Frauen. Ich habe da auch eigentlich so ein Komma irgendwo gesehen, was nicht wirklich gesetzt wurde, aber ja, Täter von Frauen. Ja. Haben Sie Frauen? Ja, ich habe Frauen. Ich gebe es zu. Ja, dann schuldig. Ich dachte jetzt erst, es geht wieder um LGBTQ, aber doch nicht. Oh, Belastung im Alltag. Muss man den Menschen wirklich dabei helfen, bei der Belastung im Alltag? Ja, die Titel Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag. Abgekürzt Lesobia. Also ich meine, gut, ich meine, allein deswegen ist es mir schon ins Auge gefallen. Da steht jemand wie Google. Klingt irgendwie nach einem Vorort oder so. Da hat sich jemand gedacht, eine geschlechterübergreifende Bevölkerungsbefragung zu Gewaltbetroffenheit in Deutschland. Ja, das ist eine sogenannte Dunkelfeldstudie. Und da geht es um die Anzeigebereitschaft. Wir hatten das ja vorhin mit den Femiziden und sowas. Da wird ja immer behauptet, ja, wir haben ja in der letzten Dunkelfeldstudie, die übrigens aus dem Jahr 2020 stammt, ein bisschen lange her, aber gut, da wird ja immer eine Zahl zitiert, und zwar nur 0,6% der von sexueller Gewalt betroffenen Frauen würden die Person anzeigen, wenn sie in einer Partnerschaft sind. Es ist tatsächlich nicht so, das ist 9,5%, weil das ist ein Spektrum, da werden mehrere Sachen zusammengefasst. Bei dieser expliziten Frage ist es 9,5%, was natürlich immer noch relativ niedrig ist. Und hier, da wird es mal Zeit für ein Update, und dann gibt es wieder viele interessante Zahlen, aber auch viele Zahlen, die vielleicht erschreckend sind im Bereich Migrationskriminalität und natürlich wieder Munition für die Personen, die immer am meisten betroffen sind. Ne? Unter der Studie Lesobia. Also Gewalt in Beziehungen, und die Studie heißt Lesobia. Da muss, also das ist auch direkt so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Ja, Gewalt in Lesobia-Beziehungen. Aber nee, es geht um eine Dunkelfeldstudie. Mhm. Ja, das finde ich aber gar nicht so schlecht. Also Bevölkerungsbefragung zur Gewaltbetroffenheit, geschlechterübergreifend, das ist doch ein, klingt auf jeden Fall ein bisschen, wie soll man sagen, konkreter als das, was als die Zahlen, mit denen sie bisher immer eben hausieren gehen, die von der EU doch so inszeniert wurden, dass sie gefragt haben, haben sie jemals in ihrem Leben Gewalt erlebt? Und da sagt natürlich irgendwie jeder ja, beziehungsweise ungefähr 50% oder so. Und heute heißt es, Gewalt in der Familie ist so weit verbreitet, dass es hinter jeder zweiten Tür stattfindet, eben also über 50%. Ne? Und das ist ja, das war ja eh alles ziemlich doch durcheinander geraten und missbraucht und so weiter, die Zahlen. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht und nicht uninteressant, ja. Was haben Sie denn so für Zahlen? Ja, und so bin ich auch drauf gekommen, weil immer mit diesen Zahlen durch die Gegend geschmissen wird, wie die Anzeigebereitschaft sein soll. Habe ich, ne, letzte Dunkelfeldstudie 2020, ich glaube, wir hatten sogar drüber gesprochen hier. SKID hieß die, SKID. Und die heißt jetzt Lesobia, die nächste. Also es soll eigentlich eine umfassende Dunkelfeldstudie sein. Es soll nicht nur Gewaltbetroffenheit in Deutschland geben, aber vielleicht haben die den Fokus wirklich so eingeengt. Dann, ne, und das ist auch vom BKA, die offizielle Studie. Ne? Also die sind die Leute, die sowas anfertigen und ja. Soll jetzt... Relativ frei von Feminismusverdacht sind auch, ne? Soll jetzt im Juli rauskommen, wenn ich es richtig gelesen habe. Oder im Juli ist der Befragungszeitpunkt zu Ende und dann kommt es im November raus, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber ja, Lesobia. Grüne räumen Fehler im Fall Gelbhaar ein. Ach, so viele Farben. Ja, die können da irgendwie einräumen, wie sie lustig sind. Also die, das ist, der Fehler ist ja eher ihr System, dass sie da in ihrer Partei haben. Ja, warte mal. Was sie da geschrieben haben, bei dem hat Detail nämlich doch nicht so gut. Ja, ich kann es sowas zusammenfassen. Im Endeffekt sagen sie, ja, das ist ja total doof, dass da ja Sachen frei erfunden waren, weil das hat dann abgelenkt von dem, was unsere komische Ombudsstelle hier irgendwie machen sollte. Und wir konnten das halt nicht auf die Spitze treiben, unsere Ombudsstelle irgendwie, bla bla bla, unsere Ombudsstelle. Also auch wieder so ein Geraune, dass da ja die innerparteiliche Aufarbeitung jetzt drunter gelitten hat. Also so nach dem Ja, es gab aber auch einen langen Bericht eben innerparteilich. Dass es falsch gelaufen ist, aber das Problem ist nur, dass wir dem nicht richtig einen Strick drehen konnten. Und Ja. Ja, also. Da gab es zwei Leute, die einen kleinen Bericht gemacht haben. Irgendwie der Jersey Montag und noch und eine Frau irgendwie zu den Folgen der Beförderung, schreibt der Bundesvorstand. Leidtrage seien Gelbhaar selbst und auch diejenigen, die Meldungen vorbrachten. Naja, also sie sind damit ein bisschen beschäftigt und eigentlich ist das ja auch geeignet, so eine Partei zu implodieren. Also man fragt sich ja also so, was die Männer da wollen, aber also nicht die Grünen, nee, nee. Ja. Die werden sich doch immer noch denken, dass das alles richtig und wichtig ist und dass es ja, wenn man nichts falsch macht, da auch niemanden treffen wird. Hm. Wenn man nichts falsch macht, ja. Was machen wir das falsch, ne? Hat nicht vor kurzem noch jemand behauptet, der Staat mache keine Fehler? Das war ein Herr H. Wer war denn das? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Habeck. Oh, okay. Nicht dreimal sagen den Namen, bitte. Robert Habeck. Wenn auch die Kritik am Tabu ist, ja, hier geht es um den Fall Homburg, wo der eine gewisse Phrase gesagt hat, die ja einem SA-Spruch zugeordnet wird und die halt auch gerichtsfest festgestellt wurde, als ja, dass sie unter den Tabu-Paragraphen fällt und dass er halt laut Paragraph 86 halt strafbar ist. Und dieses Urteil wird ein bisschen mit gemischten Gefühlen aufgenommen, weil ja hier im Endeffekt diese Parole nicht verbreitet wurde, sondern in einem Kontext kritisch dargestellt wurde tatsächlich. Und da gibt es die sogenannte Sozialadäquanzklausel, wo es genau um solche Sachen geht. Ne? Das beste Beispiel wird hier in dem Artikel auch genannt. Hier in dem Artikel steht halt mehrmals dieser Satz, ne? Alles für das Land, in dem wir leben. Ne? Nur sie sagen selber, aufgrund von dieser Rechtsprechung, die jetzt noch in die nächsten Instanzen gehen wird, ist es gar nicht mehr so klar, ob die selbst als Nachrichtenpublikation dieses Zitat so überhaupt darstellen können, weil das genau dieser Punkt der Sozialadäquanzklausel ist. Es wird im Endeffekt ja in einem akademischen oder in einem reflektierten Kontext wird über dieses Hasssymbol in Anführungszeichen gesprochen. Ja, und das Gericht hat jetzt festgestellt, ja, die Sozialadäquanzklausel gilt nur eingeschränkt. Wie eingeschränkt muss jetzt definiert werden? Es wurde unterstellt, er habe einen pädagogischen Trick angewendet, den das Gericht nicht gelten lassen wollen würde. Die Begründung steht auch noch aus. Und im Endeffekt, ja, sehen Sie diesen Tabuisierungsbegriff jetzt maximal. Das heißt, selbst in einem historischen, geschichtlichen, nachrichtlichen Kontext sollte man diese verfassungsfeindlichen Kennzeichen nicht mal in einem kritischen oder humoristischen oder satirischen Kontext zeigen dürfen. Ne? Also dieses Urteil ist halt wirklich so seltsam und hebelt diese Sozialadäquanzklausel dermaßen aus, dass das jetzt halt wirklich, wenn das nicht in den nächsten Instanzen gekippt wird, zur Frage steht, okay, inwieweit darf man über diese Sachen überhaupt noch reden? Oder ist das Tabu generell, dass die Anwendung eines Tabus hat ja einen gewissen Zweck. Und zwar soll sie die Leute davon abhalten, das Tabu soll beispielsweise die Bevölkerung davon abhalten, dass dieser Spruch wieder beliebt wird und in den Alltagssprachgebrauch Einzug hält. So, da gibt es auch Gerichtsurteile und Definitionen zu. Das ist der Grund, das zu tabuisieren. Aber das Gericht sagt jetzt, das Tabu ist wichtiger als die sozialen Folgen. Man darf die sozialen Folgen gar nicht mehr abwägen. Sobald das Tabu besteht, gilt das Tabu für immer. Das ist quasi jetzt der Rechtstenor, der aus diesem Gerichtsurteil rauskommt, und das ist halt wirklich seltsam. Das kann eigentlich in der nächsten Instanz gar nicht stehen bleiben. Weil nochmal, das Beispiel, ne? Der Autor sagt das hier selbst der Anwalt und Autor sagt das hier selbst in dem, er ist sich nicht sicher, ob er sich jetzt und die Redaktion sich damit strafbar macht, dass sie diesen Satz mehrmals in dem Artikel erwähnt haben. Und das ist halt schon eine sehr, sehr seltsame Situation. Ich frage mich, wenn das durchgeschnittene Hakenkreuz so, erinnere mich. Genau, das ja. Genau, wir haben das genau. Dass Fälle jetzt entsprechend so entschieden wurden, wie nie vorher. Also, das ist jetzt nicht benutzen, das Privatmann. Du musst schon irgendwie öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder Spiegel oder sowas sein. Aber das hatten wir doch vor Jahren schon mal gerichtlich klären lassen, ob man genau dieses Hakenkreuz in den Mülleimer werf Ding benutzen ja, darf. Oder dass jede Staatsanwaltschaft nochmal neu ausrichten, wenn sie möchte, offensichtlich. Und scheinbar ist das momentan irgendwie angesagt. Ich habe doch eine perfekte Lösung dafür. Wir schauen uns einfach an, wer das macht. Und wenn wir die Person mögen, dann darf die das. Und wenn wir die Person nicht mögen, dann sagen und schreiben wir an die Scheune, dass das natürlich schon immer verboten war. Das ist ja schlimmer als eine SPD. Steht doch im Gesetz drin, dass das verboten ist. Du hast immer die besten Ideen, Chris. Ja, aber das hat natürlich auch, wenn ihr jetzt mal an die ganzen Corona-Sachen denkt, ne, Corona-Diktatur und diese ganzen Sachen und die Vergleiche, da stehen ja auch noch viele Gerichtsurteile aus und wenn die einem ähnlichen Tenor folgen wie dieses Gericht, dann ja, ne, Tabu heißt Tabu, ne, Tabu, ja, mit manchen Sachen Äußerungen werden verboten, weil man sie verbannen will. Die Tabuisierung ist nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern der Zweck selbst. Und das ist, wie gesagt, jetzt, das ist der Kernpunkt, worum es hierbei geht. Nicht, was er gesagt hat, nicht, ob es daneben war, sondern ob er es überhaupt hätte sagen dürfen. Also das ist ja dann, das ist ja dann eine verbotene Aussage. Ich finde, das geht es noch, ist eine das verbotene geht, das Aussage. Tabu, es ist eine Tabu-Aussage, ja. Und wie gesagt, eine Tabu-Aussage ist was anderes. Tabu ist nämlich gesellschaftliche, wie soll man sagen, Bannung oder so, aber wenn das gesetzlich sozusagen verboten ist oder schon durch Urteile begründet, dann hast du da einen entsprechenden Nachweis, dass es auch als verbotene Sprache gilt sozusagen. Ja, eigentlich gilt ja die Rechtshürde der Strafbarkeit, ne? Das ist halt Beleidigung, Verleumdung, Volksverhetzung, Billigung von Straftaten, öffentliche Aufforderung zu Straftaten. So, und das ist hier alles nicht passiert. Das Einzige, was passiert ist, ist, es wurde öffentlich geäußert, ja, auf eine Art und Weise, dass eine Gefahr entsteht, dass durch die Enttabuisierung der Symbole der NS-Diktatur von Terrororganisationen und verbotenen Vereinen eben diese Organisationen selbst bzw. ihre Gründungsideologien wieder erstarken. Was ich gerade gesagt habe, das ist einfach in den Einzug des normalen Sprachgebrauchs, Einzug findet in den normalen Sprachgebrauch und dann da muss verhindert werden und das wiegt gewichtiger als die Meinungsfreiheit, die ja in dem Punkt hier ausgedrückt wird durch die Sozialadäquatsklausel, weil nichts anderes ist das. Ja, wenn Täuschung, Absicht irgendwie eine Rolle spielt, dann ist es irgendwie ein Gedankenverbrechen oder was, weil es eine Absicht darstellt. Ja, warum, gut. Ne? Jetzt war ja ein Punkt an das Thema. Es ist haarsträubend. Es ist richtig haarsträubend. Sorry. Gehen wir weiter zum nächsten. Hier haben wir den Jakob Schirmacher, der mir immer besser gefällt. Den hat man mal im Auge. Ne? Ja, die Woche ist er auf Twitter auch ziemlich on fire gewesen. Ja. Sein Buch ist jetzt mittlerweile bei mir auch am oberen Ende meines Bücherstapels der Schande angelangt, wo ich nämlich diese Woche zwei Bücher habe runternehmen können, die ich auch gleich noch vorstellen werde. Warum der Schande? Also, sind die alle aus Holz? Naja, der Schande, weil sie halt noch nicht gelesen sind, obwohl ich sie schon länger besitze. Und... ja, hier hat er sich mit Frau Künast angelegt und es geht um Hate Aid und dass Hate Aid ja Geld bekommt von der öffentlichen Hand. Und er schreibt, liebe Frau Künast, die werfen mir, wir können ja erstmal gucken, was Frau Künast geschrieben hat. Desinformation par excellence. Behauptung allgemein, damit nicht auf die Frage antworten wird, welche NGOs, welches Geld plus wofür Geld gegeben wurde oder verwandt wurde, Ausrufezeichen. Ich wette, es gibt keine NGO, die für Strafantrag, Anzeigen und Prozesse staatliche Gelder bekam. Ja, das ist natürlich die Spitzfindigkeit, weil da schreibt natürlich keiner eine Rechnung, wo irgendwie drin steht für erfolgreiche Prozesse gegen unsere Opposition. Aber es geht ja ums generelle Finanzierung. Sie begründen das damit, dass die Zuschüsse aus dem Bundesprogramm Demokratie Leben grundsätzlich projektgebunden sind. Ja, klar. Das heißt, die würden halt nicht für solche Unterstützung von irgendwem genommen, sondern nur für diese Projekte, für die sie bewilligt worden sind. Der Rest wird aus Spenden finanziert und so. Ja, aber man kann ja natürlich festhalten, dass das ja trotzdem eine vom Staat als gut erachtete Institution ist, diese NGO, dann, wenn die von denen Geld bekommt, um irgendwelche Dinge zu tun, die dann sich so entsprechend dann darstellt und ja auch mit diesem Trusted Flagger-Ding versehen wurde, was ja auch vom Staat zugeteilt wird, also von hier der Bundesnetzagentur, die macht das ja. Also ich wäre dafür, dass eine NGO halt solche Sachen erstmal selber stemmen muss. Also, weißt du, so nach dem Motto, kann ihre NGO das auch, wenn wir ihnen nichts geben? Und wenn die sagen, nee, also wenn ihr das uns nichts gebt, dann können wir die ganzen Projekte nicht machen und so, und dann kommen wir auch keine Spenden rein, dann sollte man sagen, ja, tschüss. Hier ist halt auch so eine Spitzfindigkeit geschuldet, irgendwie das Geld kommt ja angeblich auch nicht von der Regierung, sondern vom Staat oder so. Ne? Das kommt von uns, von dir, mir. Aus Steuern und so weiter, aber nicht von der Regierung. Ja, das ist die vorherige Regierung schon beschlossen und so weiter. Es ist ein wichtiger Punkt, dass sehr viele Projekte, die angestoßen werden, wo ja private Spenden auch für eingeworben werden, nur deswegen stattfinden, weil sie eine Initialförderung vom Staat bekommen. Sonst gäbe es diese Projekte gar nicht. Sonst hätten die auch gar nicht die Plattform, auf der sie die weiteren Spenden einwerben könnten. Ja gut, dass eine Projektbeschreibung machen muss, bevor Geld kriegt, und 200.000 private Spenden, ja, aber trotzdem, die 200.000 privaten Spenden wären gar nicht gekommen, wäre das 50.000 vom Staat nicht vorher da gewesen. Das darf man auch nicht vergessen. Hat ja einen gewissen Sogeffekt, so etwas. Ja, also liebe Frau Künast, Sie werfen mir in Anführungsstrichen Desinformation vor, dabei beschreibe ich exakt, was passiert ist. Lassen Sie uns Ihre Kritik mit der Definition der Bundesregierung abgleichen. Desinformation ist die absichtliche Verbreitung von nachweislich falschen oder irreführenden Informationen in Täuschungsabsicht, steht hier als Zitat. Noch. Ja, genau, bald steht an der Scheune was anderes. Ja. Erstens, was genau ist bei mir falsch oder irreführend? Hier die Aussagen Satz für Satz belegt. Erster Satz, ein grüner Minister lässt über 800 Anzeigen gegen Bürger stellen. Robert Habeck laut Fokus und Tagesschau 805 Strafanzeigen gestellt, nachprüfbar. Zweite Aussage, eine staatlich finanzierte NGO hilft unentgeltlich. HateAid erhält laut Haushaltsberichten jährlich 600.000 Euro Förderung vom Bund, bietet kostenlose Beratung und übernimmt Klagen, siehe Fonds der Gerechtigkeit. So nennen die das. Was auch ein geiler Name, der Fonds der Gerechtigkeit. Die Quelle der ewigen Jugend liegt gleich neben dem Fonds der Gerechtigkeit. Lasset uns los. Jetzt ist am Leuchten oder so. Ein Licht, das verdächtigt dem eines Grals. Ey. How do you do, fellow Liberals? Ihr mögt doch Fonds. Fonds sind doch gut. Wir haben einen Fonds der Gerechtigkeit. Bezahlt von George Soros oder so. George Soros Fonds für Gerechtigkeit, ja genau. Das ist schon so nächste Aussage, danach wird sie zum Trusted Flagger ernannt. Genau, das ist nämlich der Zusammenhang, den er hier herstellt. Die Zertifizierung durch die Bundesnetzagentur erfolgte am 2. Juni 2025 nachweislich nach ihrer aktiven Unterstützung bei Anzeigen. Das allein ist noch kein Skandal, aber ein legitimer Anlass für kritische Fragen. Was ist hier also falsch oder bewusst irreführend? Wenn überhaupt, handelt es sich bei Ihrer Einordnung um Desinformation, denn erster Punkt, ich habe keine falschen Tatsachen behauptet. Zweiter Punkt, ich habe niemanden absichtlich irregeführt. Dritter Punkt, ich habe nach journalistischem Standard verkürzt, nicht verzerrt. X ist ein Kurznachrichtendienst, keine Dissertation. Eine Rückfrage zum Schluss, gibt es personelle oder institutionelle Verflechtungen zwischen Ihnen bzw. im Umfeld und HateAid? In Debatten und Transparenz sollte das gerade aus Ihrer Perspektive kein Tabu sein. Und die Antwort kam dann auch, nämlich diese hier, Transparenz, Doppelpunkt. Ich habe Prozesse mit Hilfe von HateAid geführt. Ja, Weltraum auf den Zuschauer wissen das natürlich, weil Herr Jun das ja auch auf der Republika schon kundgetan hat. Herr Jun, ohne Staatsgeld, Ausrufezeichen. Und das finde ich auch mal wieder so lustig, weil es gab ja jetzt hier auch diese... Sie hat doch nur Staatsgeld zur Verfügung. Ja, eben, weil es gab ja auch diese NGO-Dokumentation hier von News und Pauline Voss. Und da behauptet die Frau Paus auch, dass die Grünen eine Veranstaltung gemacht hätten ohne Staatsgeld. Wo ich mir auch so denke, ja, woher habt ihr das sonst? Von Kinderarbeit in Sri Lanka oder woher habt ihr das Geld? Also natürlich von Staatsgeld. Gewinner aus Rheinmetall-Aktien. Ja, wahrscheinlich, ja. Seit einigen Wochen bin ich dort Mitglied im Beirat, schreibt sie auch noch. Ja, das ist so ein interessanter Transparenz-Tweet. Die guten Leute von HateAid haben mir so geholfen, dass ich jetzt auch noch mitbestimmen darf bei denen, was ihre politische Ausrichtung ist. Und Geld vom Staat gibt es natürlich trotzdem. Gegenfrage, Doppelpunkt. Wer soll eigentlich Trusted Flagger werden, wenn nicht Orgas mit Erfahrung? Du, Renate, mach du das mal ganz alleine, das klappt dann schon. Da laufen sie leer. Ja. Ja. Muss man wissen. Ja. Ich, ist sehr lustig. Ich meine, dass er Transparenzfrage beantwortet, ist ja schon mal gut. Tweets von Renate Künast immer mit der Stimme von Dr. Axel Stoll lesen, nicht nur im Stollmonat. Macht umso mehr Lust. Ist umso lustiger. Macht umso mehr Spaß, wollte ich sagen. Da ja, laufen sie leer. Und hier sind 45 Antworten darunter und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ist viel, was da geantwortet wurde, niemand. Niemand sollte Trusted Flagger werden. Ja, 35 davon oder so, ne? Wer soll eigentlich Trusted Flagger werden? Wer Trusted soll denn eigentlich Flagger. Trusted Flagger werden, wenn ich die vertrauenswürdigen Flagger von meiner Firma, wo ich da Mitglied bin? Und die hier mir helfen bei meinem Kulturkampf gegen die Meinungsfreiheit in Deutschland, indem ich hier das Klima schaffe, wo man irgendwie sagen kann, ach, im Zweifel zwar alles durchregulieren und klein halten, weil wir wissen das ja, was wohin führt, die Worte führen zu Taten, bla bla bla blub und so, wir sind ja perfekt. Also. Das sind keine Trusted Flagger, das sind False Flagger. Trusted False Flagger, ja. Können die überhaupt das Flaggenalphabet? Das würde mich jetzt mal interessieren. Eine Flagge, kein Flagging. Ja, wahrscheinlich. Und das klang ja eben schon hier der Marmon hat es gerade schon kurz eingeworfen. An mir war das vorbeigegangen. Ich habe es beim Argo-Nerd hab ich's gehört. Und zwar die Aufhebung der Immunität. Es gibt ja jetzt sollte ein Strafverfahren eröffnet werden gegen Herrn Habeck nach Paragraf 188, also Politikerbeleidigung, angestrebt von Frau Wagenknecht, Sarah Wagenknecht. Und ja, wie das dann halt so ist, Angehörige des Bundestages, gegen die darf man ja nicht einfach so ermitteln, sondern da gibt es dann vorher, muss da die Immunität aufgehoben werden und zumindest solange wie ich mir das anschaue, ist das bisher auch immer nur so eine reine Formsache gewesen, wo man sich einfach halt absichert dafür, dass halt irgendwelche Leute da, Mitgliedern von diesem Verfassungsorgan halt irgendwie an Karren pissen aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen und ja, normalerweise ist das Formsache und das erlebe ich jetzt zum ersten Mal, zumindest seitdem ich mir das anschaue, wäre mal ganz interessant zu wissen. Also wenn ich ein Journalist wäre, würde ich ja direkt mal nachgucken, wie oft ist das eigentlich passiert, weil jetzt gab es hier nämlich diese Beschlussempfehlung des zuständigen Ausschusses und der hat einfach mal gesagt, der Bundestag wolle beschließen, Doppelpunkt, die Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens gegen das Mitglied des Deutschen Bundestages, Dr. Robert Habeck, gemäß Schreiben des Bundesinnenministeriums der Justiz, vom 11. März 2025, bla bla bla, irgendwelche Aktenzeichen, wird nicht erteilt. Ja, das ist ja nur, weil die BSW will ja nur auf Kakao hauen. Ne? Das kommt ja von der BSW, glaube ich. Ne? Die wollen ja nur Krawall machen. Das spielt der Bundestag natürlich nicht mit als seriöse Institution. Das ist ja klar. Ne? Ja, scheinbar nicht. Ja. Aber das ist doch eigentlich, ist das doch, also... Also wenn ich in diesem Ausschuss sitzen würde, dann würde ich sagen, das müsste man ja eigentlich erst recht zulassen, weil wenn so jemand wie Herr Habeck hier irgendwie das einsetzen kann gegen irgendwelche Leute, dann können wir ja jetzt nicht den Eindruck irgendwie erwecken, dass wir den dagegen immunisieren wollen oder so. Ja, oder das Gesetz war einfach nicht für andere Politiker gemacht, so, sondern nur für den Pöbel oder so. Ja, der Eindruck entsteht natürlich, ja. Und das wurde dann natürlich abgestimmt ohne Aussprache, wie das immer so ist. Und also es haben im Endeffekt alle dafür gestimmt, bis auf die AfD. Die hat jetzt gegen diese Beschlussempfehlung und damit für die Aufhebung von der Immunität gestimmt. Hm. Die anderen haben halt für die Beschlussempfehlung und gegen die Aufhebung gestimmt. Ja. Ja, ganz schön erstaunlich auf jeden Fall. Habe ich auch noch nie von gehört, dass sowas passiert, aber kann ja sein, dass das gang und gäbe ist, glaube ich, aber irgendwie auch nicht. Also. Habe ich jetzt nicht recherchiert. Es geht ja um zwei Vorgänge. Das eine ist die persönliche Beleidigung, das andere ist die üble Nachrede. Und die üble Nachrede, die wird jetzt tatsächlich erst nochmal von der Staatsanwaltschaft verhandelt oder vorverhandelt, dem Richter vorgelegt. Und wenn es dann zum Prozess kommen soll, dann gibt es nochmal eine zweite Anfrage für eine Immunität. Das fand ich hierbei auch noch interessant. Okay, das habe ich noch gar nicht gehört. Und ich meine, wie diese Anfrage ausfallen wird, ist klar. Die wird auch nicht erteilt werden, wahrscheinlich. Warum? Aber es ist halt so vorgesehen, dass wegen der persönlichen Beleidigung, da gibt es halt eine Sondervorschrift für Politiker, in Parlamenten gegenüber anderen Politikern, die in Parlamenten sind. Deswegen ist das jetzt hier so geschehen. Und das andere, das muss erst ermittelt werden, bevor die Immunität angefragt wird. Also da kommt nochmal das, ja, kommt nochmal. Ja, ja, die beiden Namen, die da unten draufstehen, sind übrigens beides SPD-Leute. Also dieser Herr Karametuglu, das ist ein Jurist für Urheberrecht. Und Johannes Fechner haben wir, glaube ich, irgendwann schon mal gesehen. Der ist ja ein bisschen bekannter. Ich weiß nicht, was der beruflich vorher gemacht hat, aber wahrscheinlich auch irgendwie so ein Jurist sein, würde ich jetzt mal tippen. Aber der andere Name hatte ich noch nicht gehört. Der ist, glaube ich, noch neu oder so. Ja, kommen wir zur ersten Buchvorstellung. Der NGO-Komplex, wie die Politik unser Steuergeld verprasst. Ist ja das Buch von dem Björn Harms, hat das, glaube ich, schon mal irgendwie gezeigt, dass es das ja jetzt rausgekommen ist, konnte es mir aber noch nicht durchlesen. Jetzt habe ich es gelesen und im Endeffekt kann man auch einen Sticker drauf machen, was die Weltraumaffen euch halt schon die letzten 10 Jahre erzählen. Weil in diesem Buch ist wirklich alles dabei, also ich habe das echt abgefeiert. Der schreibt sogar in diesem Buch von dem Center for Intersectional Justice. Von der Frau Roig und generell über die Frau Roig und was sie so von sich gibt und dass ja auch das Center for Intersectional Justice mit der Kimberly Crenshaw zu tun hat und er schreibt in dem Buch auch von dieser Veranstaltung 30 Jahre Intersektionalität mit Kimberly Crenshaw, bei der ich ja gewesen bin und mit dem Ebel zusammen und mit dem Homo Duplex, der war ja übrigens auch mit dabei und genau, also wir sind da wirklich sehr, sehr, sehr dicht dran an dieser ganzen Geschichte. Also es ist wirklich sehr viel, wenn man uns hier die ganze Zeit zugehört hat, wird es nicht überraschend sein. Das waren die relevanten Sachen tatsächlich. Da muss man auch, kommen wir auch nicht unbedingt wissen vorher, dass natürlich diese Blase und Feministen und so weiter sich dann so aufbläht, dass dann sowas bei rauskommt, unter anderem diese Blase. Das ist ja auch ein paar mehr, schon klar, aber bei mir ist ja so angefangen. Ja, und dieses Center for Intersectional Justice ist ja jetzt auch so groß in den Medien noch nicht groß behandelt worden. Ne? Also kann mich da nicht groß dran erinnern. Also es gab ja mal auch für dieses Feminist Foreign Policy Center, da gab es, glaube ich, mal einen Artikel von der Judith Bassert, damals als sie noch bei Bild war, an den ich mich noch erinnern kann. Und ansonsten war da ja auch nicht viel mehr. Und jetzt halt eben mit dem Center for Intersectional Justice und der Frau Roig. Also, ist auch so kleine Randsachen oder so, so richtig hat sich das halt auch keiner angeguckt. Und also ich habe es bestimmt schon vielen Leuten irgendwie geschickt, mit der Bitte, sich das doch mal näher anzuschauen, aber irgendwie ist da mal nichts passiert. Und fand ich dann schon ganz lustig, dass das jetzt hier in dem Buch auf jeden Fall alles so mit drin stand. Also es geht schon ziemlich tief und das können wir hier auch beurteilen, weil so tief geht es bei uns auch. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, alles, was wir hier natürlich wissen, sind ja auch so Dinge, klar, also jetzt bei dieser Veranstaltung, da kann man dabei gewesen sein, das war der Herr Harms scheinbar nicht, weil er sagt jetzt nicht, was in dieser Veranstaltung halt gewesen ist. Dafür kann man sich natürlich bei uns noch das Video anschauen, das da heißt Radikales Postmodernes Recht. Das habe ich da nochmal als Einzelvideo hochgeladen. Da gibt es 3 Geschichten von mir, die mit Juristen Krempel in Deutschland zu tun haben und die 3. Geschichte in diesem Video ist mein Besuchbericht von dieser Veranstaltung da beim Center for Intersectional Justice mit der Frau Roig und mit der Kimberly Crenshaw. Ja. Ist das nicht eine englische Einrichtung, dieses Center? Das gibt es ja nicht mehr. Ach so, ja, okay. Aber es war in Berlin und Weltbürgertum. Die Frau Crenshaw war da irgendwie die Direktorin oder irgendwie so oder die Ehrenvorsitzende oder irgend sowas. Macht die jetzt einen anderen Club oder wie ist das? Weißt du das? Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, wahrscheinlich wird das Soros-Gate den ausgegangen sein, weil er so. Ja dann gesagt hat, er will sich aus Europa zurückziehen oder so. Das fing das, also mutmaßlich, weil es hängt, glaube ich, so ziemlich zeitlich zusammen. Ja. Und da er da auf jeden Fall Geld reingesteckt hat, also sie hatten das Logo von Open Society Foundation ja auf ihrer Webseite drauf, das wird man ja sicherlich in irgendeinem Archive noch finden können, das ist halt eine Tatsache und also das würde ich mal vermuten, dass das wahrscheinlich der Grund gewesen ist. Okay. Strukturen sind natürlich jetzt geschaffen. Ne? Und die EU hat sich dann einwickeln lassen und bezahlt das jetzt alles. Ich warte ja noch auf das große Enthüllungsbuch über die Republika, ehrlich gesagt. Aber vielleicht müssen wir das einfach schreiben, weil es halt kein anderer macht, keine Ahnung. Also, weil da kannst du auf jeden Fall auch schon ein Buch drüber schreiben. Also wir gucken es uns jetzt seit 10 Jahren an und alleine von unseren Streams, die ja auch schon, ich weiß nicht, wie viele Stunden irgendwie gehen. Können wir nicht einfach Grog sagen, fass unsere Streams da, da und da zusammen zu einem Buch? Ja, wahrscheinlich. Wer weiß, es sehr versteht. So. Aber nachher fantasiert es sich dann auch noch die Hälfte irgendwie mit dazu oder so. Ja, genau. Und dann wird es nachher direkt wieder gekillt, das Buch, weil wir es natürlich dann auch nicht nochmal lesen können, Korrektur lesen, sondern es auf Grog verlassen und es einfach rausschicken. Ja, wir sind ja keine richtigen Journalisten, von daher. Ja, richtige Journalisten, was gibt es sowas? Gelernte oder was? Ja. Ja, wie die Frau Behrens zum Beispiel. Ja, genau. Universalgenies, die alles können. PR, Gleichstellungsbüro von Gleichstellungsministerium. Also, ja, ich finde das so geil, weißt du, diese Frau ist jetzt Vorsitzende von dem Niedersächsischen Verfassungsschutz, also halt die politische Leiterin sozusagen. Und was hat die vorher gemacht? Gleichstellung. Und jetzt machen sie irgendwelche Veranstaltungen zum Thema Gleichstellung. Also das hat uns auch jemand eingereicht. Das hatten wir gar nicht mit in der Sendung und ich konnte es nicht mehr archivieren, weil irgendwie die Seite schon wieder down ist. Hier in Hannover war so eine Veranstaltung vom Niedersächsischen Verfassungsschutz, wo es auch irgendwie um Antifeminismus ging, wo ich mich auch versucht habe anzumelden. Also der uns das eingereicht hat, meinte, der Hannoveraner sollte sich doch da mal anmelden. Das habe ich tatsächlich versucht, aber irgendwie dieses Formular, was da war, ich habe da meine Daten eingegeben und auf Abschicken gedrückt und danach war das Formular einfach leer. Da stand nicht irgendwie, danke, wir haben es, dass sie sich angemeldet haben. Danke, sie sind in der Datenbank. Ja, wahrscheinlich, ja. Danke, dass sie den Honeypot benutzt haben oder so. Ich weiß es nicht, aber... Demnächst spricht dich dann so eine attraktive Blonde mit blauen Augen an. Na, wollen wir zusammen einen Staatsstreich verüben? Und du so... Aber dann denkst du dir, Frau, warum nicht? Und zack, klicken die Handschellen. Gute Frau, ich bin doch Antifeminist. Ich kann doch nicht mit Ihnen einen Staatsstreich machen. Das verstößt gegen meine Insel-Ideologie. Ja, das Buch ist auf jeden Fall lesenswert. Wenn ihr nicht uns länger zuhört, dann habt ihr da einen guten Überblick. Und es ist auf jeden Fall was, wo man besser wedeln kann als... Also ihr könnt natürlich den Leuten leichter sagen, lest mal der NGO-Komplex, als den Leuten irgendwie zu sagen... Guckt euch mal die letzten 10 Jahre Weltraum an. Genau, immer 600 Stunden im Weltraum offen oder so. Hast du dem Hams eigentlich die Rechnung schon geschickt? Nee, habe ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie viel Mehrwertsteuer das ist. Ah, okay, dann bespricht das nochmal. Ja, das weiß man noch nicht. Da muss man immer genau gucken. Verlagswesen sind, glaube ich, 7%. Wer von euch im Chat ist Björn Harms? Komm, jetzt aber auf den Tisch. Ja? Wer hat unsere ganzen Geheimnisse aufgeschrieben? Ja, ja, no Harms, no foul. Ja. Ja, wir haben Kubicki. Und der sagt, wer einen Verfassungsschutzbericht braucht, um zu merken, dass wir ein massives Problem mit Extremismus und Antisemitismus im Land haben, sollte dringend mehr an die frische Luft. Ja, zum Beispiel samstags nach Hannover würde ich da einfügen, wenn hier wieder die Intifada-Hannover-Demo stattfindet. Die Empörung ist wohlfeil, denn der Verfassungsschutzbericht, den Verfassungsschutzbericht kann man abheften, die Probleme im Land nicht. Ja, das fand ich mal ein schönes Sprachbild auf jeden Fall, was ziemlich zutreffend ist. Auch unter dem neuen Innenminister fehlt es darüber hinaus an der klaren Abgrenzung zwischen Extremismusabwehr und Gesinnungsschnüffelei, solange die in Anführungsstrichen verfassungsschutzrelevante Legitimierung des Staates ein Beobachtungsfeld der Behörde bleibt. Wolfgang Kubicki. Ja, aber die Reichsbürger und die, ich habe schon wieder vergessen, diese Rentner da. Die Freien Sachsen? Ja, hießen die so? Ich hab schon wieder Prinz vergessen. Rolf. Verdammt. Ja, die sind alle so schlimm. Die delegitimieren den Staat. Das Königreich Deutschland. Mit diesem Zausel in dem Hermelinmantel. Ich werde diese Szene nie vergessen. Ist es nicht in der Mondverschwörung? Ja, gut, ne? Das ist in der Mondverschwörung, oder? Wo er die Krönung zeigt, wo er da auf dieser Bühne in diesem Dorfgemeinschaftshaus rumstolziert. Im vollen Ornat. Ach, köstlich. Das sind die Leute, die uns bedrohen. Das war Deutschland am Scheideweg, also. Ja. Bei dem hätten sich ja alle angeschlossen, natürlich, weil es schließlich der König. Also einem Charismatiker wie Fitzek. Also, ich war schon kurz und drauf und dran, meine Krankenversicherung zu kündigen, um da anzufangen. Ja, hier haben wir auch eine Einreichung von unserer Meldestelle. Und das ist ein Interview mit diesem Herrn, den man hier sieht. Ein Psychiater und Forensiker, und hier geht es um die Kriminalstatistik und die. Moment, der kommt mir bekannt vor. Haben wir nicht über den letzten schon mal einen Artikel gehabt von mir? Also mir kommt er nicht bekannt vor, aber kann sein. Urbaniok und Schweiz kommen mir sehr bekannt vor. Okay. Ich glaube, das ist der gleiche über. Also nichts gegen den Artikel jetzt, wenn es nochmal ein anderer ist. Aber nee, macht ja auch nichts. Wir hatten den, glaube ich, vor ein paar Ausgaben schon mal drin. Ich wollte ja auch gar nicht tiefer darauf eingehen, weil es ist halt ein Interview, was man einfach nur vorlesen könnte. Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, sich das mal durchzulesen, denn im Endeffekt, und auch das könnte man halt gut Leuten schicken, die da so ein bisschen, nur Mighty irgendwie zugehört haben. Weil hier halt auf diese ganzen Argumente von dem Fragensteller, hier dem von der Welt, dem Herrn Beug, der hier die Fragen gestellt hat, also sehr gut eigentlich alles vorgebracht wird, was da so an Einwänden vorgebracht wird, wenn es immer heißt, die Kriminalstatistik wäre nicht ausschlaggebend. Also da sind die Sachen dabei wie, ja, aber es ist ja nur Tatverdächtige und nicht Verurteilung, oder so Sachen wie, ja, aber es wird doch irgendwie gesagt, dass ja mehr Anzeigewille herrscht bei den Migranten als bei den Deutschen, und diese ganzen Argumente halt. Und die werden alle von ihm halt eben mit einer sachlichen Begründung widerlegt, diese Argumente. Und von daher. Ja, er begegnet vor allem immer dem Argument, man muss sich den Einzelfall angucken. Ja, ich habe 5000 Einzelfälle mir angeguckt, und es entspricht leider trotzdem dem Stereotyp, ne? Ja, kennt er denn einen Grund für diese Überrepräsentation? Kann er das zurückführen auf einen Grund oder auf ein paar Gründe oder so? Er meint halt, wie die Kulturen, in denen die Leute halt aufgewachsen sind, wo es halt andere Ansichten gibt als in Europa. Ja, wo Gewalt vielleicht verbreiteter ist oder so. Möglich. Ja, oder so Sachen wie Ehre halt, ne, dieses Ehrending und ja, so. Ja, das Ehre-Konzept, ja. Ja, aber auch so Sachen wie, okay, du hast einen wirklichen Flüchtling, der gerade aus einem Kriegsgebiet kommt, wo er um sein Überleben kämpfen musste, und dann ist der traumatisiert und neigt vielleicht doch eher zu Gewaltkriminalität, als weil er einfach, ne, so, das ist ja Teil der Realität. Und einerseits wird getan, die sind traumatisiert, man muss denen helfen, aber dass da ein größeres Gewalt- und Kriminalitätspotenzial natürlich draus entsteht, das wird irgendwie nicht anerkannt, obwohl es ja eigentlich offensichtlich ist. Ja? Es ist ja kein Grund, denen nicht unbedingt zu helfen, aber man sollte das realistisch betrachten. Ja, dass jetzt die Münze zwei Seiten hat. Oh, Cousinenehe. Ja, klar, gegen migrantische Frauen wahrscheinlich am meisten sogar betroffen, oder? Wahrscheinlich. Erst dürfen die nicht ihr Kopftuch tragen, dann dürfen die nicht ihren Cousin heiraten. Also Regeln gelten für alle gleich. Und es ist mir scheißegal, ob du dich davon persönlich mehr betroffen fühlst als jemand anders, wenn das Regeln sind, die wir nach den Regeln verabschiedet haben, die wir uns dafür gegeben haben. Einige werden kriminalisiert, anderen verbietet man was, also was sie eh nicht machen wollen, sozusagen. Aber hier könnten die Julis punkten, vielleicht. Ja, das. Das geht nicht mehr wieder. Also hier geht es um Österreich. Und da planen sie jetzt wohl ein Verbot der Cousinenehe. Und hier ist ein Gastkommentar von jemandem, der homosexuell ist und der das vergleicht mit Gleichstellung von Homosexuellen. Alter Schwede. Ja, und im Endeffekt sagt, ja, das ist total ungerecht, und warum soll die denn nicht ihre Cousine heiraten? Zumal er ja meint, zumindest, dass ja das jetzt nicht illegal wäre, wenn man jetzt mit seinem Cousin einen Geschlechtsverkehr hat, weil das unter den hier den Inzestparagraphen sowieso nicht fallen würde und das wäre ja dann nur so eine zivilrechtliche ja, Geschichte. Ja, dann demnächst doch schon, ne? Irgendwie. Ja, nicht, nein, ich meine, sprechen wir es offen aus. Diese Menschen setzen sich ein für das Recht, behinderte Kinder zu zeugen, für die der Rest der Bevölkerung dann ein Leben lang aufkommen muss. Ja, aber Moment mal. Also wie gesagt, er sagt ja, dass das ja gar nicht verboten wäre und auch nicht verboten wird. Also die können ja die Kinder zeugen, dürfen nicht heiraten. Hier geht es nur um die Eheschließung. Vielleicht hoffen sie damit da einen Riegel vorzu. Ich weiß es nicht, aber meiner Meinung nach in einem gesunden Staatswesen irgendwie sollte das von vornherein darunter fallen. Weil es nicht sein kann, dass der Rest der Gesellschaft halt solche Entscheidungen, die Folgen solcher Entscheidungen trägt. Das finde ich falsch. Was ist das auch? Das ist auch total unfair den Nachkommen gegenüber, die man zeugt. Ich meine, was ist das für eine Einstellung? Ja, in diesem Artikel wird behauptet, dass das bei der Cousinehe ja auch nur ein leicht erhöhtes Risiko wäre. Ja, und dann fragt man, seit wie vielen Generationen macht ihr das schon? Und dann schlägt man die Hände über den Kopf zusammen halt. Ich meine... Ich bin da schon froh, dass er wenigstens nicht mit Judith Butler oder hier, wie heißt die andere, Simone de Beauvoir argumentiert, weil die ja beide sich generell für die Aufhebung des Inzest-Tabus eingesetzt haben. Bei der Simone de Beauvoir mit der fadenscheinigen Erklärung, dass es ja total ungerecht wäre, dass die Frauen ihre Familie verlassen müssen und einer neuen Familie dann angehören müssten. Was ja sowieso was ist, was heutzutage die ja damals nicht mehr passiert. Wusste die damals noch nicht, was das bedeutet, oder ist dir das egal gewesen? Ich glaube, das ist einfach die marxistische Ideologie, die dahinter steckt. An sich müsste es denen sehr bewusst sein und eigentlich hätte es, also ich hätte jetzt gedacht, dass es eher abzulehnen gewesen wäre aus marxistischer Sicht, weil ja das auch ein sehr großer Teil vom Royalismus war. Ne? Die waren ja auch Inbreed, sage ich ja, jetzt mal. Ja, wie gesagt, die Schwurbeln ist sich halt so zurecht, also zumindest bei der Butler weiß ich schon gar nicht mehr, wie sie das gerechtfertigt hat. Es ist so lange her, dass ich Gender Trouble gelesen habe, das ist auch schon, glaube ich, 10 Jahre her oder so. Und es ist ja auch so verschwurbelt, dass man da eh nur die Hälfte von versteht. Und das ist ja die reine anekdotische Evidenz. Also da ja auch nur immer so ein Beispiel irgendwie hat für irgendwen, der irgendwie schräg ist. Und deswegen kann man alles dekonstruieren oder so. Ja, aber bei der de Beauvoir auf jeden Fall, da war das Argument, dass ja dann die Frauen, dass es ungerecht ist, dass die ihre Familien verlassen müssen und dann in der neuen Familie dann eintreten müssen. Und das ist auch viel schöner, wenn die Frauen dann auch in der Familie bleiben können. Und deswegen Inzest-Tabu weg. Ja. Das ist schon... Aber das war der gute Feminismus damals. Ne? Nur der neue Feminismus ist irre. Früher war der Feminismus total vernünftig und gut. Was es ja immer häufiger mal heißt. Grüße gehen raus an Valerie Solanas. Ja. Sorgerechtsstreit vermutet. Mann fährt in Passau in Menschengruppe, Haftbefehl erlassen. Ja, das war der seltsame Fall, wo jemand in eine Menschenmenge gefahren ist und zuerst dachte ich, aha, Sorgerechtsstreit, der hat seine Frau irgendwie angefahren. Aber nee, die Frau saß mit ihm im Auto. Sehr komische Sache. Gab es da jetzt neue Erkenntnisse? Ja, hier steht doch, dass er seine Frau und seine Tochter angefahren hat. Also nee, die war nicht im Auto. Habe ich jedenfalls hier im Artikel stehen. Was jetzt doch so? Und 3 weitere Frauen an. Da steht, fährt mit dem Auto seine Frau an, seine kleine Tochter an. Und 3 alles Iraker. Wohl, ja. Ich habe das mitgehört, weil ich das sowas schon mal vermutet hatte, dass manche Männer ausländischer Herkunft da durchdrehen, wenn der deutsche Staat ihnen mit Hilfe ihrer Frauen oder umgekehrt die Frauen mit Hilfe des deutschen Staates an ihnen die Kinder abnehmen. Soweit ich weiß, ist es zum Beispiel so, dass die Kinder dann deutsch sind, sobald die hier geboren sind. Ja, genau. Und die Männer, die Väter aber nicht unbedingt. Und die Kinder haben ein Bleiberecht und bleiben hier bei der Mutter und er wird dann einfach ausgewiesen. Ne? So nehmen die dann den Leuten die Kinder weg und er ist durchgedreht. Ja, wie gesagt, habe ich vermutet, dass das ja eben häufiger ein Motiv ist. Kann ich aber nicht beweisen bisher. Ich habe das nur so im Hinterkopf gehabt bisher. Ja, da hatte mich der Artikel oder ein Artikel darüber wohl anscheinend verwirrt. Okay. Ja, kein Problem. Ja, schade, dass sowas passiert. Vor allem. Ja, absolut. Es ist soweit getrieben. Ja, und es wird immer noch nicht klar, was die Ursache dann ist, sozusagen, dass es dann soweit kommen muss. Erst und es gab ja gestern. Trotzdem nicht hilft oder so. Ja. Gestern oder heute wohl auch bei diesen No-Kings-Protesten in Amerika zwei Fälle, wo Leute mit Autos willentlich nach den Erkenntnissen der Sicherheitskräfte in Menschen reingefahren. Komische neue Maschen, ne? Ja, ich meine, klar, das reißt halt jetzt ein. Ne? Also genau wie das mit den Messern. Man muss es nur lang genug zulassen, den Druck auf die Menschen erhöhen und die suchen sich dann halt Vorbilder. Es ist zum Heulen. Ja, der nette Auronax sagt was Wahres. Mit Fußfessel wäre das nicht passiert. Hm. Ne? Oder eine Auto in Personengruppenfahrverbotszone. Ich weiß nicht genau, die Fußfessel hält einen, glaube ich, nicht unbedingt ab, irgendwas zu machen. Macht das Ganze dann nur nach. Jemand hat vorhin schon Running Man zitiert, auch im Chat. Das ist dann die bessere Variante, wo, wenn du halt, ja, die haben im Hals so ein Ding. Und es explodiert, wenn sie aus dem Bereich der Überwachung rausgehen. Ja, kommt alles. 2046 oder so wird das mal antragen. Ja. Zuerst in Großbritannien, dann auch hier, wie immer. Jo. Wenn das Gefühl der Ausgrenzung politisch wird. Oh, wo ist er denn, der Artikel? Verdammt. Das ist ja ein Name. Till Reimer heißt er mit Vornamen. Und Till Reimer Stolt. Ja, von der Welt. Wenn man als Muslim Ressentiments für Kränkungen und Zurückweisungen erfährt, kann dies einer von mehreren Faktoren sein, die zu einer Radikalisierung beitragen. Das legt eine neue Studie nahe. Aber wie können Politik und Medien darauf reagieren? Deren Möglichkeiten sind weit begrenzter, als uns lieb sein kann. Das hebt auf diese Studie ab, über die wir auch letzte Woche gesprochen haben, über die Muslime in Deutschland und ihre Affinität zu zum Beispiel Scharia, zum Beispiel Durchsetzung des Koran mit Gewalt. Und er kommentiert das jetzt hier. Der dauergekränkte Mensch ist unerträglich. Durch jede Regung seines Gegenübers fühlt er sich beleidigt. Mitmenschen nimmt er meist ungünstig wahr. Sich selbst dagegen findet er tadellos. Derart unangenehme Charaktere pflegen überdurchschnittlich oft ein islamistisches Weltbild. Das jedenfalls wies nun die Forschungsstelle Islam und Politik der Uni Münster unter Leitung des islamischen Theologen Muhannad Kochide nach. Sich aber liieren sich islamistische Glaubenssätze und gekränkte Charakter überproportional oft, so die Studienverantwortlichen. Folglich sei es Extremismusprävention erst der Güte, Muslime von ihrem Kränkungsgefühl zu befreien. Na, wer wird das wohl tun dann? Wer muss sich dann benehmen, damit das Kränkungsgefühl zurückgeht? Kein Schweinefleisch mehr essen im Ramadan zum Beispiel. Wäre ja mal ein Anfang, ne? Oder nicht immer diese Kreuze auf die Kirchen drauf machen, vielleicht aus Rücksicht. Klingt überzeugend in der Theorie. Bei den praktischen Strategien jedoch, die Kochide und Co. empfehlen, muss man sich fragen, haben wir gegen Islamisten nicht mehr zu bieten? Wirkt das nicht partiell verzweifelt? Und zeigt sich darin nicht die ganze propagandistische Stärke der Islamisten? So, dann wiederholt er nochmal Dinge aus der Studie. 55% der Befragten mit hohem gefestigten Kränkungsempfinden wünschen sich den Islam als höchste politische Autorität. Nur 3% der Muslime ohne starkes Ressentiment. 53% der gefestigt gekränkten plädieren dafür, die Scharia samt harten Strafen zum Beispiel für Homosexuelle einzuführen. 8% derer ohne Kränkung. Und 33% bejahen Gewalt, wenn dem Islam geschadet wird. 2% der anderen. Zunächst einmal will man sich darum kümmern, indem man die Ursachen der Kränkung erfasst. Sie erwächst gemäß den Forschern vor allem aus vermeintlichen oder tatsächlichen Erfahrungen von Nichtzugehörigkeit, Diskriminierung und Nichtanerkennung der Mehrheitsgesellschaft. Also genau das, was NGOs und vorneweg Ferda Ataman den Muslimen seit Jahren predigen. Ihr seid ausgegrenzt. Ihr werdet nicht anerkannt, die wollen euch hier nicht. Genau das, was all diese Leute den Menschen predigen und damit diese Einstellungen fördern. Saugute Idee. Entscheidend ist dabei nicht, ob sie wirklich ausgeschlossen oder diskriminiert werden, sondern dass sie die Erzählung vom benachteiligten Muslim und der Schuld der Mehrheitsgesellschaft verinnerlichen, sagt der Professor. Also genau das, was die NGOs tun. Also das ist absolut kontraproduktiv und erhöht das Potenzial für Konflikte. Ja, aber er hat ja nicht Unrecht, das wird politisch besitzt, sondern es lohnt sich, ne? Für viele dann diese Schiene zu fahren. Naja, klar lohnt sich das für Frau Attermann. Was glaubst du, was er als Diskriminierungsbeauftragte des Bundes verdienst? Klar lohnt sich das. Und damit du da bleibst, müssen die Zahlen immer schlimmer werden. Die Unterdrückung immer größer. Bis du halt irgendwann mal zu hart aufträgst und dann brennt halt irgendwo eine Stadt oder so. Wer weiß. Was aber schlägt der Kopf des deutschen Reformislams vor, um dieses Ziel zu erreichen? Da wird es ernüchternd. Allen Ernstes rät er dazu, den islamischen Religionsunterricht an Schulen stärker auszubauen, denn darin drücke sich Anerkennung für Muslime aus. Der Gedanke mag vor Jahren überzeugt haben, aber inzwischen ist klar, die angehenden Lehrkräfte für diesen Unterricht tendieren in großer Mehrheit zu Verbänden wie DITIB und IGMG, also zu denen, die laut Experten die desintegrierende Erzählung vom muslimischen Opfersein und das Volk bringen. Ausgerechnet diese Verbände will Kochide nun stärken, dann macht er den Bock zum Gärtner. Dass der deutsche Staat Islamisten, türkischen Nationalisten, Erdoganisten eine exklusive Chance zur Indoktrination hiesiger Schüler serviert, taugt gewiss nicht als Zukunftsmodell. Ferner fordert Kochide die etablierten Moscheeverbände auf, endlich ein weltoffenes Islambild zu verkündigen. Ich kann es einfach nicht. Es ist so, ich meine... Hilfe. Wie oft noch? Es funktioniert so nicht. Das Positive mehr ins Zentrum stellen. Dass er mit dem Appell etwas bewirkt dürfte, sagt selbst er kaum glauben. Diese Verbände sind es ja meist, die Kochides Reformislam bekämpfen und die Erzählung von der islamfeindlichen Mehrheit wachhalten. Ihren Einfluss wagt keine deutsche Regierung ernsthaft zurückzudrängen, teils weil man dadurch ihren Schutzpatron in Ankara verärgern würde, teils weil sie die einzigen sind, die zumindest ein paar Muslime organisieren können. Wenn von diesen Verbänden die Heilung gekränkter Muslime abhängt, wird es keine Heilung geben. Ja, allgemein wäre schön, wenn ein weniger auf die Himmelsmänner geachtet würde, ne? Also bleibt nur ein Postulat Kochides übrig. Politik und Medien sollten mehr Gesten der Anerkennung wagen und stärker das positive Gelingende im Leben der Muslime Deutschlands betonen, um ihr Zugehörigkeitsgefühl zu stärken. Auch das klingt ein wenig verzweifelt. Ja, vor allem machen wir das schon seit Jahrzehnten so. Ich meine, die Zeit, wo die Leute alle irgendwie deutsche Nachnamen hatten im Fernsehen, ist lange, lange, lange. Ich erinnere mich noch, wie sie damals, wie hieß die, Renan Demirkan, als erste irgendwie türkische Tatortkommissarin hatten. Das war zu Zeiten von fucking Szymanski. Alter Schwede, ey. Und das soll helfen. Natürlich immer noch Zugeständnisse machen. Das hilft auf jeden Fall. Appeasement, immer eine gute Taktik. Alter Schwede, ey. Haben Sie schon mal eine Reportage mit dem Titel "So sympathisch sind Katholiken" gelesen? Oder "So noble Charaktere haben Atheisten"? Und das regelmäßig? Eben. So funktionieren Medien in einem freien Land nicht. Würden sie für Muslime eine Ausnahme machen, hätte dies nur einen Effekt. Man würde ihnen Islamprivilegierung und verklärend manipulierende Realitätszeichnung vorwerfen. Wow, Herr Till Reimer Stolt. Also auch wenn der Mammon ihren Vornamen irgendwie merkwürdig fand, muss ich sagen, das ist ein wirklich guter Artikel, den sie hier schreiben. Er möchte positive Gegenerzählungen verbreiten, der Herr Kochide, vom gedeihlichen Zusammenleben der Muslime und Nichtmuslime. Das ist ehrenwert. Und die Studie gibt es ja durchaus her. 73% angeblich der Muslime laut dieser Studie wollen sich unbedingt und ohne Abstriche integrieren. Und nicht vergessen, die dauergekränkten Seelen machen nur ein Fünftel der Befragten aus. Diese Zahlen dürften Nichtmuslime erfreuen. Und integrierte Muslime dürften sie als Bestätigung verstehen. Ob Kochide aber in der Propagandaschlacht mit reaktionären Moscheeverbänden, türkischem Staat und ihm verpflichteten Medien bestehen kann? Ihr Ziel ist ja leichter zu erreichen als seins. Es geht ihnen nicht um Miteinander der Verschiedenen, sondern um ein Gegeneinander. Ja, wie gesagt, Top-Artikel. vom Herrn Reimer Stolt hier. Wichtig, dass jemand so Sachen ausspricht. Auch wenn es wahrscheinlich wieder viel zu wenige gelesen werden. So. Hate Age stuft diesen Artikel als Hass ein. Hass und Hetze sogar. Genau. No. Hetze und Hasse. Aber ohne Staatsgeld, ja. Nee, dafür haben wir nur Spenden aufgewendet, um Ihnen diese Nachricht zu bringen, dass der vorhergehende Artikel Hass und Hetze war. Wir haben nur Superchats im Hate-Aid-Stream vorgelesen. Ja, aus religiösen Gründen. Schüler wollen Geschlechtertrennung beim Abiball. Ist ja eine Meldung, die Apollo hier verbreitet, aber sich bezieht auf die WAZ. Und ja, das haben da wohl Schüler irgendwie angeregt, aber es hat niemand irgendwie für gut befunden. Also es hat nicht stattgefunden, das so zu machen. Aber es gab wohl Essener Schüler an einem Gymnasium, die das vorgeschlagen haben, dass der Abiball geschlechtergetrennt gemacht wird. Und dann die haben halt, es ist zwar nichts dran, aber es ist jetzt auch keine Finte oder Ente oder so. Das heißt, es gab schon welche, die das wirklich wollten. Ja, die das gerne durchgesetzt hätten. Ne? Die haben einfach ihren Jean-Claude Juncker gelesen. Man muss die abartigen Forderungen nur schön reinwerfen und dann guckt man, was passiert. Vielleicht gibt es dann später einen besseren Zeitpunkt, wo man die nochmal reinwerfen kann, weil man dann genug Leute hat, die mit Ja stimmen. In Essen dauert das wahrscheinlich nicht mehr so lang. Ich bin fassungslos über dieses Beispiel kolossaler Desintegration, schreibt ja noch ein anderer Lehrer. Das scheint ja, das nicht ist der einzige Vorfall dieser Art zu sein. Der Lehrer berichtet weiter. Es gibt Mädchen, die nur für den Schulbesuch ein Kopftuch tragen, weil sie Angst vor einer muslimischen Gruppe haben, die Druck macht. Diese Vorfälle seien bekannt und ereignen sich auch anderorts an Schulen in Essen. Büllabü bröckelt, sagt er. Essen und Büllabü ist ein gewagter Vergleich, aber gut, jo. Aber ich meine, ja, aber Ereignisse sind bekannt. Ja, und? Warum passiert nichts? So Leute müssen sofort massiv Restriktionen erfahren. Das geht so nicht. Fußfessel in Essen. Ja, aber das kann nicht sein. Also das kann nicht an der staatlichen Schule, können nicht Muslime glauben, sie könnten da ihr Kalifat aufbauen parallel. Das geht nicht. Und gerade Kindern muss man das sofort hart austreiben. Ich meine, dann, was ist eigentlich aus diesen Schulen geworden für Leute, die halt nichts können? Dann müssen die da hingehen. Bullabü. Ja, die gibt es ja nicht mehr. Na, feministischen, ja, sorry. Die sind aufgelöst, die Sonderschulen aufgelöst in Inklusionsklassen. Das war ein Gymnasium. Schwer erziehbar hieß das früher. Hm. Ja, besondere, ne? Ja, könnte da ein Lied von singen. Mache ich vielleicht da irgendwann in einem Stream. Ich habe 5 Jahre in einem Heim für schwer erziehbare verbracht. Nee, ist nicht auf Singsang umschalten. Das kannst du aber mal glauben. Die erzähle ich irgendwann mal, die Geschichte. Ja, ich freue mich drauf. Officials. Das wäre das, was ich diesen Leuten gönnen würde. Officials threw children to the wolves to save their own skins. Now they must pay the price. Und das kommt nicht von irgendeinem rechtsgerichteten Blatt. Von Telegraph, das finde ich schon mal ganz interessant. Eine ganze Generation von Politikern und Beamten ließ Kinder im Stich, die ihre Hilfe brauchten, um Spannungen zu vermeiden. Es ist Zeit, dass sie sich eine Abrechnung stellen, schreibt Sam Ashworth Hayes. Und wir erinnern uns alle, als das letzte Mal Rotherham, Telford und all die anderen Skandale thematisiert wurden, die England ja dank dieser netten Herren auf den Fotos hier erschüttert haben und viele andere, wie die Tagesschau da abgewiegelt hat, das sei ein längst überprüfter Prozess gewesen und das wäre alles gar nicht so und überhaupt. Und das hat ja auch Keith Starmer lange gesagt. Aber der hat offensichtlich aufgrund der erdrückenden Beweise jetzt wohl doch zugestimmt, dass es eine öffentliche Untersuchung geben soll. Diese Baroness Louise Casey hat da wohl eine Empfehlung abgegeben. Und erst hat man sich gewehrt, aber jetzt hat man die umfassende Untersuchung durch den Staat dieses Skandals wohl genehmigt. Vorher hat er noch behauptet, wer sich über Telford und Rotherham beschwert, würde auf den rechtsextremen Zug aufspringen. Interessant, also den Sprung hat er jetzt dann offensichtlich selber gemacht. Er sagt hier, das zeigt, wie absurd seine reflexartige Aussage war, aber es verdeutlicht auch, warum dieser Skandal so lange andauern konnte. Aus dem instinktiven Drang heraus, das Bild einer durch Einwanderung aufgebauten solidarischen multikulturellen Nation mit ein paar Rechtsextremen und Unzufriedenen zu bewahren, statt das einer tief gespaltenen Gesellschaft, in der eine neutrale Rechtsdurchsetzung zu Chaos auf den Straßen führen könnte. Der Grund dafür, dass man sich nicht früher mit den Grooming-Gangs befasst hat, ist einfach, eine ganze Generation von Politikern und Staatsbeamten verhielt sich, als sei es für die Gesellschaft grundsätzlich besser, wenn Kinder von diesen Gangs vergewaltigt würden und die Behörden dies vertuschten, als wenn der Staat einschreiten würde, um die Gewalt zu beenden und so Spannungen zwischen den Gemeinschaften zu riskieren. Lesen Sie das noch einmal. Und jetzt lesen Sie, was Sie zugelassen haben. Und dann zählt er hier Sachen auf, die ich jetzt... Nee, ich möchte sie nicht vorlesen. Jeder, der möchte, kann sich diesen Artikel selber raussuchen. Aber es ist ekelhaft, es ist traurig, es ist widerlich. Und ich darf im deutschen Fernsehen nicht sagen, was ich den Tätern... zu was ich die Täter verurteilen würde. Ja, der Telegraph ist auch nicht gerade als Lügenblatt bekannt. Von daher. Nee, absolut nicht. Und all das. Eine Fußfessel, oder? Du würdest ihm doch bestimmt eine Fußfessel geben. Genau. Oh ja. Genau, die Fußfessel. Und den anderen Pakistanis, die das waren, auch alle? Die andere Fußfessel, über die wir vorhin gesprochen Fußfessel. Haben. Und all das konnte so weitergehen, weil Beamte panische Angst davor hatten, als Rassisten bezeichnet zu werden und Spannungen in der Gemeinde zu schüren. In Manchester wurde Polizisten, denen bewusst war, dass die Zielgruppe der Täter überwiegend asiatische Männer waren, gesagt, sie sollten versuchen, andere Ethnien anzusprechen. In Telford schritt die Stadtverwaltung ein, als sie auffiel, dass Taxifahrer Kindern Fahrten zum Zweck der Prostitution anboten und setzten die Lizenzvergabe aus. In Rotherham erklärte ein Polizist, die Stadt würde empört werden, wenn der routinemäßige Missbrauch weißer Kinder durch Männer pakistanischer Herkunft öffentlich bekannt werden würde. Und denken Sie daran, dies sind die Geschichten, die trotz der Zurückhaltung des Staates umfassende Ermittlungen ans Licht zu bringen, ans Licht gekommen sind. Wie der konservative Abgeordnete für Cayley, Robbie Moore, im Januar im Unterhaus erklärte, muss das Ausmaß der Straftaten in Bradford beispielsweise noch immer vollständig untersucht werden. Was schließlich ans Licht kommt, könnte das in Rotherham weit in den Schatten stellen. Jetzt ist es entscheidend, sicherzustellen, dass es nicht zu einer weiteren Vertuschung kommt. Wir brauchen rasch Antworten, wir brauchen Namen, wir brauchen die vollständige Veröffentlichung der Beweise, die Auskünfte von Zeugen, von Polizisten und Gemeindeangestellten bis hin zu Ministern. Und wir müssen ehrlich sein, was für eine Gesellschaft wir heute sind und wie wir gerne sein möchten. Wenn die Vertuschung von Massenvergewaltigungen an Kindern der Preis für die Erhaltung des Status quo ist, ist es diesen Preis nicht wert. Das ist erschreckend. Ja, dann sind wir alle in eine Richtung gelaufen, das hat nicht funktioniert, ne? Das normalerweise funktioniert es ja dann, ne? Das hat ja auch lange genug funktioniert, sagen wir mal so. Und jetzt am Ende sind dann auch die Tensions wohl zu stark geworden, ne? Die Spannungen. Gott sei Dank. Das ist ein Pay-Artikel und ich habe keine freie Version davon gefunden. Ich habe einen Ausschnitt daraus gefunden, aber ich wollte mit euch dieses wunderschöne Titelbild teilen. Anleitung zur Feindseligkeit und da unten drunter diese Regenbogengruppe fand ich einfach. Alter Schwede. Ja, aber es ist ein guter Artikel. Das ist ein richtig guter Artikel wohl. Ich habe leider, wie gesagt, einen Ausschnitt draus gelesen, aber es geht um Diversitätstrainings. Und dann liest sich Anleitung zur Feindseligkeit doch gleich ein wenig anders. Ja, und dann haben wir hier einen Ausschnitt. Ja, ist nur scheiße, wenn sich die Artikel so gut klicken, ne, dass man ganz viel andere Propaganda auch macht, eigentlich von der Frankfurter Allgemeinen. Also, die hat ja wohl auch die ganze Zeit eine andere Stimme irgendwie erhoben und gar nichts gegen irgendwie Diversität oder so. Gut, hier geht es auch um die Trainings. Ne? Also, man hat zwei Gruppen genommen. Man hat Studenten in der einen Gruppe vorher einen antirassistischen oder einen vorgeblich antirassistischen Aufsatz lesen lassen. Und dann ging es um die Zulassung von Studenten zu irgendwas. Und Trotz des neutralen Szenarios waren die, die das gelesen haben, der Ansicht, dem Bewerber sei ein illegitimer Schaden zugefügt worden und er sei Mikroaggressionen ausgesetzt gewesen. Studenten dieser Gruppe waren zudem viel eher dafür, den Zulassungsbeamten zu bestrafen, indem er für ein Semester suspendiert werden, eine öffentliche Entschuldigung gegenüber dem Bewerber aussprechen und eine zusätzliche Schulung zur Antidiskriminierung belegen sollte. Überrascht von der Deutlichkeit der Effekte überprüften die Autoren die Studien an einer breiten Stichprobe von 1086 Studenten aus ganz Amerika und fanden die gleichen Ergebnisse. Die antirassistischen Texte führten also keineswegs zu weniger voreingenommenen Haltungen, sondern zu systematischer Feindseligkeit. Die Autoren sprechen von einem Hostile Attribution Bias, der das Verhalten anderer auch dann als rassistisch brandmarkt, wenn es dafür gar keine objektiven Hinweise gibt. Hä? Das ist das gleiche Ding, wie wir es vorhin hatten. Ja? Es ist, eure ganzen Anstrengungen verursachen das Gegenteil. Sie erfüllen ist, ne? Also, Menschen mit Hass. Also an dieser Stelle ist es jetzt wirklich Hass und Hetze, oder wie? Wie meinst du das? Naja, insofern, dass ich halt die Leute ja die aufhetze, dass sie die Leute hassen. Und könnte man so deuten, ja, könnte man deuten. Ähnliche Ergebnisse erbrachten analog aufgebaute Experimente mit der Präsentation von Inhalten, die auf gängigen Konzepten der Antidiskriminierung gegen anti-islamischen Rassismus oder die Diskriminierung nach Zugehörigkeit von Kasten beruhten. Im ersten Fall zeigte sich, dass Probanden, die zuvor mit einschlägigen Antidiskriminierungstexten mit Bezug auf Islamfeindlichkeit konfrontiert wurden, im Anschluss Personen, die sie dem Islam zurechneten, in ungerechtfertigter Weise bevorzugten und diesen gegenüber in fiktiven Szenarien ebenfalls Diskriminierungen unterstellten, wo es keinerlei Hinweise dafür gab. Im zweiten Fall der Untersuchung von Diskriminierung nach Zugehörigkeit zu Kasten zeigte sich gar ein signifikanter Anstieg in der Zustimmung zu dämonisierenden Aussagen, die an Zitate von Adolf Hitler angelehnt waren. Dabei wurde in den Antwortformaten der Begriff Jude aus der Hitler-Referenz durch Brahmane ersetzt, durch die Bezeichnung einer Gruppe, die oft als Unterdrücker dargestellt wird. Teilnehmer, die sich zuvor mit den Materialien zur Antidiskriminierung beschäftigt hatten, identifizierten deutlich häufiger als die Leser eines Artikels zum Kornanbau Brahmanen als Parasiten, Viren, und sogar als den personifizierten Teufel des Diversitätstrainings, meine Damen und Herren, macht Schwätzer reich und hetzt ja, Leute gegeneinander auf. Wenn ich an die Inhalte denke, wo dann weiße Menschen kleingeschrieben irgendwie immer schuld sind, an dem Leid der großen Schwarzen großgeschrieben oder so, dann ist das natürlich... auch können, und, irgendwie. Und da muss man sich überlegen, wie lange hat ESG jetzt angedauert? Also knapp 10 Jahre. Ne? Und genau diesen Dreck haben sie in die Firmen gedrückt, in die Universitäten, in die Schulen. Wir haben gerade vorhin gehört, dass die Polizei in Deutschland noch viel mehr davon braucht. Und mit jedem Ding... Das verfängt nur nicht so gut. Ne? Das ist es verfängt ja nicht nur gut, sondern... Es hetzt auf und führt noch zu viel mehr Polarisierung und zu Falschurteilen, wie die Studie ganz klar zeigt. Sehen wir ja auch, wenn die FDP als AfDP beschimpft wird, weil die Leute so hirngewaschen sind, dass sie die Scheiße einfach nachbrüllen. Ja, und es ist die eine Seite, dass diese Kurse angeboten werden, die dann halt verpflichtend angeboten werden müssen und bezahlt werden müssen von den Arbeitgebern oder von den Behörden. Da wird sehr viel Geld verdient, aber es wird ja auch Einfluss auf die Forschung genommen, nicht nur mit eigenen Professurstellen und solchen Sachen, sondern es wird ja in die Curricula, wird ja im Endeffekt auch Diversity- und Gender-Training eingebaut. Ich hatte vor ein, zwei Tagen hatte ich ein Beispiel gefunden, es war aber wirklich low-hanging fruit, da ging es um Agrar- und Forstwirtschaft, wie in die Masterstudiengänge quasi dieses ganze Diversity-Zeugs eingebaut werden kann. Eine Anleitung, wie man bestimmte Themenblöcke in das Curriculum einfügen könnte, welche Themenblöcke das passen könnte. Das passiert überall. Da wird halt viel Geld mit verdient. Es gibt da weit weniger Überzeugungstäter mittlerweile als Leute, die einfach damit Geld verdienen wollen. Ja, ja, das meine ich ja, das fängt eigentlich nicht bei den Mitgliedern, dass die Mitarbeiter untereinander hinterher nicht viel feindseliger sind, und dann, also gegenseitig, als vorher. Aber es verfängt natürlich in so oberflächlichen Beurteilungssituationen dann scheinbar. Ja. Den Theo-Blog, unruhig ist unser Herz, oh Gott, bis es Ruhe findet in dir, habe ich nur dazu genommen, weil hier der Ausschnitt aus dem FAZ-Artikel drin ist. Den kannst du weiterklicken. Grüße gehen raus an den Theo-Blog. Migration entlastet den Sozialstaat. Krieg ist auch Frieden, so eine ideologische Formel. Sklaverei ist Freiheit. Genau, hier von der Kirche, Mediendienst, Integration. Ne, die Informationsplattform für Journalistinnen und Journalisten zu Themen Flucht, Migration und Diskriminierung. Ne, gefördert von den üblichen Freudenberg-Stiftung, Mölgart-Stiftung, AA-Stiftung, Open Society Foundation, Mercator-Bosch-Stiftung, German Marshallhorn, Europäische Union, Neue Deutsche Medienmacher, Erich Prost, also Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V. Fertig Narrativ, nur Wasser hinzufügen. Ja, ja, hier haben wir im Endeffekt eine Expertise, die wurde erstellt von einem, der im Wirtschaftsweisenrat sitzt, also absolute Auftragsarbeit. 12 Seiten, ja, er sagt selber, okay, es gibt zwar Studien, die zu gegenteiligen Belegen kommen, aber wir haben eine ganz bestimmte Berechnungsmethode. Ne? Also viele bisherige Studien haben eine negative fiskalische Bilanz zugewanderter Personen ermittelt. Wie kommt man bloß darauf? Eine ungünstige fiskalische Bilanz auf individueller Ebene weisen jedoch nicht nur Zugewanderte auf, sondern auch Einheimische. Aber Zugewanderte halt höher, aber egal. In einer solchen Situation, jetzt kommt's, in der die öffentlichen Finanzen insgesamt nicht tragfähig sind, kann kontinuierliche Zuwanderung die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in Deutschland verbessern. Also hier wird unterstellt, dass die öffentlichen Finanzen insgesamt nicht tragfähig sind. Ja, das heißt, da gibt es auch einen Begriff für die intertemporale Budgetbeschränkung des Staates. Ja, die wird hier rangezogen und es wird im Endeffekt gesagt, okay, der Staat hat eine Lücke bei den Sozialversicherungen, bei den Renten und so weiter und so fort. Diese Lücke, die wird bis ins Jahr 2030 und 2070, also hallo, wir reden hier von 2070, das dann halt zeigt, wie absurd diese Hochrechnung ist. Das wird im Endeffekt dazu führen, dass wir zwar höhere Kosten haben, ja, also wir werden höhere Kosten für die Zugewanderten haben, ne? Also wir werden 20% höhere Kosten haben als jetzt, ja, also Basisjahr 1.051 Milliarden und dann werden wir 1.278 Milliarden zahlen, aber das Bruttoinlandsprodukt wird in dieser Zeit gestiegen sein, und zwar und deswegen gibt es relativ gesehen, ne, sind die Kosten, die wir für die Migration haben, ein geringerer Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Und deswegen, ja, wir schütteln das aus dem Ärmel. Besser. Ja, also darum geht es im Endeffekt. Ja, also das Bruttoinlandsprodukt wird steigen und wir werden in der Zukunft zwar mehr ausgeben, wenn wir eine höhere Einwanderung haben, aber es wird ein geringerer Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts sein. Ja, klar. Ja, und welch Wunder, wir werden mehr Leute haben, die in die Sozialsysteme einzahlen werden. Und das wird uns halt helfen bei der intertemporalen Budgetbeschränkung, ja, des Staates. Also, Sternchen, wenn wir alle in Arbeit kriegen und so weiter. Ne? Also es wird unterstellt, wir haben Kosten, die wir nicht bezahlen können. Diese Kosten werden natürlich geringer, wenn mehr Leute im Land sind und Steuern bezahlen, Mehrwertsteuer und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite steigen auch die Kosten für Integration und so weiter und so fort. Aber da die gesamte Wirtschaft ja wächst, wird es trotzdem ein geringer Anteil des Bruttoinlandsproduktes sein. Ja. Das ist das, was diese Studie sagt. Also es ist eine absolute nichts-aussagende Studie und das ist die Überschrift Migration. Eine frühere Berechnung, ja, also es ist wirklich... Wir waren ja zu einem anderen Ergebnis gekommen. Würde mich doch mal interessieren, was Sie jetzt anders gerechnet haben hier. Einfach mehr Leute in der Arbeit gerechnet wahrscheinlich, ne? Mehr Beschäftigung, höhere Einnahmen für die Zuwanderer oder so, einfach zugrunde gelegt. Dann kann man sich das auch so ausrechnen, ja. Was eine Leistung, ehrlich. Professoren und so weiter kriegen da Geld für von der Stiftung Bertelsmann und Konsorten, ja. Puh, Wahnsinn. Das letzte immer noch gehört im Fernsehen, hat jemand irgendwie auch auf Bertelsmann verwiesen wegen Studien und so weiter. Da dachte ich mir, wissenschaftlich ist es aber nicht unbedingt. Ne? werden die Zahlen einfach in eine Richtung gedreht, dass man eine Grafik zeigen kann, guck, mit Migranten höher als ohne Migranten und deswegen wunderbar, ist die intertemporale Budgetlücke. Ja, nach Willkür eben die Sachen zugrunde gelegt. Ne? Hier in Amerika ist ja angeblich so ein riesen Aufruhr gegen Trump und Konsorten. Gut, da gab es jetzt an einem Ort, haben so in den Strand geschrieben, No King oder so, gegen den König. Und dann Trump sich aufführt wie ein König angeblich. Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Also, das sieht ja doch auch ein bisschen gemacht aus hier, vielleicht mit NGO-Geld bezahlt, wer weiß es, ne? Dass der Trump da durchläuft, das verstehe ich einigermaßen. San Francisco schon zutraue, irgendwelche so Sachen abzuziehen. Ich finde es lustig, dass sie ihre USA-Fahne hier umdrehen. Das war ja auch mal so ein Trend in Deutschland, irgendwie die Deutschland-Fahne falsch rum aufzuhängen oder so. Aus Missgunst gegen. Das merkt einer bei unserer Fahne? Ich glaube noch nicht. Nee, das war damals, als Chris nach Belgien gefahren ist, aus Versehen. Nur seitlich gedreht dann. Seitlich, ja, eben. Ja. Nee, ich meine schon, so wie sie vorher eigentlich aufgehängt ist, aber halt einmal vertikal gedreht, ja. Also ein bisschen komisch. Und ich war da ja auch schon mal da, wo das hier aufgehängt ist. Das ist hier Ocean Beach in San Francisco. Mhm. Damals, als ich da war, 2009, war es da noch echt schön. Aber mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so. Also jetzt, wenn ihr jetzt auf die andere Seite gucken könntet, da wäre halt der Pazifik. Ne? Das ist halt da der Strand. Ja. Ja, sind angeblich friedlich geblieben, die Proteste. Nur in L.A., New York und Salt Lake City. Ja, das ist ganz komisch, das hier vom Deutschlandfunk, ne? Und was die uns hier drin erklären, das finde ich ja fast noch interessanter, als was hier eigentlich passiert ist. Prominente Protestierer. Weil da war nämlich der Mark Ruffalo, der war da. Und Anna Kendrick und Glenn Close. Und hier der Hulk war das, ne? Ja, sicher. Und Tessa Thompson, der Weltstar Tessa Thompson. Wie hat Ricky Gervais schon so schön gesagt, you're not in the position to lecture anybody. Ist das, wenn man das in Amerika so braucht und sonst keine Leute kommen? Oder sind die Leute nur deswegen gekommen? Weil das bei manchen Leuten immer noch zieht, weil die ihn immer noch nicht begriffen haben. Also sind nur deswegen gekommen viele, meinst du? Ja. Nee, es gibt sicher welche, die das toll finden und die dann eher einen Artikel drüber machen, wenn da noch irgendein abgehalfterter Star aus den 80ern rumsteht. Mhm. Aber warum erklärt uns der Deutschlandfunk das? Also, und hier Attentate auf Politiker, dass hier landesweite Anti-Trump-Proteste, Militärparade und Attentate auf Politiker, das gehört alles nicht zusammen. Diese Militärparade schreiben sie hier drin auch, Militärparade war irgendwie Trump, wollte eine Militärparade, das machen sie dann natürlich wieder so nach dem Motto, ja, der ist ja quasi hier wie in so einer Bananenrepublik hier, Militärparade oder was. Und was schreiben sie dann danach? Hatte zuletzt in den USA zuletzt Ende des Golfkriegs 1991 stattgefunden. Mit anderen Worten, es ist überhaupt nichts Besonderes. Das hat es eigentlich schon gegeben, auch vorher. Also. Und dieses Ding hier, die Bürgermeisterin, war es hier? Im Bundesstaat Minnesota wurden die Protestveranstaltungen nach zwei Attentaten auf demokratische Politiker abgesagt. Die Protestveranstaltung. Dort hatte ein 57-Jähriger, der sich als Polizist ausgab, die Abgeordneten Hortmann und ihren Ehemann erschossen. Zuvor hatte er bereits den Senator Hoffmann und dessen Ehefrau niedergeschossen und schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter ist weiter auf der Flucht. Ja, es gehört nicht zusammen unbedingt, ne? Das finde ich auch. Ja, die Proteste und das ist irgendwie, ich weiß nicht. Weitgehend friedliche Proteste, deswegen so nach dem Motto, die eigentlich hier Gewalt machen, ist irgendwer hier irgendwo, mutmaßlich. Ja. Das finde ich auch komisch. Der Satz fängt an mit dort hatte ein und endet mit der mutmaßliche Täter. Also, jetzt? War der das jetzt oder war das jetzt nicht? Wir erfahren es nicht. Aber in Wahrheit sind die anderen die Gewalttätigen. Ja, haben wir gemerkt. Ja, Mark Ruffalo und so. Ja, und die haben ja irgendwie ganz viele, viele Zettel mit No Kings irgendwie im Auto gefunden oder auch nicht. Ja, das ist so zumindest als Meme durch die Gegend gegangen. Ja, war aber wieder ein ganz merkwürdiger Artikel, also was hier alles hier zusammengeframed wird und gebastelt wird. Also, ich hatte den zwar nicht eingereicht, aber als ich mir durchgelesen habe, habe ich nur gedacht, ja, das ist wieder schön. Deutschlandfunk. Framing auf Hochtouren hier. Mark Ruffalo. Ja, Deutschlandfunk. Ja, und den hatten wir ja vorhin schon mal, den Herrn hier. Und jetzt haben wir nochmal den Herrn Kubicki. Der Artikel ist vor dem Angriff Israels auf die iranischen Atomanlagen geschrieben worden, deswegen nimmt er hier nicht Bezug. Aber es geht um Greta Thunberg und ihre Don Quixote-Reise nach Gaza in ihrem Segelboot. Aber die hätte denen ihre Tüte voll Mehl gegeben. Und dann hätten sie nicht mehr Hunger leiden müssen. Also die israelischen offiziellen Stellen haben ja gesagt, dass das bisschen, was an Bord war und was die Leute nicht selber verzehrt haben, durch die üblichen Kanäle nach Gaza weitergeleitet wird. Also sie haben ihr Ziel erreicht, wenn das ihr Ziel war, irgendwie halt 3 Pakete Mehl, 5 Dosen Bohnen und einen halben Schweineschinken zu bringen. Aber ja. Greta Thunberg wurde vor wenigen Jahren gefeiert wie eine Erlöserin. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die religiös verklärende Ikonisierung eines jungen Mädchens, das angeblich, um für unsere Klimasünden zu büßen, seine Bildungsbiografie opfert, war schon immer grotesk. Man muss aber davon ausgehen, dass das etwas in einem jungen Menschen auslöst. Jugend schützt nicht vor Hybris und schon gar nicht, wenn man darin von Medien und Staatenlenkern weltweit so bestärkt wird wie Greta Thunberg. Inzwischen hat Greta Thunberg ein neues Thema gefunden, Israel. Die Welt ist voll von kriegerischen Konflikten, politisch verursachten humanitären Katastrophen und unendlichem Leid. Aber wie so viele andere Linke sieht Greta Thunberg davon wenig, sondern konzentriert ihre politische Empörung auf Israel, jenen Staat, der, man muss das immer wieder betonen, der einzige demokratische Rechtsstaat im Nahen Osten ist und der am 7. Oktober 2023 Opfer eines brutalen Angriffs aus Gaza wurde, bei dem über 1.100 Menschen zum Opfer fielen und bei dem hunderte Zivilisten grausam verschleppt wurden. Man muss auch wahrlich kein Freund der israelischen Regierung unter Benjamin Netanyahu sein. Und natürlich sollte man die humanitäre Situation in Gaza mit großer Besorgnis sehen. So geht es mir auch wenn ich anerkennen muss, dass der israelische Staat die Existenz der Hamas nicht weiter tolerieren wird können, wenn er eine Chance auf Zukunft in Frieden und Sicherheit haben will. Selbst den großen Netanyahu-Skeptikern ist daher aufgefallen, wie bizarr und verlogen die PR-Aktion der Gruppe um Thunberg war. Auf einem Segelschiff und mit reichlich Social-Media-Aktivitäten nahmen sie Kurs auf Gaza, angeblich um der palästinensischen Zivilbevölkerung Hilfsgüter zu schicken. Sind da nicht auch die Rakete und die Neubauer dabei? Nee, die Rakete habe ich heute einen Ausschnitt gesehen, die war in Ägypten bei dem Marsch nach Gaza, wo... Ach scheiße, das hat keiner eingereicht. Doch, ich glaube, da haben wir noch was zu. Oh, cool, weil da war ja richtig Hallo. Da sind ja endlich mal die linken Aktivisten mit den Leuten konfrontiert worden, für die sie ständig trommeln. Und es war ein Salzfest. Und auch Frau Rakete so, die haben mich einfach hier in den Bus gestoßen. Ich habe gesagt, ich habe Diplomatenstatus, weil ich Bundestagsabgeordnete bin. Und die haben mich einfach hier in den Bus geschubst. Hilfe, Hilfe, Hilfe, jetzt fahren sie uns zum Flugzeug wegen zurück. Ihrer natürlichen Autorität. Die lassen uns gar nicht rein. Hilfe, Hilfe, oh mein Gott. Und Dings hat ja auch, Thunberg hat ja auch gesagt, das war eine Entführung. Ja, wenn was Leute, weiß ich, sagt ja auch, sie fabulierte von einer Entführung und von einer Entmenschlichung durch die israelischen Sicherheitskräfte und dass sie sich nicht von ihren Genossen verabschieden konnte. Und sie ist dann sogar gefragt worden, in was besteht die Entmenschlichung, und darauf hat sie nicht geantwortet, wie so oft. Greta Thunberg spricht da von israelischen Besatzungstruppen und ist damit voll auf Linie jener linken Israelhasser, die sich aus allerlei antizionistischen und antisemitischen Verschwörungstheorien ein Weltbild einer weißen Kolonialmacht zusammengezimmert haben, die ein fremdes Land in Apartheid und Versklavung halte. Wer so argumentiert, will keine Zwei-Staaten-Lösung. Wer so argumentiert, will den Nahen Osten ohne jüdischen Staat. Und wie ist das mit Greta so weit gekommen? Und er sagt, das ist die Überschätzung und Überhöhung. Ja. Wenn Greta Thunberg mit bebender Stimme die Eltern und die Großelterngeneration anklagte, war die emotionale Rührung der Journalisten sicher. Sie schrieben nicht nur Greta Thunberg und ihre deutschen Statthalterinnen wie Luisa Neubauer und Carla Remsma in metaphysische Sphären, sondern erhoben Fridays for Future zu einer Massenbewegung, die den Alleinvertretungsanspruch für eine ganze Generation hatte. Ja, Luisa Neubaus Kampf galt zwischenzeitlich auch nicht mehr den vornehmlichen Klima- und Umweltfragen, sondern dem Kampf gegen rechts. Denn hier ließen sich abermals flankiert von einer großen medialen Begleitmusik nun einmal einfach mehr Leute mobilisieren. Wann immer Proteste gegen rechts stattfanden, war Luisa Neubauer und Fridays for Future zur Stelle, riefen zur Demo auf und führten das Wort zur angeblichen Rettung unserer Demokratie. Wobei die Liebe zu unserer Demokratie nie so weit ging, dass man die Farben eben jener Demokratie zur Erinnerung, Schwarz-Rot-Gold, auf den Demonstrationen akzeptiert hätte. Zu sehen waren aber immer die Farben und Symbole einer anderen nationalen Bewegung, die der Palästinenser. Das ist schon eine bemerkenswerte Mischung aus gleichzeitiger Verteufelung und Förderung von Nationalbewusstsein. Es wird endlich Zeit, dass diejenigen, die ihnen die Macht gegeben haben, über ihre eigene Verantwortung reflektieren. Robert Habeck zum Beispiel, der angesichts von Fridays for Future in größte Verzückung geriet, das Schulschwänzen öffentlich unterstützte und angesichts der Demonstrationen von einem der großartigsten Momente, die ich mir vorstellen kann, schwärmte. Oder Angela Merkel, die damals mächtigste Frau der Welt mit, die als damals mächtigste Frau der Welt mit Greta Thunberg posierte und sie und Luisa Neubauer zum Gipfeltreffen ins Kanzleramt einlud. Und natürlich die Medien. Sie alle hätten erkennen müssen, dass die naive, schwarz-weiße Weltsicht im pubertären politischen Erwachen eines heranwachsenden Menschen zwar ihren Platz haben mag, aber im Kern den Mustern eines ziemlich schnöden Populismus folgt, inklusive dem ständigen Aufrechterhalten von Angst in der Bevölkerung. I want you to panic! War das ziemlich freimütige Geständnis, was das angeht. Aber bleiben wir realistisch. Bitte? Das ging nicht, weil die Medien hatten auch die Schaltplatten vor Augen. Alle, die was anderes geschrieben haben, waren Durchhaltsmedium, sozusagen. Ja. Die haben die Greta angegriffen, misogyn und was weiß ich und bla bla bla. Die übliche Taktik. Feige Schweine. Aber bleiben wir realistisch, natürlich wird das niemand der damaligen Greta-Fans zugeben und es wird sich auch niemand selbstkritisch mit dem eigenen Umgang mit Greta Thunberg und Fridays for Future auseinandersetzen. Aber vielleicht schämen sich einige wenigstens im Stillen ein bisschen. Ja, stell dir vor, die würden jetzt auf Greta so steil gehen bei dem Thema wie bei dem Klimathema. Und alles für Glauben und für Wahrhalten und für dramatisch halten und so weiter. Ja, und es gibt ja nicht also, nur. Es dann gibt müssen wir die wegbomben, so ungefähr. Ne? Müssen wir einen Atomkrieg anfangen mit Israel wahrscheinlich. Es gibt ja auch nicht nur eine von denen, sondern es gibt ja, Ilhan Omar, Ocasio-Cortez und diese ganzen Leute kommen doch alle auf die reichen Ecke im Endeffekt auch. Die kommen alle auf diesem gleichen Ticket. Yeah, Gerechtigkeit, ey. Die kommen alle auf dem Ticket rein und machen nichts weiter als Spaltung, Zersetzung, Kulturmarxismus. Problem, Pony. Ja, genau. Diesen Artikel habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gelesen. Es fiel mir kurz im Stream ein, dass es das ja auch gegeben hat. Aber der Anleser gibt ja schon ein bisschen Auskunft darüber. Also der historische Ukraine-Irrtum von rechts ist die Überschrift. Das ist hier von dem Gründer und Chefredakteur von Apollo News, dem Herrn Mahnhardt. Und der sagt, dass sich erhebliche Teile der westlichen Rechten in eine anti-ukrainische Position haben drängen lassen, ist eine Tragödie. Es widerspricht allen Grundsätzen bürgerlichen Denkens. Nachdem Putin jeden Friedensplan von Trump abgeblockt hat, kann man sich jetzt keine Illusion mehr hingeben. Ja, und das hat hier 556 Kommentare bekommen. Und haben sich ein paar Leute auf jeden Fall gut drüber aufgeregt. Also, ich kann es nur nicht beurteilen, wie gut die Argumente hier drin sind, aber wenn das die Argumente sind, von denen ich ausgehe, dann wird es sicherlich gut sein, dass... Ich meine, er hat das in dem Video auch nochmal erörtert und es kommt auf das hinaus, was innen drin steht. Der Putin hat sich auf nichts eingelassen und deswegen kann man ihm jetzt auch nicht mehr trauen. So. Ja, das passt schon von der Aussage her. Ja. Ja, ist eine Meinung, ne? Naja, das habe ich gefunden. Ja, aber ist ja auch nur alter Wein in neuen Schläuchen jetzt. Ne? Also es jetzt nicht, dass ich will nicht werten, ja, neue Schläuche, was er da sagt, aber es ist halt auch wieder, das haben sie ja vorher auch schon gesagt, Putin will nicht verhandeln, ihr macht euch Illusionen. Ich glaube schon, dass es eine neue Beurteilung ist, weil es sind neue Verhandlungen hätte geben sollen eigentlich, ne? Und die dann eben. Ja, nicht aber ich glaube nicht, dass das in den Köpfen von BSW oder AfD oder so, bei den Leuten, die dann einen Block gewählt haben, dass das da irgendwie groß. Ja, ich habe hier ein Interview mit dem Thomas Fischer gefunden, hatten wir doch letzte Woche schon. Da hat Christian nochmal gezeigt, wie das auf der Republika war, mit dem Vergewaltigungsparagrafen damals und der Diskussion. Ja, und ich fand das auch sehr interessant, das mal eine Stellungnahme zu aktuellen Themen aufzukriegen von ihm. Er hat sich halt über Ukraine ausgelassen. Er hat sich dann noch behandelt, Cannabis-Geschichten, hat darüber gesprochen, hat erzählt, dass er früher viel gekifft hat und so. Das ist wahrscheinlich bekannt, sonst hätte er das auch nicht so erzählt, denke ich mal. Ja, ein recht interessantes Interview mit einem etwas komischen Fragesteller, aber gut, er war auch ein bisschen beharrlich, von daher auch nicht schlecht unbedingt. Der Fischer ist ein bisschen so einer, der so gerne so Formulierungskünste irgendwie so, glaube ich, an den Tag legen würde, aber es gelingt ihm sicher auch besser schriftlich als irgendwie. Also so ganz, man kann auch auf anderthalb oder zwei hören, glaube ich, mit Geschwindigkeit. Trotzdem empfehlen ja, ich mir auch angehört, auch auf zwei. Und das mit der Ukraine und sowas fand ich schon gar nicht so schlecht, Ukraine, die Einschätzung. Ne? Ukraine, Gaza Nein? meinst du wahrscheinlich. Na, Gaza, ja, stimmt schon. Ich kann mich daran erinnern, ja. In Gaza. Ja, ich habe es mir auch angehört und wir hatten ja schon gesagt, dass es da irgendwie so ein bisschen Zoff gab. Er hat irgendwas zu Gaza gesagt und die jüdische Allgemeinheit hat sich, glaube ich, darüber aufgeregt. Ja, hat, glaube ich, Maß erzählt. Und ja, also das, was er da jetzt halt erklärt hat, habe ich halt so verstanden, es ging halt um den internationalen Gerichtshof und diesen Haftbefehl für Netanyahu und Fischer hat im Endeffekt gesagt, dass das zwar alles nachvollziehbar ist, was sie da jetzt irgendwie machen in Israel, dass man da halt schon für argumentieren kann und es geht ihm halt ums Prinzip sozusagen. Also wenn es diesen Gerichtshof halt eben gibt und man diesen Gerichtshof halt eben irgendwie gefordert hat und eingerichtet hat und dem halt irgendwelche Befugnisse gegeben hat, dann darf man sich halt im Endeffekt auch nicht beschweren, wenn er dann halt irgendwelche Sachen ausfertigt und man kann dann halt nicht einfach sagen, so ja, das interessiert uns jetzt nicht, weil es das jetzt gerade nicht in den Kram passt oder so. Also so hat er das halt dargestellt. Und unter dem Gesichtspunkt kann ich das halt eben auch nachvollziehen, weil es ist ja so. Also wenn wir das nicht ernst nehmen wollen, was so ein Gericht dann sagt, dann sollten wir es vielleicht einfach wieder abschaffen, würde ich sagen. Also, weil dann bringt das ja scheinbar nichts. Ja, ich meine, es ist, haben sich, glaube ich, schon so weit die meisten Staaten gebunden. Ob Israel sich auch gebunden hat, weiß ich nicht, glaube ich, aber auch eher nicht. Die Amis haben sich auch nicht gebunden daran, meine ich. Aber wenn man sich daran bindet, dann muss man natürlich auch so handeln, das stimmt natürlich. Wenn man die entsprechend in sein Land kommen, festnehmen, wenn sie dann da sind Dingsbefehle, Strafbefehle entsprechend ausgestellt wurde. Ja, aber wie gesagt, das ist auch nicht die Bindung. Ja, aber er geht halt auch darauf ein, dass man dann natürlich sagt, so ja, wir als Deutschen können uns das natürlich nicht erlauben und so, aber er sagt halt wieder aus Prinzip, also quasi, ich verstehe halt seine Argumentation so, dass er sich halt quasi komplett den ganzen Kontext rausdenkt. Also er sagt das zwar nicht so, aber ich verstehe das halt eben so, dass er quasi so tut, for the sake of argument, also nur um das Argument halt auszuführen, als wäre das jetzt irgendeine Person, die jetzt diesen Strafbefehl da bekommen hat aus irgendeinem Land. Er nimmt kein Urteil vorweg, das will ich mal sagen. Er sagt zwar, dass man den praktisch so führen kann in so einem Fall, aber es nimmt dann eben auch kein Urteil weg. Also ich glaube, er hat das zwar aus seiner Sicht dann trotzdem als übertrieben oder so bezeichnet, was Israel macht momentan. Aber er hat das Urteil praktisch nicht vorweggenommen. Ja, das habe ich eigentlich auch nicht so verstanden, dass er sich das wirklich so zu eigen macht, dass es übertrieben ist. Er hat eigentlich nur gesagt, dass man das so sehen kann. Und so verstehe ich halt auch diese ganze Argumentation von ihm, dass es halt so ums Prinzip halt geht. Also wenn man das und das so und so einschätzt, dann muss man halt so und so, dann ist es halt so und nicht so und so. Und man kann das nicht doppelt irgendwie. Na, dieses ganze Widerspruchsdenken und sowas bei vielen Leuten ja omnipräsent ist, weil sie ja meinen, dass sie da mit ihren dialektischen Zaubertricks irgendwie abschießen können. Ja, das funktioniert halt nicht so gut. Und ja, also ich fand das auch wieder sehr gut, weil ich finde es halt immer gut, dem guten Mann beim Denken zuzuhören, auch wenn ich nicht allem zustimme. Das ist auf jeden Fall immer interessant. Und ja, hier geht es auch noch um Jan Böhmermann, geht es auch, wobei er da eigentlich nur sagt, dass er das alles nicht verfolgt und nicht weiß, was da los ist und er eigentlich sich nur noch erinnern kann an die Geschichte mit hier dem Türkei-Präsidenten Erdogan und dass er da halt eben auch sagt, dass es aus seiner Sicht dieses Gedicht halt auch keinen satirischen Wert irgendwie hatte und dass es im Endeffekt auf Beleidigung angelegt wäre. Also er da halt auch die Meinung vertritt, wenn es jetzt um Beleidigung geht und wenn man jetzt wirklich diese Beleidigung so sehen will, dass die strafwürdig ist, dann wäre das auf jeden Fall eine solche Beleidigung. Und ja, auch wenn sie es ja, reimt. Also, das kann man halt auch so sehen, ne? Also, finde ich schon, weil, also, dass Erdogan, Böhmermann den im Endeffekt ja damit ärgern wollte, mit dieser Beleidigung, das ist ja, glaube ich, unbestritten. Na, und insofern war der Vorsatz da und es ist beleidigend, jemanden Ziegenficker zu nennen. Ja, aber er meinte auch von ihm, das Gesetz irgendwie, das ist ja für ausländische Staatsleute gemacht gewesen und dass die hier bei uns Rechtsstreit deswegen anfangen, ist ja schon ziemlich unwahrscheinlich. Und was haben sie denn davon, wenn sie den gewinnen? Ne? Okay, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Meine ich doch auch, dass er da auch thematisiert hat. Naja, auf jeden Fall eine Empfehlung, auf jeden Fall, das Interview mit ihm. Ja, und was ich auch noch lustig fand, ist, dass es auch um seine Vergangenheit als Rockstar ging. Ja. Und er wollte ja irgendwie Rockstar werden und mit 17 Jahren. Und er erzählt dann so, wie damals halt die Zeit war, irgendwie Anfang der 70er Jahre, und dass die Leute dachten so, ja, wir können zum Mond fliegen, wir können alles machen. Und er sich dann gedacht hat so, ja, dann werde ich jetzt mal Rockstar. Weil der ist ja auch irgendwie ziemlich spät erst zum Jura-Studium da irgendwie gekommen, der gute Herr Fischer. Ich glaube, erst irgendwie mit Ende 20 oder so, Anfang 30. Ja, da hat er bestimmt schon viel gekippt. Ja, vorher, ja. Ja, vielleicht auch vorher. Ja, ja, er hat es auch immer konsequent aufgegeben, hat er gesagt. Alter, ist aber trotzdem für die Legalisierung, ne? Lass mal Verfassungsrichter werden, ey. Ja, genau. Gut, Idee, ey. Wir haben ja, und er, sechs Jahre, also hat sich, ja, zu seinem Rockstar-Tum nicht viel geäußert. Er meinte auch, dass wir alles schon lange verschwunden und so. Er würde auch nicht sagen wollen, wie das irgendwie hieß, damals sein Projekt. Also, hat er ein Genre genannt? Stimmt, ja, gesehen. Rockmusik halt, ne? Also. Der Bandname von Clowny war ein bisschen peinlich, ne? Power Game. Okay, wusste ich noch gar nicht, aber ja. Egal. Ja, egal, ja. Und was ich halt auch gut fand, ist, dass er wohl auch eine Hammond-Orgel erstanden hat für sein Rockstar-Tum. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Hammond-Orgel finde ich ja als Bob Dylan-Fan auch sehr gut. Also. Ich würde aber schon sagen, dass wenn man Richter geworden ist, Bundesrichter, halt auch noch so Kommentare schreibt und so, dass man sich halt ein bisschen mehr alles drauf einbilden kann, als wenn man durch Zufall mal eine Melodie rausgehauen hat, die irgendwie gut ankam und dann damit reich geworden ist. Also ich glaube, dass er ihm damit besser bewiesen hat, dass er was auf der Pfanne hat, weil ich Musik natürlich nicht gering schätze. Ja, hat ja wohl auch nicht gut funktioniert. Ja. Ja. Ich würde sagen, das ist in dem Moment gleichwertig, indem du halt eine Menge Menschen mit deiner Kunst erreichst. Wenn du damals den großen Entwurf schaffst und was schreibst, wie ein Mozart oder Prince oder so, dann ist das ja schon die Welt bereichernd. Aber du weißt ja, die großen Namen brauchen keine Vornamen mehr, ne? Mozart, Prinz, Madonna. Alter, bitte, das wäre eine grauenhafte Aufzählung am Ende. Sting. Kennst du noch mehr? Ich wüsste wirklich nicht. Ich wüsste nicht mal, wen ich hinter Dings und Prinz überhaupt noch aufzählen wollte. Nach Mozart. Bushido oder wie? Zum Beispiel auch so einer, genau. Ja, macht es noch schlimmer halt. Ja, aber der Gag ist jetzt eigentlich ausgelutscht, nachdem Mammon schon Sting und sowas vorgeschlagen hat. Ja, hier ja, einfach das ist so nicht das erste Mal, dass mein Leipziger Büro von selbsternannten Antifas angegriffen wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man geschickt sein muss, in einem Land wie Sachsen sowas als antifaschistischen Widerstand zu verstehen. Ich kann nur sagen, es ist auf jeden Fall ein Bärendienst für all diejenigen, die hier in Sachsen jeden Tag Mut beweisen und klar Kante gegen Recht zeigen. Die aufstehen, die zu CSDs gehen, die in Klassenräumen klar Kante zeigen gegen rechte Parolen oder auf den Arbeitsplatz für Vielfalt und Respekt kämpfen. Diese Aktion hat damit leider nichts zu tun. Doch, es ist alles, was sie gerade gesagt hat, führt zu dem, was sie jetzt selber erlebt hat, nur richtet sich gegen sie und deswegen ist es auf einmal nicht mehr in Ordnung. Die haben ein Diversitätstraining zu viel gekriegt, nehme ich an. Ja, aber ich will doch das Gute. Was kehrt die denn da eigentlich auf? Also ich meine, das Glas... Ja, die Farbe wahrscheinlich. Die Farbe. Das nee, sieht aus wie irgendwelche Glassplitter oder so. Aber... Mach doch mal hier so mit dem Kabel rum. Ich hab mal gut Glas gefallen. Ist ja das, scheinbar sind das von was Böller, die... Reste von Böllern oder so. Ja, vielleicht. Oder die Scheibe ist schon ersetzt und sie macht die Reste weg. Weiß ich nicht. Die Scheibe wurde ersetzt, weil sie ganz ausgebaut haben. Ich glaube nicht. Und da haben sie nochmal Glassplitter wieder verteilt für die Kamera oder wie? Das sieht ja so aus, wie die aus der Scheibe das die Glassplitter nochmal wieder auf. Oder haben die da Gläser irgendwie zerdeppert vor dem Ding und das ist gar nicht die Glasscheibe selber, die da kaputt gegangen ist? Man weiß es nicht. Grenzen ist auch alles zuzutrauen. Tja, also ich liebe jetzt nicht alles daran. Selbsternannte Antifaschisten, ja, im Gegensatz daran. Zu von offizieller Stelle ernannten Antifaschisten, oder wie? Tja, ja, und jemand hat auch noch kommentiert, so geht das jetzt als Straftat PKS rechts? Ja, das hängt davon ab, was die da dran gekritzelt haben. Ja, aber einfach... Gratis Palästina, haben die wieder geschrieben. Ich meine, es ist ja... Das ist ja auch nicht so, dass sowas nicht schon passiert ist. Ich kann mich erinnern, das Büro von der Frau Sarah Wagenknecht wurde auch mal abgefackelt von irgendwem. Oder das Auto, was vor dem Büro stand, irgendwie sowas. Also, es war ein etwas durchgreifenderer. AfD-Wahlkampfbüros und sowas werden ja auch... sind ja auch öfters mal Ziel von irgendwelchen Sachen und ja, ist generell eigentlich nicht gut. Ne? Feuer ist im Spiel da, ne? Aber die Antifa geht jetzt gegen die Grünen vor. Ja, vielleicht sind die Grünen denen zu konservativ. Müssen sich rhetorisch noch ein bisschen mehr anstrengen, glaube ich. Ich lese gerade, dass der Fischer seine Sturm- und Drangzeit in Frankfurt hatte. Vielleicht hat er irgendwie mit Flatsch und den Rodger Monotons rumgehangen. Stimmt. Dann hat er da die Claudia Roth kennengelernt. Zack, war das Traumduo geboren. Oh. Die war ja glücklicherweise in Berlin. Kommen wir nun zu etwas vollkommen anderem. Ja, hier haben wir den Deutschlandfunk, der die Schlafschafe aufweckt und so richtig aufweckt. Und zwar mit dieser wunderbaren Instagram-Kachel. Warum hat Israel Iran gerade jetzt angegriffen? Ja, warum? Warum haben sie es gemacht, gerade jetzt, um Israels Atombombe zu verhindern, heißt es. Der eigentliche Grund sei ein anderer, sagt unser Nahost-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Toller Name auch. Und zwar, was ist der wirkliche Grund? Die Eskalation zwischen Israel und Iran habe das Potenzial, nun von Gaza abzulenken, sagt Jan-Christoph Kitzler. Wir sind alle abgelenkt. Wir können immer nur eins uns angucken. Es gibt international heftige Kritik an Israel. Es geht auch um das Völkerrecht. Doch die aktuellen Angriffe auf den Iran schaffen Israels Staaten, die sich kritisch geäußert haben, wieder an seine Seite zu bringen. Wenn es eben gerade den Iran geht, gegen den Iran geht, da sind sich doch viele einig, sagt Kitzler weiter. Doch der Krieg in Gaza geht im Schatten dessen, was da zwischen Israel und Iran passiert, weiter. Aufgrund des sind sich alle einig, das sehen wir ja gerade auch aktuell, dass sich alle total einig sind. Aufgrund des brutalen Krieges in Gaza sei Netanjahus Zustimmungswert in Israel ziemlich weit unten, sagt der Zenit-Chefredakteur und Nahostexperte Daniel Gerlach. Also mal in den Iran bombardieren, ja. Auch die internationale Unterstützung schwinde. Netanjahus Regierung drohe aufgrund des Gaza-Krieges und des Vorwurfs der Untergrabung des Rechtsstaates auseinanderzubrechen, sagt dann Christoph Kitzler. Ja, seit wann? Auch seit 3 Jahren oder so. Jetzt habe er die Chance, sich in Israel als Mr. Security zu verkaufen, der das Land beschütze. Na, also Verschwörungstheorie hier. In dieser Situation kann Netanjahu natürlich durch die Konzentration auf die allgemeinen Auseinandersetzungen mit Iran wieder bestimmte Akteure im westlichen Lager hinter sich versammeln. So Daniel Gerlach. Auch in bestimmten inneren Kreisen habe er durch die militärische Aktion die Reihe hinter sich geschlossen. Ja, dass die Iraner keine Atombombe bekommen sollen, da stellen sich viele Leute hinter Netanjahu. Diese Meinung, ja, glaube ich auch. Der Angriff ist noch nicht gerechtfertigt mit, aber... Ja, aber so Koryphäen wie Frau Wagenknecht oder Herr Krah, denen gefällt das gar nicht. Also, es gibt ja schon die kritischen Stimmen. Ja, aber wir wollen dann die Leute im Westen hinter sich versammeln, also... gehört der Kran nicht mehr dazu. Die möchten lieber blutsaufende Mullahs unterstützen. Ja, damals. Aber doch. Wie gesagt, ich habe es Chris vorhin schon erzählt. Man hat mir heute vorher schon, vor der Sendung sowieso schon prophezeit, ich würde heute, wie war das? Für Israel simpen, bis ich absafte. Also schauen wir mal, was noch passiert. Aber ich halte das. Du hast ja gerne verloren. Ich halte das eben halt eher für sowas wie die rationale Wahl treffen zwischen diesen beiden Gegnern und sagen, die einen repräsentieren mehr meine Moral und die anderen repräsentieren weniger meine Moral. Und ich schlage mich dann, obwohl es überhaupt nichts ändert für Israel oder mich, auf die Seite, die ich eher im Recht sehe. Und das sind halt Leute, die nicht Homosexuelle von Kränen hängen oder von Hochhäusern werfen, die keine Frauen dafür verfolgen, dass sie irgendwie Freiheit haben wollen, die keine jungen Menschen hinrichten, weil sie an Studentenprotesten teilgenommen haben. Und da ist in dem Fall mit großem Abstand und großer Klarheit Israel. Und das hat weder mit Simpen noch mit Absaften zu tun. Tja, und es war eine Protestaktion geplant, es ist ja auch einiges an Bildern durch die Gegend gegangen. Hier geht es eher um die ägyptische Seite der ganzen Sache. Da sollte an der Grenze zum Gazastreifen von Ägypten sollte ein Protestmarsch stattfinden mit mehreren tausend Leuten mit dem Ziel, die Grenze zu überwinden. Das Problem an der Sache ist, die Grenze, also an diesem Grenzübergang gab es in der Vergangenheit sehr viele große Probleme. Es gab während des Ganzen, seitdem die ganze Sache wieder heiß geworden ist in Gaza, gab es mehrmals Grenzöffnungen von Ägypten. Da sind Hilfsgüter gekommen, da sind Flüchtlinge gekommen in geringerer Anzahl. Allerdings gab es sehr große Probleme mit Leuten, die nach Ägypten gekommen sind und dann entweder von Ägypten in irgendwelche anderen Länder, unter anderem auch nach Israel gegangen sind, um da irgendwelche Straftaten zu begehen oder was auch immer. Und so, dass Ägypten und Israel mehr oder weniger einen Deal gemacht haben, dass Israel auf der Gaza-Seite sicherstellt, dass die Grenze geschlossen ist, damit Ägypten außenpolitisch, diplomatisch neutral erscheinen kann. Ägypten hat ja ein Problem, es ist unter einer sunnitischen Militärdiktatur. Allerdings gibt es sehr starke schiitische Kräfte im Land, die vielleicht ja, die Militärdiktatur stürzen könnten irgendwann. Und da ist das größte Interesse von Ägypten besteht darin, einfach die Stabilität beizubehalten. Was die im Endeffekt gemacht haben, die haben das zu einem militärischen Sperrgebiet erklärt, dass niemand mehr hin durfte und jeder, der die Absicht erklärt hat, dorthin zu reisen, wurde daran gehindert oder ausgewiesen. Ich glaube, 280 Leute wurden mittlerweile ausgewiesen deswegen. Ausländische Demonstranten, ja, also ich meine, okay, einige Abgeordnete waren wohl auch dabei aus verschiedenen Ländern. Da steht die ägyptische Regierung halt wirklich zwischen den Stühlen. Sie sagen, okay, sie sind für Gaza, aber sie müssen, alles muss auf einem diplomatischen Weg passieren und in einem rechtlichen Rahmen eingehegt werden und man kann nichts forcieren und die Situation ist so angespannt, dass sie halt nicht dafür verantwortlich sein können, wenn irgendwelche Demonstranten versuchen sollten, die Grenze zu stürmen und die Israelis dann auf Gaza-Seite darauf reagieren, stände, das wäre einfach eine Situation, die Ägypten auf gar keinen Fall zulassen kann. Also, ja, Ägypten halt. Ne? Ägypten ist wie so ein riesiger Behemoth, der aber nichts macht, so, weil er Angst vor seiner eigenen Kraft hat. Ja. Ägypten ist ja sehr einflussreich. Ne? Da kommt auch im nächsten Artikel geht es darum, wie andere Länder die ganze Sache zwischen Israel und Iran jetzt sehen. Hier haben wir einen Artikel von der Jordan Times. Hier geht es im Endeffekt darum, dass die jordanische Luftwaffe Raketen aus dem Iran abgeschossen hat, die sonst in Jordanien aufgeschlagen werden, während des Beschusses, den Iran auf Israel durchführt. Was an sich halt schon bemerkenswert ist, ne, dass einfach zeigt, okay, an sich könnten die Jordanier sehr viel stärker darüber aufbegehren, aber die versuchen auch, in Anführungszeichen, neutral zu sein. Sie verteidigen sich nur, machen jetzt keinen internationalen Protest gegen Iran und unterstützen Israel auch nur indirekt, weil Israel agiert ja im Iran und wenn man sich mal auf der Karte anguckt, wie funktioniert denn das überhaupt? Israel ist jetzt fast nur noch von sunnitisch regierten Ländern umgeben. Syrien ist ja jetzt das Letzte. Alles, was, also die konnten im Endeffekt über Saudi-Arabien, Kuwait und über Syrien, die Türkei in den Iran fliegen. Der Irak hat das nicht zugelassen. Ja, und Jordanien hat es auch nicht zugelassen. Und gleichzeitig haben die Partisanen Kriegsführung im Iran vorbereitet und führen das durch. Das ist schon eine interessante Kriegsstrategie, muss man sich auch überlegen. Wie kommen die von A nach B? Ne? Das ist schon, jetzt mal ganz abseits, wie man den Konflikt bewerten kann, schon eine Leistung, die auch nicht möglich wäre, wenn die ganzen Länder, die ich gerade genannt habe, nicht stillschweigend sagen würden, okay, wir haben ein Problem mit dem Iran, das sind die Schiiten, wir sind die Sunniten, die Iraner, die sticheln immer sehr stark und wir haben jetzt vielleicht nicht sehr viel dagegen, wenn die Israelis da was machen, egal was auf diplomatischen Kanälen gesagt wird. Die Realität spricht da halt die Sprache, dass ja, die eigentlich sich nicht in diesen Konflikt reinziehen lassen wollen. Manche von den Ländern leiden ja auch unter Hisbollah und an ähnlichen Sachen, die vom Iran als vom Iran gesteuert gelten. Ist einfach interessant, einfach mal aus der Perspektive auf diesen Konflikt zu gucken. Ja, direkt vermutet, dem Iran hilft so schnell wahrscheinlich keiner, ne? Also bei einer Solidarität oder so. Den Palis ja auch nicht so richtig. No. Ja, also wie gesagt, einfach nur der Blick von den anderen arabischen Ländern auf den Iran. Die mögen den nicht und die haben zwar vielleicht Probleme mit Israel an sich, aber die haben jetzt nicht unbedingt mit dem Problem, was da jetzt passiert. Aktuell gibt es übrigens wieder Einschläge, einen in Haifa und einen wohl in Südisrael. Gab wieder so eine große Angriffswelle anscheinend. Ja, das ist ein Artikel, der ist eigentlich ein bisschen komisch, aber ich feiere ihn trotzdem ab. Und das liegt daran, dass es hier auch um die Republika geht. Was für eine komische Veranstaltung das ist. Dieser Autor hier, das ist eine Kolumne von Thomas Schmoll. Ich hatte den Namen noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob einer von euch den kennt, aber ich kannte ihn nicht. Und der hat hier einer gewissen Greta, die aber nicht die Greta, sondern andere Greta. Und die hat wohl einen Republika-Vortrag gehalten. Und sie sagt dann da irgendwie... Dann hat er hier einen Liebesbrief geschrieben, ja. Ja, hier. Wo war das hier? Gemeint ist nicht die Klimaschwedin, die im Gazastreifen mit ihren queeren Kumpanen Solaranlagen in die Hamas-Tunnel vom River to the Sea bauen will. Denn wisse Klimagerechtigkeit auf besetztem Land gibt es nicht. Für die Greta, die ich meine, war die Republika 25, wie man die Veranstaltung schreiben muss, damit sich die Geschlechter angesprochen fühlen, also oder sowas in der Art, dann Doppelpunkt muss irgendeinen Sinn haben. Ihr erstes großes Speaker-Event, in Anführungsstrichen. Das klingt, als müsste man künftig noch viel von ihr hören. Oh ja, so klingt es wirklich. Und dann hat die da so Dinge gesagt, wie aktuell überlege ich, ob ich mein Auslandssemester lieber an der Sorbonne in Paris oder an der Zürcher Hochschule der Künste verbringen soll. Verkündete sie in eigener Sache. Und Tipps für die Entscheidung nehme ich gerne entgegen. Ja, und dann schreibt er darüber, dass sie da also Sachen sagen, wie die Demokratie brennt oder wer die Narrative kontrolliert, kontrolliert die Realität oder wir wollen die guten neuen Zeiten gestalten und zeigen, dass die Zukunft der Demokratie nicht in den Händen von Algorithmen liegt. Oder bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Nee, das ist... Ja, und also er kommt dann halt irgendwie auf Urlaub und Italien und Meloni und dass auch alle gesagt haben, die wären Faschisten, was dann irgendwie nichts mehr zu tun hat mit dem Republika-Beitrag. Aber ja, ich fand das halt lustig, dass andere Leute das, also wieder mal jemand, der es auch gemerkt hat, dass da irgendwie Quatsch geredet wird. Und ich fand das halt lustig. Das erste große Speaker-Event. Und dass man solche Leute... Kann ich mir gut vorstellen, dass die Greta für, keine Ahnung, 20.000 Euro dann auch zu dir kommt und dir was erzählt. Das, wenn du die Reisekosten übernimmst. Aber dass er nicht geschnallt hat, wo der Doppelpunkt herkommt, verwundert mich jetzt ein bisschen. Ja, das wundert mich auch. Vielleicht ist der Mann einfach zu alt. Keine Ahnung. Hm. Senf, die Droge der Stunde. Was ist das meist weggeworfene Lebensmittel? Senf. Gib mir mehr Senf. Der wird doch gar nicht schlecht. Ja, aber der ist so viel wird da rausgedrückt auf die Pappschale mit dem Würstchen. Ah. Und kommt dann so 80% in den Müll, ne? Vor allem, wenn er scharf ist. Weiß nicht, also bei mir wird der Senf eher alle als das Würstchen meistens, weil ich liebe Senf. Das ist die Verschwörung des Senf. Ich habe das gelesen in der Bäckerblume, ja, stell das mal nicht in Frage. In der Apothekenrundschau gibt es eine Studie dazu. Ja, genau, von Bertelsmann. Und wie hieß das? Lucullus hieß das, was bei meinem Kumpel immer bei den Eltern in der Metzgerei auslag. Ja, Lucullus. Da war ein Fernsehprogramm oder sowas. Für irgendwas hat es sich gelohnt. Genau. Simon DDAIWI fragt sich, woher wissen plötzlich alle alles? Ich sehe überall ExpertInnen mit klaren Positionen, starken Meinungen und vor allem sehr viel Wissen und Gewissheit. Alle kennen die Studienlage, scheinen sofort zu durchschauen, was Propaganda ist und welche politische Theorie die Grundlage für alles bildet. Überall sind Antworten. Ich habe mich selbst so uninformiert gefühlt. Wo ist der Ort zum Fragen? Sie kennt die Wahrheit. Ich fand es auch ein bisschen lustig, aber sie findet das sicher nicht so lustig, wie wir das lustig finden. In einem Land mit 83 Millionen BundestrainerInnen zu wohnen, ist witzig, doch in einem mit 83 Millionen VirologInnen, wir erinnern uns schon weniger. Ja, vor allem, wenn die Mehrheit, die sich mit großem Geschrei durchgesetzt hat, immer mehr wie der nackte Kaiser dasteht und viele von den Sachen halt eben politisch und nicht wissenschaftlich waren. Simon, ich weiß nicht, ob du das Fass aufmachen solltest. Ich fand den noch ein bisschen flach jetzt im Witz. Dass alles so überzeugt wirken könnte daran liegen, dass jede Person nur über ihr Lieblingsthema spricht und dass sie sich hart reingenördet hat. Das würde zur Social-Media-Strategie passen, sich eine Nische zu suchen und sich in dieser als Expert in ein Following zu sammeln. Ein Following. Okay. Nur eins. Doch das kann nicht der einzige Grund sein. Dafür wechseln die Themen zu oft und die Fragenden und Zweifelnden sind nicht nur auf sozialen Medien verschwunden. In Talkshows sitzen sie nicht. Und auch auf vielen Podiumsdiskussionen, die ich besuche, kommen Fragen nur aus dem Publikum. PanelistInnen höre ich selten sagen, da bin ich sicher, vielleicht kann jemand anders die Frage beantworten. Nicht so viel auf der Republika rumhängen, Simon, würde ich sagen. Und mein Lieblingsstück ist das hier. Die Frage nach Quellen sehe ich häufig. Im Kontext aber meistens passiv-aggressiv. Wer Quelle kommentiert, will eher ausdrücken, dass man das Gesagte für unglaubwürdig hält, als zu fragen, woher der interessante Inhalt kommt, zu dem man gerne mehr erfahren will. Ja und? Was ändert das an der Legitimität der Frage nach einer Quelle für eine Behauptung? Meine Hemmung, öffentliche Fragen zu stellen, wird dadurch verstärkt, dass ich immer öfter und meist in harschem Ton aufgefordert werde, über Themen zu schreiben, von denen andere wesentlich mehr Ahnung haben als ich. Über Speziesismus soll ich schreiben, über Gaza, Sudan und Antisemitismus. Wer sagt das, dein Chefredakteur? Ja, oder random people, die du auf der Straße triffst? Ja, Fragen schreiben ist auch irgendwie doof, wenn wir sonst Antworten schreiben. Lieber lese und teile ich Einordnungen mit Expertise, als so zu tun, als hätte ich selber welche. Mich erinnert die Erwartung an eine verhärtete Position aus der Critical Whiteness. Wenn du es fragen musst, was daran rassistisch ist, hast du dich noch nicht damit befasst und das ist rassistisch. Das ist kein einladendes Angebot zur Weiterbildung. Kann Simone das Licht am Ende des Tunnels sehen? Wir erfahren es wahrscheinlich in der nächsten Kolumne, wo sie alles wieder einreißt, was wir hier gerade irgendwie... Ja, und dann sagen die Leute, es gibt die Leute, die sind aber anders, die machen kein Social Media mehr. Statt ihren Senf rauszuhauen, wollen sie mehr recherchieren und forschen. Mir geht es ähnlich. Doch ich wünsche mir, dass wir Wege finden, öffentlicher zu suchen, laut nachzudenken und uns gegenseitig Fragen zu stellen. Ja, das ist Twitter zum Beispiel oder YouTube, aber halt eben nicht eure Echokammer, nicht Blue Sky und Mastdarm. Wer Wissenslücken und unbezogene Positionen sichtbarer macht, kann helfen, auch Meinungsbildungsprozesse cool zu machen. Ja, und mit dem Hintern das eingerissen, was du im Kopf eben konstruiert hast. Meinungsbildungsprozesse cool machen. Oh Gott, das ist Hopfen und Malz verloren in Berlin. Aufgeben, was Neues bauen. Tja, das ist der schöne kulturmarxistische Ansatz. Meinungsbildungsprozesse. Was wir eigentlich bräuchten, wäre Erkenntnisgewinn. Also ich persönlich finde es schön, wenn ich irgendwas sehe, was mich überrascht oder was anders ist in der Realität, als ich vielleicht dachte, dass es ist. Da habe ich einen Erkenntnisgewinn. Ja, aber es ist auch wichtig, nicht nur das, was ich eh schon weiß. Es ist auch wichtig, dass du das auf coole Art und Weise verstehst. Und dann kann ich gerne meinen Senf dazugeben. Mhm. Tja. Da ist die Frage, wer hält sein Würstchen hin? US-Gesundheitsminister Kennedy schmeißt die STIKO raus, hätte ich was gesagt. Das Impfgremium jedenfalls, das entsprechende Empfehlungen ausspricht und so weiter. Hat er jetzt geschlossen entlassen, und zwar, weil die alle Interessenskonflikten unterliegen. Er war vorher Anwalt und hat ganz viele Prozesse geführt mit Gesundheitsrecht und so weiter. Und die Tagesschau sagt ihm auch immer nach, dass er falsche Sachen erzählen würde und so weiter. Er macht jetzt aber hier Tabula Rasa, oder wie das heißt, Nägel mit Köpfen, und schmeißt die alle raus, stellt die neu zusammen, und wie unvoreingenommen die dann sind, muss man gucken. Aber ich habe so ein bisschen so leicht im Hinterkopf, oder so gefühlsmäßig klingelt irgendwie an, dass es auch sein könnte, dass er recht hat, und ja, da in Amerika einfach gerade mal richtig aufgeräumt wird, ne? Und diese blöden Interessenskonflikte und so weiter, wenn die sich da wirklich mit entsprechenden, keine Ahnung, Entscheidungen bemerkbar machen oder Einflüssen eben, Einflüsse eben haben. Ja, das kann man ja auch nicht befürworten eigentlich, dass da immer das Geld regiert. Also toi, toi, toi, Herr Gesundheitsminister. Ob er da wirklich richtig liegt, das kann ich ja auch nicht so ganz beurteilen. Ja, und dieser Artikel hier ist auch wieder ganz merkwürdig geschrieben, weil es wird hier halt auch wieder gesagt, dass halt der Vorwurf des Interessenkonfliktes ist. Aber dann wird halt nicht gesagt, irgendwie, weil das ist ja was, was man prüfen könnte. Also wenn ich jetzt jemandem sage, da gibt es einen Interessenkonflikt bei dir. Die werden alle irgendwelche Interessenkonflikte haben, dann ja. Dann muss ich das ja irgendwie begründen. Wie schwerwiegend ist das ja die Frage? Dann muss man zu dieser Begründung, also muss ich ja irgendwie sagen, ihr seid ja hier, da und dort irgendwie angestellt gewesen oder immer noch oder ihr macht irgendwelche Speaking-Vorträge oder whatever. Halt irgendwie genau sagen, was ist denn jetzt der Vorwurf? Zum Beispiel, eine ehemalige Beschäftigung ist wahrscheinlich weniger schwerwiegend als der aktuelle dauernde Bezug von Geld oder so für irgendwelche Hilfeleistungen. Und da muss man sich ja zu diesem Vorwurf ja irgendwie äußern können. Genau. Und den irgendwie bewerten können. Und wenn ich jetzt Journalist bin und darüber schreibe über den Vorwurf, dann muss ich ja mal den Vorwurf hier reinschreiben und nicht schreiben, er sagt, die haben Interessenkonflikte. Was ist das denn für ein Artikel? Das ist wieder so dieses reine Ding von wegen so, ja, da ist der böse Kennedy und der sagt jetzt, ihr seid aber Interessenkonflikte und keiner weiß warum. Vielleicht recherchieren sie das noch und tragen das dann nach, wie letzte Woche in dem Artikel. Ja, du meinst, sie fragen noch ein paar Experten, die dann... Ja, womöglich, die ihnen dann die richtigen Antworten, seine Psychologie ein bisschen einschätzen können. Ja. Zum Beispiel, ja genau. Aber auch nichts sagen über die Interessenkonflikte. Ja, das war hier auch ein Artikel, der uns über unsere Meldestelle erreicht hat, Mohammeds Küche. Mohammed Anjahid hat man, glaube ich, auch schon mal, diese komische Kolumne. Und hier geht es jetzt um die Mehrwertsteuer für die Gastro. Und Herr Anjahid behauptet im Endeffekt, dass das ja nur für McDonald's ist. Und er baut natürlich wieder dieses Ding auf, wo ja quasi dieses Geld, was da den Leuten nicht weggenommen wird, ja, dem Staat dann fehlt, so nach dem Motto, die haben das ja verdient, dass sie dieses Steuergeld bekommen und nicht so, wie man das eigentlich sehen muss. Das ist sicherlich, ja. Erstmal vernünftig erklären muss, dass es überhaupt den Leuten weggenommen wird. Und dann begeht er natürlich auch den Denkfehler, dass er einfach davon ausgeht, dass das Konsumverhalten der Leute, also ob sie jetzt ins Restaurant gehen oder nicht, sich überhaupt nicht durch den Preis in irgendeiner Art und Weise verändert. Also so als wäre halt, ob das jetzt teuer ist oder nicht so teuer und das über die Mehrwertsteuer halt eben geregelt, als ob das jetzt gar keinen Einfluss darauf hätte, ob die Leute jetzt mehr oder weniger ins Restaurant gehen, das ist einfach nur das reine Man kann einfach das nehmen, was da reinkommt und dann diese Steuer da beliebig hoch und runter schrauben und das ist dann das Geld, was man als Staat dann irgendwie da bekommt. Dabei ist ja der Prototyp von Typ, der im Laden steht und überlegt, ob er 50 Cent mehr für das ausgibt oder 30 weniger für das. Also. Interessant finde ich, dass das Monopol- ein Bild im Kopf. Ich finde interessant, dass das Monopolmagazin von den gleichen Leuten kommt, die den Cicero machen. Okay. Auflage 35.000 Exemplare wohl. Aber auf jeden Fall nicht der Presseleuchtturm, auf dem man gerne stehen möchte, wenn man irgendeine Kolumne schreibt. Das hat mich mal einfach interessiert, zu gucken, was ist das wirklich. Ja, stimmt. Glaube, ja, ein dünneres Band kannst du kaum kriegen in Journalismus. Ne? Ja, dann sagt der Amjad natürlich, die Leute sollen Gurkensalat essen und nicht zu McDonald's gehen. Ja, ja klar. Dem schließe ich mich Ach an. Ach so. Und da formuliert irgendwas herbei, dass ja McDonald's irgendwie den CDU-Parteitag gesponsert hätte. Und das nee, das ist böse. Ja genau, das ist der Grund. Und nicht, weil irgendwelche alle möglichen Restaurants, die es überall gibt, irgendwie nach Corona geblutet haben bis zum Abwinken und diese Mehrwertsteuerreform da ein bisschen was geholfen hat. Und die das schon gut gebrauchen können, wenn das jetzt mal eine Weile so weitergeht und ihnen weniger Geld weggenommen wird von dem Geld, was sie mit ihrer Arbeit irgendwie reinkriegen. Aber ja, Mohammed, erzähl uns nur, dass es nur den Reichen hilft. Erzähl uns als Söder an eine Fritteuse gelassen. Ne? Ja, das kommt ja auch drin vor natürlich, dass die da ja auch irgendwie arbeiten gehen, dann als irgendwelche Wahlkampfstunts, was sie sich billig vom Trump abgeguckt haben. Home cooking kills restaurants. Ja, der zweite Teil von Klar ist ja jetzt diese Woche erschienen. Diesmal ging es um die Bauern, habe ich mir auch angeguckt, fand ich auch ziemlich gut. Und die Süddeutsche hatte irgendwie einen Artikel geschrieben, den ich mir nicht durchgelesen habe, aber darauf ist das hier eine Antwort. Die Süddeutsche hatte dann bei X geschrieben, was wurde aus dem ersten Teil gelernt und Julia Roos hat darauf geantwortet, was wir gelernt haben, gibt niemals einem Shitstorm nach. Und es gab ja zwischendrin mal die Behauptung von diversen Leuten, dass das jetzt schon abgesetzt wäre oder so, nicht mehr laufen würde oder so. Und das wurde auch hier eingereicht, habe ich aber alles nicht mit reingenommen, weil im Endeffekt die Frau Roos dazu schon gesagt hatte, dass das nur der Sendetermin nur verschoben wäre. Und ist jetzt halt, sollte eigentlich schon im Mai rauskommen, ist jetzt erst halt diese Woche rausgekommen. Ja, man soll auch standhaft sein, finde ich auch. Das Buch von dem Herrn Tiske. Genau, das ist das zweite Buch, was ich diese Woche gelesen habe. Und zwar Inside Tagesschau. Und ja, hier beschreibt ja der Herr Tiske, der für die Vorbereitungen da zuständig war mit anderen Leuten von dem Tagesschau 20 Uhr Ausgabe. Halt, was er da alles so erlebt hat an Kuriositäten, merkwürdigen Einschätzungen, Bias und halt Haltung und solche Dinge. Und im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich interessant. Also viele Sachen hat man natürlich auch schon mitbekommen, weil sie ja generell irgendwie rumgegangen sind und sich Leute drüber gewundert haben und so. Dann fand ich es auch interessant, jetzt wieder aus unserer Sicht, da gab es nämlich auch wieder so ein Beispiel, Dinge, die wir hier schon lange begleitet haben. Und das ist so dieses Boulevardeske, dass ja damals die Tagesschau diese Dame Juliane Leopold von BuzzFeed, wo sie ja irgendwie Chefredakteurin oder irgendwie sowas war, rübergeholt hat. Und da damals mein Eindruck ja schon war, dass sie jetzt halt auch diesen BuzzFeed-Journalismus mit Subjektiven und Haltung und wir müssen ja hier uns dem Feminismus andienen und so, was halt die Frau Leopold halt teilweise zum Beispiel auf der Republika 2015, vor 10 Jahren, schon zum Besten gegeben hat, als sie noch bei BuzzFeed war. Und dass das dann auch immer mehr in die Tagesschau reingebracht wird, halt, um halt zu sagen, so, ja, die jungen Leute, die gucken ja nicht mehr das lineare Fernsehen und wir müssen das ja rechtfertigen, dass es uns gibt. Und deswegen müssen wir die jungen Leute natürlich irgendwie bei sozialen Medien und so ansprechen. Und darum geht es hier halt auch in dem Buch von dem Herrn Tiske unter anderem, dass er das natürlich auch schildert, diese Also dass es das halt wirklich gegeben hat, diesen Push, immer mehr in die sozialen Medien reinzugehen, weil man halt gesagt hat, ja, aber da sind ja die jungen Leute und die gucken ja kein lineares Fernsehen und so. Und ja, es gibt halt so viele Geschichten, die er halt erzählt. Ich fand auch nicht alles wirklich, also seine Einschätzung dazu ist halt vollkommen in Ordnung, aber ich fand halt auch nicht alles davon, so wie er das gesehen hat. Zum Beispiel gab es da ging es um Sport und am Sport ist ja auch einiges dran auszusetzen, also worauf die sich da konzentrieren und so und wie viel Geld dafür ausgegeben wird und dass man dann aber doch nicht die Bilder damit reinmacht von den Sportsachen, obwohl man ja viel Geld dafür bezahlt hat, dass man die benutzen darf, weil man dann irgendwie meint, ja, wir haben ja nur das Recht daran, irgendwie das nur, weiß ich nicht, eine Woche oder so in unserem Beitrag da drin zu haben und dann muss das ja hinterher wieder einer rausschneiden und dann machen wir uns die Mühe nicht und dann lassen wir es gleich raus und lauter so komische Sachen. Aber in diesem gleichen Ding hat er auch so ein Beispiel, dass er dann sagt, warum wird denn überhaupt der Super Bowl behandelt in der Tagesschau? Und er sagt, dass sie ihm dazu gesagt hätten, also er hat das halt angesprochen und sie hätten ihm dazu gesagt, ja, das interessiert ja viele Leute, ist ja ein großes Sportereignis, was Millionen von Leuten sich weltweit halt angucken. Und er sagt dann, ja, aber Cricket-Weltmeisterschaft gucken sich ja noch mehr Leute an. Und in Deutschland hat das ja keinen großen Stellenwert, das American Football-Ding, wo ich mir aber denke, ja, ich bin da so ein bisschen da drin in dieser Szene. Und ich muss schon sagen, also Cricket hat überhaupt gar keinen Stellenwert in Deutschland. Ich habe einmal gehört von einem pakistanischen Mitbürger, dass es überhaupt sowas wie Cricket gibt in Deutschland. Aber ansonsten habe ich da noch nie von gehört. Und American Football ist halt aller Munde. Also ich habe alleine unter meinen Kollegen da bestimmt über die Jahre, weiß ich nicht, 7, 8 Leute getroffen, die das regelmäßig schauen. Und das ist jetzt so ein random Sample von irgendwelchen Leuten. Und also das ist schon, das interessiert schon Leute. Also das, ja, es kriegt eine Marktlücke für Leute, macht noch keiner. musst du machen, hast du einen guten Sender vielleicht, ne? Ja. Wieso nicht? Also, ja, aber das bringt ja nur als Beispiel, um zu sagen, dass wenn wir uns um Cricket nicht kümmern, dass das ja noch mehr Leute gucken, aber das gucken halt in Deutschland, guckt das halt keiner. Und American Football guckt in Deutschland halt schon viele Leute. Jeder, der mal ein Footballspiel gesehen hat und mal ein Cricketspiel gesehen hat, weiß auch warum. Ja, der Pakistaner, der gleiche Pakistaner, von dem ich eben gerade schon geredet hatte, der hat mir übrigens auch erzählt, dass seiner Meinung nach das Cricket-Spiel in den Kolonien von England eingeführt wurde, um die Leute ruhig zu halten. Also, ja, um die Leute stundenlang zu beschäftigen. Genau, damit sie nicht... Eine Partie 4 Stunden, alles damit klar. Damit sie nicht auch begehren oder so, dass du ruhig irgendwo rumsitzen willst. Genau. Naja, es gibt ja die Urban Legend, dass Fußball deswegen populär gemacht wurde, weil die Fabrikarbeiter ausgepowert werden sollten, damit sie nicht aufbegehren. Okay. Das ist wahrscheinlich vielleicht der regionale Mythos dieser Urban Legend. Aber die waren nicht ausgepowert, wenn die 14 Stunden in der Fabrik waren, ne? Glaube ich. Das ist auch echt zu wenig. Ja, genauso wie die ägyptischen Arbeiter, die mit dem Biertrunk ruhig gestellt werden mussten, nachdem die den ganzen Tag Pyramiden gebaut haben. Ja, aber viele von den anderen Beispielen, gerade so ins Boulevardeske und so mit irgendwelchen Königshäusern und diese ganze Scheiße, kann ich natürlich ganz gut nachvollziehen. Ja. Also, ja, generell ist es ganz interessant, das Buch auf jeden Fall. Also, war schon gut geschrieben und die Geschichten, selbst wenn man sie jetzt nicht teilt, unbedingt alle Einschätzungen, dann ist es trotzdem noch ganz interessant, das halt mal so von einem zu hören, der auch da wirklich am Tisch saß bei diesen Sachen. In welchem Zeitraum hat er da gearbeitet? Weißt du das? 6 Jahre? Kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Wenn das da so steht, dann wird das so gewesen sein. In Corona-Zeit hat er mitgemacht oder was? Flüchtlingskrise wäre schon, wir sind ja schon 8 Jahre aus. Ne, das sind 5 Jahre auseinander, ne? 15 bis 20 ungefähr, ne? Ja, Flüchtlingskrise ist ja pausenlos. Also es hat ja nicht mehr aufgehört. So gesehen. Ja. Ja, und natürlich die Leute, die da mit Antifa-Zeug irgendwie, also wirklich da hinrennen und irgendwie feine Sahne-Fischfilet-T-Shirt und so. Also so Sachen, wo man sich halt wirklich denken muss. Und das sollen wir jetzt bezahlen, oder wie? Aber es ist ja nur Haltung und für die gute Sache und so. Demokratie. Also es ist durchgehend eher so, hat in der Situation, wo es passiert ist, gemerkt, dass was schief läuft, oder ist es eher aus der Retrospektive, ja, das war früher und wenn ich jetzt drüber nachdenke, war das. Nee, er hat das schon immer angeredet, wohl auch gegen die Sachen. Also so stellt das zumindest dar. Und ich habe jetzt auch, aber er ist ja halt kein, er ist halt ein Planer gewesen, einer von diesen sogenannten Planern. Also der plant dann halt und dann kommt dieser Chef vom Dienst, geht dann um die Chefin vom Dienst, die wohl auch irgendwie die Chefredakteure da. So ein bisschen wie die Küche, ne? Chef die Partie. Ja, das sind halt im Endeffekt die, die Entscheidung treffen, scheinbar. Ja. Und die sagen halt eben nö. Oder die sagen halt, ja, wir machen das aber so und so. Und ja, also das sind halt die, die das letzte Wort da haben. Aber diese ganzen Diskussionen werden natürlich geführt. Ne? Sitzt da halt mit am Tisch dann. Und so wie er das zumindest schildert, hat er halt auch die Sachen, die er da schildert, in dem Buch halt auch angesprochen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum das nicht so sein sollte. Ne? Also halt das schon für glaubwürdig und ich wüsste jetzt auch nicht, dass irgendjemand da sich jetzt gemeldet hätte und gesagt hätte, nee, das stimmt aber alles gar nicht, der hat da nur die Klappe gehalten und kommt jetzt nur um die Ecke oder so. Soweit ich das mitbekommen habe, wird das einfach nur totgeschwiegen, das Buch von ihm. Also, soweit ich das mitbekommen habe, gab es da gar keine Reaktion von Leuten irgendwie öffentlich, jetzt aktuell, die da Verantwortung tragen. Ja, habe ich auch nichts für dich, habe ich auch nichts umgekriegt. Und seit heute folgt mir Herr Tesco auch bei X. Bin ich mal gespannt, wie lange. Weil ich habe ihm dieses Video von der Leopold von vor 10 Jahren geschickt und da hat er sich bedankt und jetzt folgt er mir. Mal gucken. Terry Reinkes zurück. Genau. Und die weist uns darauf hin, was wir dafür kriegen, dass wir halt diese komischen Zustände in unserem Land haben, nämlich Freizügigkeit innerhalb der EU. 40 Jahre Schengen, grenzenlose Freiheit. Und natürlich kommt sie nicht umhin zu sagen, aber die deutsche Regierung macht Grenzen dicht und ignoriert EU-Recht. Wir wollen wieder Freiheit, grünes Herzchen, jetzt, Punkt. Für alle. Ich würde sie gern einladen, hier mal eine Woche in der Innenstadt zu wohnen. Meinst du nicht, dass dann die anderen abgehauen sind wegen ihrem Dauergrinsen? Das kann schon auch sein, aber ich finde es halt so unsagbar, ja, sich da hinzustellen in die Sonne, an einen sauberen Bahnhof, ne? Und zu sagen, guck mal, ist doch alles super. Ja. Die Leute können einfach nach Holland fahren zum Einkaufen oder so, müssen nicht an der Bremse kurz, an der Grenze kurz vom Gas gehen oder Himmel, Herrgott, sogar anhalten, nee. Das ist das, und wir kriegen das zu einem so kleinen Preis. Wir müssen nur unser ganzes Land irgendwie ändern und einfach noch freundlicher für andere Kulturen machen, haben wir ja gerade vorhin gehört. Einfach noch mehr in den Medien. Wissen Sie was? Ich freue mich drauf. Ja. Ja. Ja. Und die Niederländer nehmen das jetzt in eigene Hand, so was. Genau, der Dick liest sich, als ob in Holland jetzt jegliches Recht und Gesetz zusammengebrochen ist und marodierende Banden laufen durchs Land und kontrollieren die Grenze. Und orange uniformierte Milizen. Nein, wegen Schengen gibt es natürlich normalerweise da auch keine Kontrollen, aber die Holländer haben jetzt einige Holländer an einigen wenigen Stellen, haben sich eine bunte Weste angezogen, keine Ahnung, so ein rotes Schild noch hochgehalten oder so, und dann eigenständig Leute kontrolliert, eigenständig Grenzübertritte kontrolliert. Ja, in dem Fall wohl an der Grenze zu Deutschland, ich nehme an, bei der Einreise in Holland. Ja, und der Hintergrund ist eben, dass der Geert Wilders mit seiner größten Anteil macht in der Koalition, die sie da gebildet haben, eben hingeworfen hat und die Koalition gekündigt hat. Und ja, und natürlich vor allen Dingen wegen der übertriebenen Einwanderung. Das haben sie mal über Holland geschwärmt, wie toll das da funktioniert und so weiter. Ne? Ja, so richtig begeistert waren die halt auch nicht alle. Ne? Oder eben nicht alle eben richtig. Ja, wir haben ja vor ein, ich weiß nicht, war das da, wo du nicht da warst, da haben wir diese 10 Punkte gehabt, die die PVV gefordert hat von den anderen Koalitionspartnern. Mhm, nee, war ich glaube ich nicht. Die Nichterfüllung hat dann im Endeffekt zu dem Bruch geführt. Mhm. Ja, das war jetzt die Leute. Das wollte so ein paar Punkte durchdrücken, ja, hatten wir darüber geredet. Aber ja, ich finde es seltsam, dass er das überhaupt so durchzieht. Ne? Der scheint ja zu denken, okay, wenn es jetzt Neuwahlen gibt, kriege ich noch mehr Stimmen. Sonst wird er das ja wohl nicht machen. Ne? Ja, keine Ahnung. Die anderen Parteien haben auf jeden Fall alle gesagt, irgendwie, oh, Hände über Kopf zusammengeschlagen, nach dem Motto, ihre Willkür und genau was du sagst, Mars, jetzt machen die Leute alles selber statt die Polizei und so weiter. Ja, aber der will das befürwortet, dass er noch da auch sagt, dann machen wir weiter. Kontrolliere da an der Grenze. Ne? Ja. Ob das nochmal Wiederholung und das nochmal Wiederholung, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das ist keine Dauereinrichtung jedenfalls. Wie viele von den Einwanderern auf dem laufenden Band konnten Sie sich merken? Unsere Kandidatin entscheidet heute. ja, 900 Euro Steuergeld. Bundesregierung kauft gebrauchte Klamotten von Georgine Kellermann fürs Haus der Geschichte. Ist es nicht schön? Es ist ein eigenartiges Konvolut, schreibt die News-Redaktion hier, an Kleidungsstücken, welches im Haus der Geschichte der Bundesrepublik aufgestellt ist. Ein blauer Blazer, eine rosa Bluse mit Volants, ein marineblauer Bleistiftrock. All dies ist gebrauchte Kleidung von Trans-WDR-Journalistin Georgine Kellermann. Hinzu kommen Pumps, Handtasche sowie ein Hut. Und fertig ist das Kellermann-Outfit, welches dem Besucher wegen der historischen Relevanz im Museum begegnet. Ja. Wann geht das denn in Rente? Ich meine, was? Was genau? In der Ausstellung soll man auch die frühere Herrenkleidung von damals, Georg Kellermann, als Vergleich heranziehen können. In der Ausstellung stehen eine Winterjacke von Barbour, ein Hemd von Ralph Lauren, Jeans von Levi's, schwarze Slipper von Ferramo sowie ein roter Pullover. Ja, und hier noch die Socken und hier die Unterwäsche, ne? Uah. Diese hatte der männliche Kellermann, welcher seit September 2020 rechtlich als Frau agiert, vor seinem Coming-out mutmaßlich getragen. Was, wir zahlen 900 Euro für Sachen, von denen wir nicht mal wissen, ob die überhaupt getragen sind? Hm. Hätten wir uns auch am japanischen Automaten ziehen können, oder was? Ja, klar. Und der Herr Helfrich von der AfD sagt, dass überhaupt Fokus auf Georgina Kellermann gelegt wird, zeigt, dass die Propaganda auch unsere Museen erreicht. Und so ungern ich dem Herrn Helfrich recht geben möchte. Er hat recht. Und der Herr Helfrich hat jetzt auch angeboten, kostenlos seine Klamotten abzugeben. Kleidung fürs Haus der Geschichte zur Verfügung zu stellen. Oh Mann, ja, er ist halt ein kleiner Troll, das muss man ihm schon lassen. Ja. Okay, kann er seine Talaronen-Aufmachung aus dem Bundestag da abgeben? Nur was South Park, wo der Brady seine Kacke verkaufen konnte. Ne? Oder die Schamhaare. Ja. Oh Mann. Ich glaube, das ist das Ende der Geschichte. Ja, Haus der Geschichte. Haus des Endes. Was kaufen wir als nächstes? Ja, die Implantate von hier irgendwelchen. Ja, von Pamela, die ersten. Das sind auch teure Einzelstücke. Wenn er tot ist, den Dödel von dem Lindemann oder wie der heißt. Der wird dann in Resin gegossen, um Frauen zu erschrecken. Von Howard Hughes oder Hubert House, wie hieß er nochmal? Und schau mal runter sein Teil, oder wie? Den Artikel habe ich ein bisschen vergessen zu lesen, aber ich glaube, es ging darum, dass die Bildungsministerin einen neuen Schulplan oder Kita-Plan rausgeben wollte. Und da ist jetzt Empörung drüber. Warte mal, ich lese mal gerade rein. Weil im neuen Bildungsplan sind weniger queere Perspektiven vertreten als im neuen. Also die haben einfach ein paar Sachen weggelassen mit verschiedenen, ja. Schwarz-rote Regierung von Berlin erwartet das Kita-Bildungsprogramm bereits ein erster Entwurf. Aus dem Haus der CDU-Bildungssenatorin löst Unmut aus. Das betrifft hauptsächlich das Land Berlin wohl. Auch bei der SPD. Kritiker fürchten Verlust von Vielfalt sowie Tabuisierung der queeren Themen. Ja, im Kindergarten. Ich weiß nicht. Warum denn jetzt auch nicht? Also, das können noch kleine Kinder doch mal was Tabu sein. Gewalt ist doch für die auch Tabu und Horrorfilme und sowas. Ganz schön weltfremd irgendwie. Der Lesben- und Schwulenverband Dann bezeichnet jedoch den Plan als Rückschritt. Die Landes-SPD als unzeitgemäß und gesellschaftlich problematisch. So, der Entwurf des neuen Berliner Kita-Bildungsprogramms sorgt derzeit in der Hauptstadt für Diskussionen. Ja, inwieweit das wirklich stimmt oder die Welt das hier schreibt, keine Ahnung. Also wenn sich ein paar entsprechende Leute beschwert haben, Pressesprecher oder so, und ob das wirklich Diskussionen bringt. Eigentlich sind sich die meisten Leute einig, dass das eigentlich verloren hat, oder sehe ich das falsch? Im Bildungsplan von 2014 seien die Vielfalt von Familienformen ausdrücklich betont, genau. Und es hat auch für viel Ärger gesorgt. Und nicht nur Diskussionen, sondern richtig für Ärger, ne? Und queere Perspektiven thematisiert wurden. Kritisierte Berliner LSVD, im neuen Papier fehlen diese Aspekte nahezu vollständig, ja. Sag mir mal, ein Kind, das was davon gehabt hat. Wirklich irgendwas gehabt hat davon. Positives. Alexander Freier-Winterwerb, jugendpolitischer Sprecher der SPD, erklärt der Welt Vielfalt. Ob in Bezug auf Herren von Familien, von Geschlechtssprache, Religion oder sexuelle Identität, ist in Berlin längst gelebte Realität. Wie viele Ohrfeige haben sich Kinder gefangen, die zu Hause das einfach nachgeplappert haben bei ihren Eltern? Das würde ich gerne wissen. Ja, wir müssen das, glaube ich, nicht weiter vorlesen. Es geht einfach darum, dass die homosexuellen Verbände sich darüber aufregen, dass sie den Leuten in der Kita nicht sagen, ja, man kann auch zwei Väter haben, man kann auch zwei Mütter haben. Darum geht es im Endeffekt. Nein, Ali, ich nenne dich jetzt nicht Aische. Nur weil du das willst. Wolle alte Klamotte kaufen für Museum? Die fiktive Nachzeichnung ihres beruflichen Werdeganges. Ja, das habe ich kurz vorm Stream noch gefunden. Einfach eine lustige Begebenheit, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Was ist eine fiktive Nachzeichnung von einem beruflichen Werdegang? Komme ich gleich zu. Aber worum geht's? Es geht um Gleichstellungsbeauftragte. Das Bundesgleichstellungsgesetz, aber auch einige Landesgesetze sehen vor, dass der berufliche Werdegang der Gleichstellungsbeauftragten fiktiv nachzuzeichnen ist. Dies soll verhindern, dass sie durch die Wahrnehmung des Amtes als Gleichstellungsbeauftragte Nachteile in ihrer beruflichen Karriere erfahren. Aha, was für Nachteile? Ja, zum Beispiel Antifeminismus. Viele Gleichstellungsbeauftragte sind betroffen von antifeministischen Vorfällen, sexistische und frauenfeindlich motivierte Übergriffe beispielsweise. Und als konkretes Ereignis, die Position als Gleichstellungsbeauftragte führt zu organisiertem Vorgehen und teilweise leiden sie unter einer politischen Strategie, weil es ja manche Politiker gibt, die dafür plädieren, dass Gleichstellungsbeauftragte abgeschafft werden. Und deswegen werden sie sehr stark diskriminiert und sind deswegen schützenswert. Deswegen kriegen die eine fiktive Nachzeichnung in ihrem beruflichen Zeugnis und im Lebenslauf. Also da wird quasi im Endeffekt für den Zeitpunkt, wo die Gleichstellungsbeauftragte sind, denen ein fiktives anderes Amt zugeschrieben. Ne, die fiktive Nachzeichnung dient dazu, den hypothetischen, fiktiven beruflichen Werdegang, den sie voraussichtlich beschritten hätten, wenn sie nicht das Amt der Gleichstellungsbeauftragten übernommen hätten, darzustellen. Hintergrund dafür ist, dass sie als Gleichstellungsbeauftragte aufgrund ihres Amtes grundsätzlich weder bevorzugt noch benachteiligt werden dürfen. Und welche Benachteiligungen es gibt, habe ich ja gerade vorgetragen. Der Anfeindung. Lebenslauf zugrunde gelegt. Deswegen, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, ne? Also. Nee, die Schwierigkeit besteht letztlich darin, wie diese fiktive Nachzeichnung ausgestaltet ist und an welchen Maßstäben sie sich orientieren soll. Weil im Gesetz steht, das muss passieren. Das ist auch bei anderen Berufsgruppen ähnlich. Da gibt es im Beamtenrecht eine gewisse Analogie dazu. Da leitet sich sehr viel hieraus ab. Nur es ist nicht genau ausgestaltet, wie das dargestellt werden soll. Ja, es gibt keine genaue Definition und keinen konkreten Verfahrensablauf, nur das Anrecht darauf. Ja, in der Praxis ist häufig schon der Anknüpfungspunkt für die fiktive Nachzeichnung problematisch. Ja, wenn jemand von der Universität kommt, irgendwas Bestimmtes studiert hat, was dafür geeignet ist, dann Gleichstellungsbeauftragter wird, was wäre denn da das Pendant, nach dem man einen fiktiven Lebenslauf gestalten könnte? Ihr merkt, worüber wir hier gerade reden. Ja, also das ist schon absurd, aber es ist so. Ne, Beschäftigte, die dasselbe statusrechtliche Amt innehatten, beziehungsweise derselben Entgeltgruppe angehörten, Beschäftigte, die über vergleichbare Qualifikationen verfügen, also nicht die, dann wird ne, nicht die Qualifikation, die die haben, sondern eine vergleichbare Qualifikation wird herangezogen für eine fiktive Jobbeschreibung im Endeffekt mit inklusive Beurteilung, die dann bestimmt auch positiv sein muss, sage ich jetzt mal. Also kann man gar nicht beurteilen, ob ein Gleichstellungsbeauftragter gut Arbeit geleistet hat oder nicht. Zumindest nicht anhand von seinem persönlichen Bewerbungsgespräch dann. Oder also ja. Dienstliche Beurteilungen sind vielmehr ein Teilaspekt. Es geht halt eher um die Jobbeschreibung und die Referenzen und diese Sachen. Ja. Und der Grundsatz, der sich aus dem Benachteiligungsverbot ergibt, sollte nicht aus dem Blick geraten. Keine beruflichen Nachteile dürfen aufgrund der Übernahme des Amtes als Gleichstellungsbeauftragter eintreten. Ja? Also fand ich einfach nur interessant. Also haben quasi Gleichstellungsbeauftragte ein Recht auf diese fiktive Nachzeichnung durch den Arbeitgeber. Ja, also die, wenn die dann weggehen, sagen die, okay, schreiben Sie mir mein Arbeitszeugnis und schreiben Sie bitte rein, ich fahre in der Buchhaltung oder keine Ahnung. Oder also wie. Ja, schon ungewöhnlich, so fiktives Gehalt. Das ist der Punkt. Wie das in der Realität funktioniert, das kann man sich jetzt jeder ausdenken, weil dieses Recht besteht, aber es gibt keine Richtlinien dafür. Also könnte genau das, was ich gerade gesagt habe, passieren. Finde ich einfach nur faszinierend. Dass es das gibt. Was es nicht alles gibt. Fiktive Gehaltsannahme kann ich sonst nur von Unterhaltsverpflichteten, die angeblich dann zu wenig arbeiten und dann legt man irgendwie ein Gehalt zugrunde, von dem sie dann Unterhalt bezahlen sollen. Dass sie angeblich arbeiten könnten. Ja. Also es macht wirklich keinen Spaß, Personaler zu sein, obwohl die ja auch schon viel, viel anders zu Besorgnis gegeben haben. Woke Power. Oh, Woke Power. Ja, genau, hier haben wir den Versuch eines Reframings von der Webseite wokepower.de und die probieren ja also den Begriff White Power umzuframen und das Okay-Symbol in Woke Power. Das ist im Endeffekt, hier gibt es Memes, die ihr euch runterladen könnt und dann könnt ihr hier der Robin geschlagen, weil der sagen wollte White Poo und dann sagt der Batman Woke Power oder hier so ein Adler, Happy Breitmanns. Das ist okay, jetzt zeige ich mich auch gut in die Hand, in der Handhaltung. Okay, jetzt bin ich auch bunt, hab mich überzeugt, die Müllermilch hat mich gekriegt, okay. Aber sie versuchen, die Memes zu nehmen und es einfach zu drehen, statt sich eigene Memes einfallen zu lassen. Boah, wir hatten doch so eine Scheiße genau so schon mal. Wo sie auch nur so Meme-Vorschläge gemacht haben. War das Doppel-Einhorn? Kann sein. Das Doppel-Einhorn. Also, das Doppel-Einhorn muss man kurz nochmal erklären. Das war wirklich eine ernst gemeinte Sache. Die Geld von Demokratie Leben bekommen hat, um irgendwelche Schulungen abzuhalten für Schüler und den Leuten zu sagen, nicht hassen und nicht hetzen und so, das Doppel-Einhorn. Das war ein Einhorn mit zwei Hörnern. Also, ja, ein Zweihorn, also ein Doppel-Einhorn. Also auf X habe ich es jetzt gerade nicht gefunden, aber auf Instagram gibt's das noch. Ich setze mich für Meinungsfreiheit und Demokratie ein und gegen Hass und Hetze im Netze. Euer ja, aber die Posts sind garantiert auch 10 Jahre alt und die haben aufgehört, als es kein Geld mehr gab. Ja, war auch so. Die haben auch aufgehört, als es kein Geld mehr genau. gab. Genau. Das Doppel-Einhorn besucht den ersten FC Saarbrücken. War irgendwie das letzte, was sie hier gepostet haben. Aber ich kann es mir nicht anzeigen. Weil Videos gibt es übrigens auch noch, die hier im Archive natürlich nicht laufen. Aber ich erinnere mich ganz genau an so eine Wall of Memes, die man scrollen konnte, wo eins schlimmer war als das andere. Ja, und das war auch so, wir zeigen euch jetzt mal, wie man eure Werkzeuge ganz einfach und so. So ein Anti-Meme, ich arbeite gerne für meinen Konzern. Also, den verstehe ich nicht. Ja, das ist hier das Monster und das ist Menschenrecht. Ach so, der hat Angst vor, der Whiteboard über Angst vor den Menschen. Der hat Angst vor den Menschenrechten, ja. Ist es der hackfleischhassende Zarke? Kann sein. Was macht Woke Power jetzt besser? Das ist Woke. Achso, deswegen wird er ruhig. Logisch nicht. Du bist nicht allein im Kampf gegen Hass im Netz. Professionelle Unterstützung bei Beratungsstellen. Meldestellen. Verstehe ich auch. Die Kinder sind heute komisch. Ja, nur die Woken-Homies mit den 50er-Bizeps gibt es ja gar nicht. Wie ich AfD-Trotte in die PKS erkläre, ganz bestimmt. Ich wäre für die Robbe, die ist niedlicher. Self-owning, bis zum geht nicht mehr. Der AfD-Typ sitzt einfach da und hört sich den Mist an, verschränkt die Hände, denkt sich, lass den Typ mit den roten Fäden einfach reden. Oh, guck mal, haben sie einen Mac-Exclusion? Ah, Mac ist natürlich die White Power sagt, na klar. Ihr schlagt auf ein Opfer von von Verhöhnung und fast schon Missbrauch ein, ja, indem er sie hier zum Bösen macht. Die arme Meg. Eieiei. Ja, alternativ könnte auch Woman Power und weltoffene Person sagen. Das geht auch. Woman Power. Weltoffene Person, wie geil. Weltoffene Person. Und ich meine, die einzige von den dreien, die ein bisschen Wasser kommt, ist Lois, und das verliert sie auch, sobald sie irgendwas sieht, was sie irgendwie interessiert. Der Rest, das sind alles drei Vollidioten im Endeffekt, die da sind. Claim their codes. Haben sie einfach versucht, unsere Codes oder deren Codes zu claimen. Ja, das ist ja, sie wollen das Okay-Zeichen halt uns wegnehmen, uns bösen Rechten und den Tauchern wahrscheinlich auch. Und dann weiß man ja demnächst wieder nicht, was das bedeutet, dann angeblich dieses Okay-Zeichen. Doch, steht dann an der Scheune. Das ist keine Scheune in der Innenstadt bei uns. Ja, ist doch perfekt, dann kann man das ja jetzt überall machen, ist das eine Scheune. Ruhe. Und wenn sich Leute dann aufregen, ja, kann man sagen, das heißt Vogue Power. Ist andersrum gemeint, genau. Ist doch andersrum gemeint. Oh, Exit-Strategie, Baby. I know women like these, glaube ich. Ja, also der Artikel ist langatmig und man kann das halt so, also es werden hier mehrere Storys. Und die Storys sind immer so, ja, ich war hier eine Go-Getterin, ich war eine super Frau, die Karriere gemacht hat. Und dann habe ich mir gedacht, ich sollte jetzt mal ein Baby kriegen. Und das fand ich dann auch ganz gut. Ja, wunderbar. Oh, hab ich noch eins genommen, ne? Das ist wieder so, also, neuer Mensch nicht in Sicht. Ja, habt ihr ja richtig was festgestellt hier, Zeit, ne? Aber da es ja natürlich was ist, was Frauen tun, ist es natürlich richtig. Und auf der anderen Seite haben auch Leute bei X, wo ich das gefunden hatte, haben auch gesagt so, ja, morgen richtet euch dann wieder über Mentelot und weiß ich nicht was auf und behauptet wieder, die Männer sind so happy, weil die arbeiten gehen können und sich nicht mit ihrer eigenen Brut beschäftigen müssen. Und dann schreibt ihr hier solche Artikel so nach dem Motto, ja, Kind hat mich jetzt auch gut ausgefüllt und meinem Leben nicht geschadet und... Und danach bin ich halt wieder zurückgekehrt in meinen Job und es war auch nicht so schlimm. Und ja, also, ja, wunder was. Die Leute haben da Bock drauf, die machen, was sie wollen. Das schließt sich nicht aus. Die machen halt, was sie möchten. Die können machen, was sie möchten. Also es gibt ja keine Unterdrückung. Die Männer nehmen das sowieso alles so hin. Oder finden es gut. Also eigentlich tauchen ja Männer nur auf im Sinne von, ja, mein Partner hat mir schon lange gesagt, er hätte gerne ein Kind und ich habe eine Weile gebraucht, um den Wunsch zu entwickeln. Also ja, es ist halt im Endeffekt ein Menschen-tun-Menschen-Dinge-Artikel. Mehr ist es halt im Endeffekt nicht, aber es widerspricht halt dem gewöhnlichen Narrativ von die Frauen werden zu allem gezwungen und leiden dann da unter ihrer Rolle als Mutter und bla bla. Ja. Ja, mal wieder ein bisschen Gamergate-Content irgendwie. Das hier fand ich einfach nur lustig, weil es ist jetzt ein Spiel aus Südafrika und halt so, ja, soll halt einfach mal hier Spieleentwickler of Color und gefeiert werden und so. Und man spielt halt dort drin wohl Personen, denen aufgefallen ist, dass total viele afrikanische Exponate in europäischen und amerikanischen Museen liegen. Und dann muss man Heists machen, um die zu befreien, diese Exponate. Was ich einfach aus dem kühlen Grund lustig fand, ist, dass, guck mal, schwarze Menschen machen ein Spiel. Worüber machen schwarze Menschen ein Spiel? Über schwarze Menschen, die Dinge stehlen. Ja, das ist dann Benevolent Yoinking. Interessant. Ja, das, ja. Also wenn das Erste ist, was euch einfällt, wie man schwarze Identifikationsfiguren schafft, indem die halt irgendwas stehlen, dann solltet ihr einfach nochmal drüber nachdenken, auch wenn das in eurem Kopf funktioniert hat. Aber ja. Genau. Nur aus dem, das ist einfach nur dieses, ja, das Erste, was euch einfällt, ist ein Spiel über das Clown. So gut. Keine weiteren Fragen. Zurück Clown natürlich. Ja, aber wer sagt denn, dass all diese Artefakte nicht korrekt irgendwie dort in die Museen gekommen sind? Ist doch völlig. Ja. Weiß ja keiner. Was jedenfalls häufig nicht korrekt ist, sagt jedenfalls hier die Welt. wäre das Wissen der Menschen über die neue Cannabis-Gesetzgebung. Die Leute glauben scheinbar einfach, ach, das ist erlaubt, es ist einfach erlaubt, was ist das Problem? Ich nehme mir was aus Holland, ich habe hier, keine Ahnung, 10 Kilo bei, alles erlaubt. Nee, ist nicht alles erlaubt. Und deswegen erklärt hier Herr Seibel nochmal ein bisschen, wie das denn so ist mit den Regeln und so weiter, und insbesondere eben Grenzübertritte mit Gras in der Tasche. Sind nicht erlaubt, muss schon bei der Apotheke um die Ecke kaufen zu Hause. Jedenfalls werden sie sich erwischen, sehr dafür weiterhin. Ja, da haben sie sogar geschrieben, dass sie mehr gefunden hätten als in den Jahren sonst oder so, wo es noch nicht. Das haben die doch wohlwollend in Kauf genommen, dass sie halt sich dann da eben verstärkt hinstellen und die Leute, die zu blöd sind, sich die Regeln anzugucken und dann auch gleich einkassiert haben. Ich meine, ja, hätte ich erwartet fast. Ja. Bringt bestimmt ein bisschen was Geld in die Kasse für einige Landkreise oder so. Also ich meine, ich habe das verstanden, damals, als ich irgendwie 20 war, dass Leute das gemacht haben, was mitbringen und so aus Holland. Weil es hier ja auch schwierig war, irgendwie was Vernünftiges zu bekommen. Du hast ja oft nur irgendeinen langweiligen Dreck bekommen, aber so dumm heute noch irgendwie nach Athen tragen zu wollen, muss man auch erstmal sein. Ja, ich habe mir die langjährige Geschäftsbeziehung, Entschuldigung. Ja, klar. Ich habe mir die Statistik angeguckt und es ist alles natürlich immer wieder ein bisschen anders, als man denkt. Also eigentlich ist es richtig, die Leute denken, es ist jetzt erlaubt und man kann es lockerer machen. Aber was man nicht vergessen darf, Grenzkontrollen, es gibt mehr Grenzkontrollen, Punkt 1. Deswegen wird mehr aufgefunden, vor allem mehr Kleinstmengen bei mehr Kontrollen. Dann sind die Zahlen, also 12 Tonnen Marihuana wurden beschlagnahmt gegenüber 8 Tonnen im Vorjahr. Ja, und das war so der normale Wert immer. Also 8 Tonnen wurden irgendwie gefunden. Aber es kommen halt die Hälfte ungefähr des Anstieges ergibt sich aus Kleinstmengen. Ja, also da hat man dann für eine Tonne braucht man schon ziemlich viele einzelne Leute, denen das abgenommen wurde. Und dann geht in die Statistik teilweise auch das ein, was abgenommen wird, aber später wieder legitimerweise zurückgegeben wird. Und die krassere Zahl finde ich, wie gesagt, 12 Tonnen Marihuana, ja, und 16 Tonnen Kokain wurden beschlagnahmt vom Zoll. Ja. Und das ist sogar noch ein niedriger Wert im Vorjahr. Da wurden mehrere große Lieferungen gefunden. Da hatten wir 39 Tonnen, fast 40 Tonnen Kokain hat der Zoll beschlagnahmt. Also ein massiver Rückgang jetzt auf 16 Tonnen. Ne, wie gesagt, war reichswert dieses eine Jahr. Aber das fand ich viel bemerkenswerter als mit dem Cannabis. Aber gut, das Cannabis, ja. Ja, nur die haben ja jetzt auch andere Wege gefunden. 180.000 weniger Strafverfahren alleine deswegen hat das getan, was es tun sollte. Ja, und wir haben ja vor einigen Monaten schon mal die Geschichte gehabt mit der Tante, die irgendeine Rapperin aus Amerika, die mit Gras im Gepäck von Amsterdam abfliegen wollte. Also auch die Holländer, das ist ja da nicht legal, sondern nur geduldet. Und auch die Holländer haben Vorschriften, dass du das eben nicht ausführen darfst. Mhm. Ja, das ist ein bisschen komisch. Hat auch nicht gewusst. Nee, jetzt am Wochenende regelmäßig in Holland fährst zum Segeln oder sowas, dann hast du halt ein Pickel in der Tasche. Ja, dann ist das jetzt verboten immer noch gut. Der ist leider, oder wie man das sehen will, immer noch verboten. Ja? Man muss genauso drauf aufpassen, wie man das früher gemacht hat. Ja, sozusagen, genau. Übers Wochenende mal nach Adam gefahren ist. Guck mal erstmal nach, ob das auch nichts bei ist. Ja, und wie gesagt, die Grenzkontrollen wurden ja verstärkt. Aber was, ne, ich meine, die kontrollieren halt nicht nur auf Flüchtlinge dann, sondern halt auch auf alles andere. Ja, ist das so? Weiß ich nicht genau. Sind sie nicht irgendwie auf Ausländer einfach eingeschossen oder so? Außer Europäer? Ja, es gibt immer Spezialaktionen, aber Grenzkontrolle ist Grenzkontrolle. Ne? Wenn ein verdächtiger LKW rausgewunken wird, können da Flüchtlinge drin sein oder, keine Ahnung, Gras oder Kokain oder Waffen. Okay, wenn du jetzt nach Personenprinzip suchst, klar, dann findest du sicher eher Leute, die nicht aus Europa kommen. Auch. Ja, wie das da ermittelt wird. Walter White? Das weiß ich nicht. Das sagt doch schon der Name. Walter White? Das Ende des Internet. Ist es jetzt gestorben? Nein, KI machte da jemandem einen Kopf zerbrechen, sozusagen, hier dem Herrn Oliver Dietrich. ob es Chefredakteur oder so dabei heiße. Und der, ja, der hatte sozusagen die Idee, dass KI jetzt auch bei den Suchmaschinen eben einiges verändern könnte. Und zwar, ja, stellt euch vor. Das ist keine Idee, das ist definitiv so. Also das haben sie schon eingeführt. Also stell dir vor, es kommt eben kein Suchergebnis mehr, sondern es kommt einfach nur noch das Ergebnis sozusagen, ja, was jetzt eigentlich bestimmen soll. Das ist jetzt ja so bei Google. Du kriegst halt dieses KI-Ergebnis erstmal angezeigt, was ja so eine Zusammenfassung von allen möglichen Sachen halt eben, darum geht es ja hier gerade. Weil dadurch die Leute ja nicht mehr auf die Links klicken. Und das habe ich jetzt schon von mehreren gehört, dass sich das wohl durchschlägt, auch auf die Ergebnisse. Also es ist wohl so, dass bei den großen Webseiten die Zugriffszahlen ganz schön zurückgegangen sind. Und das schieben sie halt darauf, dass jetzt dieses KI-Ergebnis da eingeführt wurde, wo die Leute dann halt nicht mehr auf die Seiten klicken brauchen, sondern sich nur noch das KI-Ergebnis durchlesen. Und wenn da schon was Sinnvolles drinsteht, was ihre Frage beantwortet, dann brauchen sie ja die eigentliche Quelle für den Kram sich nicht mehr angucken. Ja, und das gibt natürlich entsprechend Traffic- und Einnahmeprobleme. Genau, die armen Verlage, beziehungsweise, ja, wer soll denn überhaupt noch was schreiben oder was veröffentlichen auf irgendwelchen Webseiten, wenn das ja doch nicht mehr geklickt, nicht mehr gelesen wird. So gesehen müsste man dann natürlich die Nutzung durch Google vielleicht mal vermarkten oder so, aber das macht nicht schön alleine. Ja, also eine Lösung, glaube ich, hat er so auch nicht direkt aufgetan und aufgezeigt. Letztlich wird das dafür sorgen, dass das Internet verarmt, meint er. Das ist eine derzeitige Funktion als Informationsquelle für jedes noch so erotische, exotische Thema verloren geht. Ja, gut möglich, ne? Wer nur auf großen Plattformen von TikTok bis YouTube und auf den Websites der großen Publisher unterwegs ist, denen mag das egal sein, das würde ich nicht unbedingt sagen. Und wer das Internet wegen seiner Vielfalt schützt und wegen seiner ursprünglichen Idee, jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, zu publizieren und Leser zu finden, wir müssen uns Sorgen machen. Das KI-Internet wird ein anderes sein. Ja, das kann schon gut sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass da eben auch nochmal eine andere Entwicklung kommt. Andererseits, ja, die Snippets, diese zusammengestellten KI-Dinger, sagen wir mal so 30% waren schon ganz gut. Und so geht das auch ab und zu an der Zeit, stimmt schon. Aber ich surfe dann trotzdem meistens weiter, ne? Okay, eigentlich eine Kamera nicht strafbar, okay? Jetzt haben wir ausgerechnet. Ja, das ist ein interessanter Fall. Erstmal, was ist überhaupt passiert? Kurz zusammengefasst, es geht um eine WG. In der WG wohnen mehrere Leute. Eine Person, die dort, ein Mann, glaube ich, der dort wohnt, hat sich über das Verhalten von einer anderen Person, die WG-Genosse ist, irgendwie gewundert. Das ist jemand, der hat Kirchenasyl. Der ist aber sehr selten dort gewesen und hat sich wohl gefragt, was der so treibt, und hat in dem Zimmer von ihm eine Kamera platziert, an einem Rollcontainer. Und der hat die Kamera platziert und ein paar Stunden später um 1 Uhr nachts ist der Typ wiedergekommen und hat sich aufs Bett gesetzt und hat gelesen und hat ein paar andere Sachen gemacht, ist irgendwann eingeschlafen, ist irgendwann aufgewacht und ja, das wurde halt in mehreren Videos, dann ist er aufgewacht, hat angefangen zu putzen, hat die Kamera gefunden und hat den anderen angezeigt, den WG-Genossen. Und das Gericht hat jetzt im Endeffekt entschieden über zwei Sachen. Zum einen ist dieser WG-Bereich ein geschützter Raum. Ja, ist er. Das Gericht hat nochmal sogar festgekloppt, es muss kein Mietvertrag sein, man muss sich nicht dort aufhalten, es kann auch die Wohnung von jemand anders sein, es darf nur kein öffentlicher Ort sein, oder ein anderer Ort, wo von einem Vertrauen in fehlende Beobachtung nicht auszugehen ist, wie ein Treppenhaus beispielsweise oder ein Geschäft. Ja, aber es hat gesagt, so ja, das war ein geschützter Bereich, da darf man nicht filmen, aber was wurde gefilmt? Gefilmt wurde, wie er auf dem Bett sitzt, also das Bett war im Videoausschnitt, ja, also der intimste Bereich wurde verletzt, aber es wurden halt nur so ein paar Sachen gezeigt, die unverfänglich waren. Er hat gelesen und deswegen, weil das, was gefilmt wurde, unverfänglich ist, ist es nicht strafbar. So, also der intimste Bereich wurde zwar verletzt und der hat das Recht auf das eigene Bild, aber es war keine Vermarktung vorgesehen und deswegen ist es jetzt im Endeffekt nicht strafbar. Und diese Videoaufnahmen müssen jetzt nochmal überprüft werden. Also das Gericht beschreibt recht detailliert, ja, man sieht, ein Drittel des Bildausschnitts ist von der Rolle bedeckt und dann sieht man den Oberschenkel, der wippt, während er eine Seite umblättert und auf dem Bett ist und die Kamera ist halt, ja, ich weiß nicht, was der jetzt machen wollte. Ja, schon ein bisschen komisch, aber kommt es dann darauf an, ob das veröffentlicht oder so, wenn das nicht der Fall ist. Ja, also der Fall ist schon ein bisschen skurril, aber ja, also an sich ist der Fall schon skurril, aber dieses Urteil ist jetzt auch skurril. Ja, weil das wird jetzt, geht jetzt nochmal an das ursprüngliche Gericht zurück. Das soll das jetzt nochmal prüfen. Und wenn es doch mehr Anhaltspunkte gibt, als dass man den beim Putzen sieht und dass man ihn beim Lesen sieht, ja, weil das sind neutrale Alltagshandlungen, die nicht dem Bereich der Geheimnishaltung unterliegen. Der Geheimnishaltung aufgrund der Privatsphäre. Ja, also wenn der irgendwie telefoniert hätte mit seinen Eltern und sich gestritten hätte, dann wäre das was gewesen, das hat das Gericht als Beispiel angeführt, das wäre was gewesen, dann wäre es illegitim gewesen, aber er putzt und er liest. Das sind so neutrale Tätigkeiten, dass man nicht von einem Verletzen der Intimsphäre ausgehen kann. Ja, also das ist ja eine Strafe aussprechen. Einfach, ne? Ich meine, allein die Kamera auf das Bett zu richten, ne? Das Gericht hatte auch gesagt, man sieht nicht auf der Kamera, wie er sich entkleidet. Ja, so. Also, ich weiß es nicht. Schon sehr seltsam. Können jetzt alle überall Kameras aufstellen. So. Naja. Stromnetz muss global verdoppelt werden. Ja. Ja, hier wird jemand befragt. Warte mal, wer das war, weiß ich gar nicht genau. Und zwar bezieht man sich da auf die Prognosen der Internationalen Energieagentur natürlich. Die geht davon aus, dass bei einem weltweiten Ausbau der Stromproduktion und der Elektrifizierung von Wärmeproduktion und Mobilität etwa 80 Millionen Kilometer neue Stromleitungen benötigt werden. Der Zubau dieser Menge wird bis 2040 erwartet. Das ist ein kurzer Zeitraum, würde ich sagen. Das spricht laut Westerlind, den Sie gefragt haben, der Länge aller bereits bestehenden Stromnetzkabel. Stromkabel. Die wurden allerdings über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren errichtet. Ja, das heißt, es wäre ungefähr eine Verdopplung, steht hier noch. Dazu zählt der Ausbau lokaler Netze, Mittelspannungsbereich, aber auch Hochspannungsnetze. Und solche Kabel, die zum Beispiel am Meeresgrund verlegt werden, können einen Durchmesser von 25 cm haben. Das sind dann Aluminiumkabel. Ich muss ja ganz viel Aluminium dafür machen, unter anderem. Alles nicht so billig und so weiter. Wegen des geringen Gewichts von Aluminium und der guten Verfügbarkeit am Bedarf von mindestens 1 Milliarde Tonne. Diese Menge ist jedoch nur ein Bruchteil der weltweiten Vorkommen. Abbau und Gewinnung dürfte aber ebenfalls anspruchsvoll werden. Ja, und man sollte sehr vorsichtig sein, was man noch so voraussagt für das Stromnetz, weil der letzte Umbau ist wohl so passiert, dass man für 10%, 20% mehr geplant hat, dann war ein wachsender Bedarf und dann ein sinkender Bedarf dann aufgelaufen ist. Ja, bei Deindustrialisierungstendenzen sind sicher auch da so erklärbar. Ja, aber auch an anderer Stelle kann man ja Geld sparen. Habe ich gesehen. Ich hatte auch ein Interview gesehen mit einem Typen auf Bloomberg, so ein Kabelhersteller von der weltweit größten Kabelfirma, der hatte auch erzählt, wie das Problem sind, es ist nicht mal das Problem, die Rohstoffe zu bekommen, obwohl man noch mehr Rohstoffe braucht, das Problem sind wirklich die Produktionskapazitäten. Man kann die Fabriken, um Kabel zu bauen, im Moment nicht schnell genug bauen, um dem Bedarf nach Kabel gerecht zu werden. Das ist eine krasse Aussage. Ja, ich finde es auch ein teurer Spaß, so 25 cm Kabel und nicht so einfach mit umzugehen. Also, wir können die Fabriken nicht schnell genug bauen, um die Kabel zu produzieren, die die Leute haben wollen. Ja. Aber wir haben demnächst nur noch nur variable Strom, dass du ab und zu mal die Aluhütte anrufen musst und bitten, dass wir eine Stunde Pause machen oder so. Aber wir brauchen noch die Kabel. Ja, aber wir haben gerade keinen Strom. Aber wir brauchen noch die Kabel. Aber wir haben gerade keinen Strom. Und so, naja. Aber auch Tenet sagt eben, dass hier dieser holländische Netzbetreiber, den Herr Habeck gerne kaufen wollte für 20 Milliarden oder so und dann immer Gott sei Dank der Finanzminister auf den Finger gehauen hat. Tenet, diese Firma, eben sagt auch, dass eine Milliardeneinsparung möglich wäre. Und zwar vor allen Dingen dadurch, dass man eben nicht unter, sondern überirdisch die Kabel wieder verlegt. Es geht dabei um ziemlich große, starke Gleichstromnetze und ich habe gehört, die Leute beschweren sich da. Jetzt kann es da auch im Wechselstromnetz gegangen sein. Das weiß ich nicht genau, ob das wirklich Auswirkungen auch auf die Umwelt hat und so. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen billiger, wenn man sie irgendwo hinhängt, als wenn man sie eben unter der Erde versteckt und da weiß man auch nicht genau, was das dann bewirkt in Wirklichkeit. Wie dick die sind, weiß ich nicht, ob das auch 25 cm Kabel sind. Ja, ich glaube, die Leute wollen sich einfach nicht die Gegend verschandeln mit dem, ja, mit dem Zeug. Ja, das ist sicher auch ein Punkt. Aber ich sag mal so, wenn wir dann für diese ganzen Solarstrom sowieso die Windräder aufstellen, dann können wir auch die Kabel auch oberirdisch machen. Also das macht dann laut. Das stimmt natürlich, das ist genug Verspargelung sozusagen, dass das auch nicht mehr auffällt. Groß, das ist richtig, ja. Vielleicht noch eine Frage, wie es mit den Schwungmassen ist. Die kann man vielleicht auch mit dem Strom aus dem Netz einfach betreiben, statt jetzt mit Kohle anzutreiben oder so. Ja, ich habe mal, irgendwer hat den Vergleich gemacht, man könnte die Stromkabel an den hohen Masten bauen und diese Masten einmal komplett mit Beton ummanteln. Oh. Und das wäre immer noch billiger, als die unter der Erde zu verlegen. Ja. Okay. Das erinnert ein bisschen an die Bauten aus dem Dritten Reich oder so, ne? Dieses Betonding. Riesengroß. Der Wingu hat inzwischen was nachgeliefert und ich glaube, er hat recht. Nämlich er sagt, dass das, was wir vorhin besprochen haben mit den vielen Memes, die Democratic Meme Factory war. Das war Meme. Ein Projekt zwischen 2017 und 2019, das ja, demokratische Memes gemacht hat. Da immer nur einzelne Projekte finanziert werden, war das dann immer vorbei und dann war dann halt vorbei. Ne? Vorbei. So geht Engagement gesellschaftliches heute. Ich Geld genau. kriege, engagiere das, ich mich. Das ist echtes Ehrenamt oder so. Und dann gehe ich zum nächsten Projekt, weil irgendwer wird schon wieder das Gleiche in Grün machen und Geld dafür bekommen. Ja, das Gleiche in Grün, okay. Ja, kommen wir zu etwas Gleichen in Grün, und zwar die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel und die Green Claims Directive von der Europäischen Union. Und da geht es im Endeffekt um Greenwashing. Wir haben ja das ganze Phänomen mit ESG und den ganzen Sachen, wo bei der Buchhaltung gewisse Werte eingepreist wurden aufgrund von irgendwelchen Regierungsvorgaben oder freiwilligen Selbstverpflichtungen, dass man irgendwie CO2-neutrale Projekte fördert und das ganze Zeugs. Und ich sage jetzt einfach wirklich das ganze Zeugs, weil darum geht es. Es gibt eine neue Greenwashing Directive, dass man alle Claims, die man gibt, generell nachprüfen muss. So, und zwar nicht nur mit der Mathematik, ja, ich stelle jetzt mal hier ein Modell auf oder ich gebe einen Studienauftrag, die mir bestätigt, dass ich jetzt irgendwie dadurch, dass ich den Wald hier nicht abholze, CO2 einspare. So, ja, nehme einfach das Modell, was das ist, aber einfach so zu erklären. Ja, und das funktioniert nicht mehr. Was man nicht mehr machen kann, man kann nicht mehr allgemeine Umweltaussagen wie grün, umweltfreundlich, klimafreundlich und nachhaltig benutzen, ohne sie nachzuprüfen. Und die Kriterien, ja, man könnte jetzt meinen, die Kriterien sind aufgeweicht, aber nein, die Kriterien sind tatsächlich so realistisch, dass es nicht wirklich erfüllbar ist. Unternehmenseigene Nachrichtensiegel müssen auf einem unabhängigen Zertifizierungssystem beruhen oder staatlich anerkannt sein. Alles andere ist tabu. Ja, also es gibt ja so eigene Siegel oder geprüft vom Institut Fresenius oder irgendwie sowas, ne? Ja, auch das ist seltsam. Ne? Umweltaussagen zum Gesamtprodukt oder zum Unternehmen dürfen nicht mehr getätigt werden. Zum Beispiel recycelbar oder wenn nur der Deckel recycelbar ist, darf man das nicht draufschreiben. Ne? Wenn diese faktisch nur für einen bestimmten Aspekt, zum Beispiel ist nur der Deckel recycelbar, des Produktes zutreffen, gelten sie als irreführend, also sollten deswegen nicht mehr benutzt werden. Und produktbezogene Werbung mit kompensierter Klimaneutralität. Ja, also man kann diese Projekte kann man zwar weiterhin finanziell unterstützen, aber man darf nicht damit werben, dass man diese finanziell unterstützt. Ja. Diese Direktive ist umstritten in gewissen NGO-Kreisen, wenn ihr versteht, was ich damit sagen will. Ja, aber die ist jetzt bis 27 soll die durchgesetzt sein. Ja, was sollte man machen? Ne? Der Green Claim muss wahr sein, darf nicht irreführen. Die Aussage darf keine falschen, unwahren, übertriebenen oder nicht belegbaren Umweltversprechen beinhalten. Grün, nachhaltig, umweltfreundlich, ressourcenschonend sind nicht mehr spezifisch genug. Ne, man muss präzise sein, man muss den konkreten Umweltvorteil beim Namen konkret und klar definiert werden. Ne? Also wie gesagt, es sind Das ist ähnlich in der Werbung. Vielleicht reicht der Hinweis auf eine Stiftung, die Gutes tut und was weiß ich, irgendwelche Delfine streichelt oder weiß ich nicht. Aber wie gesagt, 27 sind dann alle Richtlinien fertig, aber das kommt auf jeden Fall in diesen sagen. Ne? Man kann selbst kreierte Nachhaltigkeitslabel und Signets sind verboten. Auch Logos, die implizieren, dass sie ein Siegel sind. Ja, da frage ich mich, was die DLG macht. Eine DLG prämiert. Ihr kennt, wisst vielleicht, wovon ich rede. Nicht mit Klimaneutralität, sondern mit Klimaengagement kann man noch werben. Die Bewerbung von Produkten als klimaneutral oder klimapositiv ist in Zukunft unzulässig, wenn diese auf Kompensationen außerhalb der Wertschöpfungskette des Produkts beruhen. Also CO2-Zertifikatehandel. Oh oh. Oh oh. Alle Aussagen mit Bezug auf die CO2-Bilanz des Produktes sind nicht mehr erlaubt. Also man darf damit keine Werbung betreiben, ist damit gemeint. Ne? Man kann mit Investitionen in Klimaschutzprojekte werben, allerdings müssen die da wieder zertifiziert sein von der Europäischen Union. Aussagen über künftige Umweltversprechen werden durch die Direktive stark eingeschränkt. Eine Werbung mit ambitionierten Zielen in der Zukunft ist nur noch dann zulässig, wenn es eine belastbare Strategie gibt, die extern verifiziert, refinanziert und mit deren Umsetzung bereits begonnen wurde. Ja, Hürde. Ja, also okay, wenn man irgendwie sagt, wir wollen dies und das machen, dann muss man da einen Plan machen, wie man das macht, um eine Umweltkatastrophe zu beseitigen. Da reden wir über viel Geld und muss halt auch Kapital binden, um da realistisch dran zu gehen. Ja, aber wenn jetzt nicht diese Zertifikate, wenn die nicht das Instrument praktisch für so einen Fall, dass man sich dann freikaufen kann? Das also ich kann es gar nicht glauben, was ich da also lese. Was habe ich denn davon, wenn ich das nicht mehr dran schreiben kann? Das ist doch irgendwie blöd. Ja, aber die machen im Endeffekt die ganze Bullshitting-Branche kaputt, die mit diesen Zertifikaten, Siegeln, dem CO2-Emissionshandel Geld verdienen. Ja, das ist schwer. Ich kann es kaum glauben. Also ich meine, ich habe einige Verbände schon gesehen, die dagegen Sturm laufen. Man kann sich vorstellen, warum. Aber wie gesagt, bis 27 soll das implementiert werden. Ne? Also die erste Findungsphase ist vorbei. Jetzt geht es nur noch um bestimmte Ausgestaltung und natürlich die länderspezifische Gesetz ausgestaltet wird. Aber anhand dieser Leitlinien wird das unangenehm für viele Leute, die mit Bullshit Geld verdienen. Das Gejaule wird episch sein. Ne? Die Salzpreise werden sinken. Viele, viele arme Salzbergwerker werden arm sein und hungern. Ja, rivers are exhaling ancient carbon. Ja, Klimaneuberechnung im Endeffekt. Es gibt ja gewisse CO2-Senken, die Ozeane, Flüsse, Wälder, Wolken, gewisse Gesteinsformationen, sogar Wüsten bis zum gewissen Punkt, die ja quasi auf natürliche Art und Weise CO2 der Atmosphäre entziehen. Ne, wir sind ja in dieser ganzen CO2-Thematik, wenn man sich dann unbedingt auf CO2 zuspitzen will, dann ja. Und jetzt hat man gefunden, dass Flüsse aus dem Gestein, das sie durchfließen, gebundenen Kohlenstoff quasi ausspülen und dann den wieder an die Umwelt rausgeben. Und deswegen gelten jetzt Flüsse als nicht mehr als CO2-Senke, sondern als positiver CO2-Erzeuger. Ja, und zwar rechnen die damit, wenn die gesamte Menschheit 12 Gigatonnen pro Jahr emittieren, dann emittieren die Flüsse eine Gigatonne, beziehungsweise zwischen 1 und 2 Gigatonnen, was natürlich das ganze CO2-Problem auf dem Papier direkt rapide verschlechtert. Ne? So, und wie gesagt, die Flüsse, die saugen jetzt kein CO2 mehr auf, sondern die geben es in signifikanter Weise ab. Laut dem neuen Bundeswaldbericht, da kommen wir später zu, da ist das auch nochmal ein Thema. Aber ja, ne, also die Definition wird jetzt auf jeden Fall geändert werden, ob das wirklich so zutrifft oder ob man in ein paar Jahren wieder sagt, ach nee, das war doch wieder genau das Gegenteil. Werden wir sehen. Dass du die Sachen aus der Wissenschaft spielen, eine Rolle groß, aber gut. Ja, bei der Berechnung von CO2 spielt das natürlich schon eine Rolle. Sehr gut. Ja, wohin nur mit dem ganzen CO2? Ja. In die Erde. Context-Based Learning Effect in Non-Neural Human Cells. Also hier hat man ein Experiment gemacht, und zwar hat man einen Prototyp einer lebenden Zelle genommen. Menschliche, tierische Zelle, also die haben da einfach nur so mit Genmanipulation ein Grundgefäß gemacht, was gewisse Eigenschaften hatte, und haben untersucht, das auf gewisse Arten und Weisen zu stimulieren, wie normalerweise nur Neuronen im Gehirn stimuliert werden können und Reaktionen darauf zeigen. Und haben festgestellt, mit neuer Materialtechnik und mit neuer Messtechnik, dass bestimmte, dass auch Nicht-Neuronzellen auf gewisse Impulse anfällig sind und quasi ähnlich wie Neuronen in der Lage sind, ein Gedächtnis zu bilden in einem Kollektiv mit anderen Zellen. Also das hat ein bisschen die Gedächtnisforschung, hat eine Tür in der Gedächtnisforschung aufgestoßen, die bis jetzt theoretisch da war. Ja, man denkt ja an so volkswirtschaftliche, volkstümliche Begriffe wie das Muscle Memory, ne, wenn man irgendwelche routinierten Bewegungsabläufe macht, dass man sich daran erinnert, ne, dass man denkt, okay, die Hand erinnert sich daran, da könnte viel mehr dran sein, als man vorher dachte. Ein interessantes neues Forschungsprojekt, das quasi Teile unserer Erinnerung, die auch unsere Gedanken prägen, ja, die das Nerv, unser gesamtes Nervensystem stimulieren, was dann darin mündet, dass im Gehirn ein Denkmodus stattfindet und uns bewusst wird, kann halt auch von irgendwelchen Zellen in unserem Körper ausgehen, die gar nicht in unserem Gehirn sind, keine Neuronzellen, einfach irgendwelche Zellen, und zwar theoretisch alle Zellen. Erinnert mich an Wasser, das kann sich auch angeblich alles merken. Ja, also das hat damit nicht wirklich was zu tun. Ne? Aber es geht halt wirklich um kleine Effekte, ja, die halt auch schwer messbar sind und halt auch wieder aufgrund von neuer Materialtechnik und neuer Messtechnik erst auffallen können. Ja, aber man hat sie halt bei Neutronen beobachtet, und man hat sie jetzt auch bei normalen Körperzellen festgestellt, dass es theoretisch möglich ist. Finde ich einfach nur faszinierend. Vielleicht ist damit die ganze Theorie von, man friert das Gehirn ein und nur mit dem Gehirn kann man dann später einen Körper klonen und alle Erinnerungen sind noch da, dass allein deswegen die Theorie nicht mehr stimmen kann. Tja, interessant. Jo, ähnlich faszinierend fand ich hier die angeblich neue Art des Magnetismus, die weniger entdeckt, als es wohl ja herbeigeführt wurde. Und zwar heißt es hier, dass Ferromagnetismus ist ja der normale Magnetismus. Dieser sorgt etwa dafür, dass Metalle wie Eisen und Nickel im Magnetfeld magnetisch werden. Und das ergibt dann natürlich bei um die Ausrichtung der Moleküle, glaube ich. Forscher haben nun herausgefunden, wie sich die Eigenschaft sogenannter ferromagnetischer und antiferromagnetischer Materialien kombinieren lassen. Ja, hier ist es wieder entdeckt, aber das haben sie eigentlich gebaut, diese P-Wellenmagnetismus nennen. Ihre Entdeckung beschreiben sie in der Fachpublikation Nature. Das Besondere an diesem ist, dass die magnetischen Eigenschaften anders als beim klassischen Magnetismus nicht durch die elektrische Ladung entstehen, sondern durch sogenannte Spins, also die Eigendrehung der Atome. Denn bei einem Ferromagneten drehen sich alle Atome und ihre Elektronen in die gleiche Richtung. Durch diese Drehungen entstehen Magnetfelder, die Magneten an Metallen haften lassen. Ja, bei Antiferromagneten ist es genau andersrum und benachbarte Atome drehen sich in die entgegengesetzte Richtung. Kombinierte man bisher beide Magnetismusarten, hatte das den Effekt, dass sich die Magnetfelder gegenseitig aufhoben. Man kennt das aus der Grundschule. Das verhinderten die MIT-Forscher nun jedoch mit einer neuen Substanz, eben ihrer Erfindung im Prinzip namens Nickel-Iodid, die sie im Labor herstellen. Zwar hatten die Atome auch ein dieser Substanz noch eine bevorzugte Drehrichtung, wie bei Ferromagneten, aber gleichzeitig drehten sich auch genug Elektronen dagegen. Die Nickelatome bildeten Spiralmuster, die sich spiegelten. Die Forscher entdeckten, dass sich die Drehrichtung ändert, wenn sie die Atome unter elektrische Spannung setzen. So haben sie einen neuartigen Magneten namens P-Wellenmagneten geschaffen. Ja, und jetzt glauben sie vor allen Dingen, dass es in der IT Durchbruch schaffen könnte. Und ja, kann man sich vielleicht auch was überlegen, wie das die Arbeitsweise oder Geschwindigkeit von Mikrochips, Prozessoren und so weiter verbessert. Da habe ich jetzt auch keinen Fachmann. Ja, Spintronics. Das ist auch interessant. Da kommen ja bei der Materialtechnik an gewisse Grenzen von der Größe her. Bei Transistoren oder Computerchips kennt man die Problematik. Ja, da kommt man einfach an gewisse Grenzen des Machbaren, wo dann andere Effekte wichtiger sind als die Physik. Die Lichtchips nochmal zum Einsatz oder zum Werkstoffe. diese Lichtgeschichten, die kannst du dann mit der Polarisation und der Wellenlänge und der Amplitude, die man drauflegt und so weiter, verändern. Da kann man möglicherweise viele, viele Signale gleichzeitig schicken. Das ist schon nicht ungeil. Ach ja, dann kommen wir vom verschiedenen imaginären Lebensläufen und alles, was wir hatten. Kommen wir zur imaginären Zeit. Ja, die imaginäre Zeit, das hat was damit zu tun, dass eine die mathematische Formel, die dieses physikalische Phänomen beschreibt, die imaginäre Zahl i beinhaltet. Es geht im Endeffekt, wenn Mikrowellen durch gewisse Körper durchfahren, dann nehmen sie nicht einen direkten Weg, sondern nehmen einen indirekten Weg und bewegen sich deswegen halt jenseits von den Grenzen der Geschwindigkeit, die mit der Thermodynamik zusammenhängen, und kommen halt schneller oder weniger schnell, als sie eigentlich sollten, durch den Körper durch. Ganz doof erklärt. Jetzt konnte man das erst messen, weil die Messinstrumente jetzt fein genug sind. Das war ein Effekt, der bis jetzt theoretisch war, weil bis jetzt konnte man ihn nicht messen. Hat deswegen auf gewisse technische Anwendungen auch bis jetzt keinen Effekt gehabt. Aber jetzt kann man ihn messen und jetzt hat man einen Weg gefunden, wie man ihn vielleicht sogar manipulieren kann, sodass man quasi mit, ich sag jetzt mal, ein theoretischer Anwendungsbereich wäre mit Mikrowellen Nanozellen programmieren. Ja, dass man Mikrowellen durch gewisse Zellen durchschickt und die Informationen hinterlassen auf diesen Nanozellen. Ja, das ist schon auch eine krasse neue Technik. Ja, weil wenn man Nanozellen hat, wie schiebt man die überhaupt von links nach rechts? Nur mit irgendwelchen elektromagnetischen Feldern. Und das ist alles sehr impräzise und mit Mikrowellen, wo man dann diesen Effekt ausnutzen kann, dass die halt sich nicht auf dem kurzmöglichsten Weg, also die gehen nicht auf dem kurzestmöglichen Weg durch ein Objekt durch, sondern ziehen manchmal eine Schleife oder drehen einen Kreis und gehen dann erst raus. Oder auch nicht. So, ja, aber diesen Effekt kann man halt messen und steuern und kann damit halt ganz neue Manipulationsmöglichkeiten im Nanobereich. Ein neues Werkzeug, um Nanopartikel hin und her zu schieben. Wird man damit wohl anstellen? Ja, die Weil-Zustandserhebung. Ja, die Weil-Zustandserhebung. Die ist natürlich rausgekommen dieses Jahr. Sehr schön. Ne? Ist natürlich auch eins unserer Kernthemen. Dem Wald geht es nicht so super gut. Kurz gesagt liegt es hauptsächlich daran, dass die staatlichen Wälder, dass da zu wenig Gelder reinfließen, dass die ordentlich bewirtschaftet werden und viele Privatwälder auch von ihren Eigentümern nicht so bewirtschaftet werden, wie es sein könnte, dass sie gesünder wären. Insbesondere geht es um einen sehr alten Baumbestand. Alle Bäume, die über 60 Jahre alt sind, sind das Problem. Alle Bäume, die jünger als 60 Jahre sind, haben diese Probleme nicht. Da geht es teilweise noch um Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Aber auch wirtschaftliche Nutzung, Abholzung in gewissen Gebieten mehr, als es sein müsste. So, ne? Aber es ist jetzt nicht katastrophal, aber es ist keine schöne Sache. Ne? Es wird gesagt, den Bäumen über 60 Jahre sind 43% krank oder erste Anzeichen von Kränke. Und unter 60 Jahren sind es 16%. Und ich meine, dann wollen die jetzt katastrophalen Zahlen, sage ich jetzt mal. Aber man kann natürlich sagen, oh, schwierig, schwierig. Und vor allem, was eine Sache, die gesagt wird, ist, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bei den Flüssen, okay, wir müssen uns jetzt auch beim Wald, zumindest im Wald in Deutschland, verabschieden, weil seit 2017, hat man jetzt rausgefunden, man hat den statistischen Wert korrigiert, da könnt ihr jetzt drüber denken, was ihr wollt, ist der Wald vor allem durch den Verlust an lebender Biomasse zur Quelle von CO2 geworden. Ja, es ist wichtig, den Wald als Kohlenstoffspeicher zu schützen. Also plötzlich sind jetzt Flüsse und Wälder sind jetzt plötzlich Quellen von CO2 und keine Senken. Genau, es waren CO2-Senken und jetzt sind es CO2-Produzenten. Also sorry, macht das für mich keinen glaubwürdigen Eindruck. Mammon, hör doch mal auf, alles diskutieren zu wollen. Immer pro und contra, guck an die Scheune. Ich will gar nicht diskutieren, ich finde, das ist irgendwie komisch. Aber das ist doch eigentlich, hätte eigentlich jedem klar sein müssen. Also normalerweise mit diesen Wäldern, und das stand, glaube ich, auch in dem Buch von dem hier von der Welt, dem Journalisten, mir fällt gerade sein Name nicht ein, der dieses Klimawandelbuch gemacht hat, hier der gute Wojanowski. Wojanowski, genau, danke, ja. Dass halt im Wald, da verrottet halt die ganze Zeit alles Mögliche. Also, ja. Und da irgendwie zu denken, dass das jetzt so ein positives CO2-Budget hat, ist echt ein bisschen, ja, also es ist eigentlich offensichtlich, dass dem nicht so ist mit den ganzen Prozessen. Es ist Prozessen generell ein Kreislauf. Das, was im Wald verrottet, ist vorher eingelagert und wird freigesetzt und verrottet neu. Jetzt ist es halt wirklich nur so, dass durch fehlende Bewirtschaftung, heißt nicht nur wirtschaftliche Ausbeutung, sondern forstwirtschaftliche Bewirtung. Vielleicht verbringen jetzt mehr Zeit auf Genderseminaren und machen es deswegen nicht. Ich sag mal, auf lange Sicht ist aber von dem CO2 doch auch einiges hin. Aber man müsste einfach mehr Bäume pflanzen. Aber ja, whatever. So. Ich will es nicht diskutieren. Wenn man jetzt die gleichen Aufforstungsprogramme hätte, die wir vor 10 Jahren noch hatten, die es jetzt nicht mehr gibt, dann wären die deutschen Wälder, also wir reden jetzt nur über Deutschland, rein rechnerisch wieder eine CO2-Senke. Ja, so, rein also rechnerisch bis einer Merkel. Das kann sich ja nicht ändern. Und stimmt das überhaupt? Und ja, ist das vielleicht Greenwashing? Na dann, ja, also es ist, ja. Aber Wald, der Wald ist immer schön. Im Wald, da kann man tief durchatmen, auch wenn der ein oder andere Baum vermodert. Ja, ne? Ihr könnt ja zum CO2-Budget des Waldes beitragen, indem ihr CO2 ausstößt. Das ist ja nicht so, als ob die Pflanzen das direkt essen würden. Ja, beim Wald ist es wohl so, dass 80% der Bäume so zu 10% krank sind und deswegen sind 80% des Waldes eben krank. Und ja, es sind nicht wenige Bäume, aber es ist jetzt wirklich kein katastrophales Level. Ja, ja, die alten Bäume sterben ab. Der Baum. Teilweise das sind die ganzen Kiefernwälder, weil das eben zu einseitig ist und die sind auch nicht stabil genug, die Wurzeln nicht tief genug und so weiter. Deswegen Kieferwälder sind nicht stabil genug. Nee, die wachsen, die fahren bei jedem Windstoß um. Bude Förster. Der Monokultur im Wald. Ja. Und noch besser. Lebhafte Debattenkultur überall. Ja. Ja, das ist euer Dienst, das ist mir etwas geschadet. Knicklicht, Miete pro Kopf, that saves best.net und das Mammon-Magazin abonnieren, denn das ist sehr gut. Sehr gut. Nicht gendern. Nein, auf gar keinen Fall. Nee. Tierische Öleiler. Kommt hier Gleichberechtigungsbeauftragte. Ja. Wir hatten uns darauf geeinigt, glaube ich, Donnerstag auszusetzen, ne? Jo. Ja, du bist genau. Nicht da, auf jeden Fall. Ich ja. Bin auf jeden Fall nicht da. Nee, ich habe sowas wie ein Sozialleben, dummerweise. Im Gegensatz zu dem Rest von uns. Das ohne zu fragen, finde ich schon auch krass von dir. Ab und zu. Ich habe es aber im Voraus angekündigt. Deswegen geht die stimmt. Republika dann hoffentlich nächste Woche Donnerstag weiter für euch. Die läuft nicht weg, ja? Nee, jetzt nicht mehr. Ich freue mich drauf. Guten Spaß. Schlaf gut und hab eine schöne Woche. Mach schon, Boy.